Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo, Guten wir Abend. werden während dieser Talkshow, Podcast, ja, als Sendung mal wieder 17.280 Menschen aus der extremen Armut helfen, über die Grenze von 1,90 € pro Tag zu verdienen. Seht ihr mal, wie viel Gutes wir tun. Tja, ich glaube, das ist eine rechte Verschwörungstheorie, eben. Auf jeden Fall, und es schürt rote Angst. Dringend. Oh Mann, sind wir heute Abend wieder divers. Ja. Ja, guten Abend. Ich bin der Abel. Hallo. Hallo, ich bin nicht der Abel. Hallo. Ich bin auch nicht Abel. Obwohl, ich bin schon Abel, aber nicht der Abel. Ja. Ja. Macht doch alle, was ihr wollt. Ja, also fangen wir doch einfach an, mal. Ja, klar. Heftige Schlägerei unter Spielern beim Street Soccer Cup. Das kommt davon, das ist so eine weiße männliche Sportart, Street Soccer. Dass es da zu Gewalt kommt, ist eigentlich fast nicht zu vermeiden. Und ich frage mich, warum verbietet man Street Soccer eigentlich nicht einfach, wenn es da zu Schlägereien zwischen Teams kommt? Im Finale Vielleicht sollte man so ein Schild aufstellen, auf dem draufsteht, so eine soccerfreie Zone. Ja. oder keine Gewalt halt, so ein Ja. Schild mitten auf dem Platz. Richtig. Im Das Finale verboten. standen sich am Samstagnachmittag auf dem Zwickauer Hauptmarkt Teams aus afrikanischen und arabischen Flüchtlingen gegenüber. Während der Partie kam es dann plötzlich zu einer heftigen Schlägerei, meldet die freie Presse. Warum es zur Schlägerei kam, ist nicht bekannt. Ja. Das Okay. Turnier stand übrigens unter dem Motto gegen Gewalt und für den Frieden. Okay. Es war halt irgendwie Frieden aller Antifa, oder? Ja, genau, Ja, ich glaube auch. das Lustige ist, das ist ja auch hier Verein Roter Baum. Das gibt es ja überall in Deutschland das ist noch so ein Überbleibsel aus der Zeit vor der Wende, als es halt so Clubs wie Roter Stern Belgrad oder Spartak Moskau gab und die ganzen Linken nicht in die miefigen deutschen Fußballvereine wollten und deswegen Roter Stern Günzburg gegründet haben und Spartak Kiel und so ein Scheiß. Echt? Und Okay. ja, und daher kommen so Vereine wie Roter Baum und sowas. Und die haben das veranstaltet in. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass sie natürlich gute Absichten gehabt haben und dass auch nicht alle Fußballspieler aus Einwandererländern sich automatisch prügeln oder so. Aber das ist so halt auf dem Turnier gegen Gewalt, wo sich Leute dann am Ende auf die Fresse hauen. Könnte man dann nicht dazu kommen, vielleicht auch mal diesen Ansatz zu überdenken vom edlen Wilden, der irgendwie nichts Böses tun kann und vielleicht auch mal sagen, wir müssen da ansetzen und können halt solche Leute nicht sozusagen auf die Gesellschaft loslassen, die sich wegen einem dämlichen Fußballspiel irgendwie in die Fresse hauen. Und wir haben das ja auch oft genug inzwischen in Jugendligen und in unteren Ligen, dass Gewalt auf dem Spielfeld entsteht, aus irgendwelchen Streitereien am Spielfeldrand. Dass teilweise Eltern auf den Platz kommen und sich da prügeln bei Jugendmannschaften und so. Und warum lassen wir es überhaupt so weit kommen, dass unsere Gesellschaft so verwahrlost? Also man sollte auf jeden Fall so die Geschehnisse an dem Tag aufarbeiten und nicht vergessen, so never again, ja. So die Verantwortlichen wollen nun das Gespräch mit den an der Prügelei beteiligten Spielern suchen, ja. Das wird bestimmt was bringen. Sie werden es einsehen, sie werden verstehen, dass sie falsch reagiert haben. Es war alles ein Missverständnis, niemand wollte schaden. Alles ist gut. Ja, also. Das hat mich gut genervt, die Leute vom Marienthal United 08. Ne? Ja. Kann ich mir Also vorstellen. geht es hier um Gewalt zwischen den Spielern, weil die verloren haben, Genau. oder geht es um Gewalt zwischen den Eltern? Weil das Nee, kommt nee, ja nee, auch. nee, nee. Hier geht es um die Gewalt zwischen den Spielern. Das mit den Eltern habe ich nur gerade nochmal angemerkt, dass insgesamt halt der Sittenverfall im Amateurfußball sowieso sichtbar ist. Ja. Wie gesagt, warum es zur Schlägerei kam, ist nicht bekannt. Ja gut, Fußball ich muss denke da mal, an der Waffen Stelle kann haben. man sagen, Fußball fördert generell oftmals Aggressionen, gerade hier bei Eltern bei dem Beispiel, weniger bei den Spielern. Bei den Spielern ist es tatsächlich schon, ja, also da sollte das gar nicht auftreten. Ich meine, Gewalt bei Fans brauchen wir nicht drüber reden, ja, aber wenn die Spieler selber schon anfangen, gewalttätig zu werden, das geht natürlich gar nicht. Es sollte eigentlich auch ein Grund sein, dass sie gar nicht mehr spielen dürfen. Ich meine, hat das da irgendwelche Konsequenzen für irgendwen Das war gehabt jetzt nur jetzt? ein Jugendturnier oder sowas, habe ich das verstanden? Jugendturnier und ja, vor allen Dingen mit Ausländern oder was, ne? Ja, ich denke, das war so eher so ein da konnten sich wahrscheinlich verschiedene Mannschaften anmelden und da teilnehmen. Ultimatives Street Soccer, ja genau. Das ist so Freizeitmannschaften zusammenstellen oder Ja, so, ne? genau. Kumpels einfach zusammen. Und da hatte halt dann jemand wahrscheinlich die Idee, oh prima, dann fragen wir auch die Flüchtlinge. Und die haben dann Mannschaften gebildet und ja, sich in die Haare gekriegt bei dem Spiel. Aber ja, es ist halt kein Nachrichtenwert in dem Sinne, aber halt eigentlich halt, es ist das Absurde, dass ein Anti-Gewalt-Turnier so endet. Die Frau Lau, ist die nicht geächtet? Warum schreibt die noch auf Facebook? Ja, die ist geächtet, aber trotz Verbot nicht tot. Keine Ahnung. Es gibt sie auf jeden Fall noch und sie beteiligt sich auch noch an der Debatte, zum Glück nicht eingeschüchtert. Hier antwortet sie jetzt ganz lang und ausführlich auf einen Brief, der ihr geschickt wurde von jemand von Jugend rettet. Jugend rettet hatten wir ja auch schon ein paar Mal irgendwie dabei. Unter anderem waren die ja auch bei dieser TinCon zugegen. Und die fahren ja jetzt, glaube ich, nicht mehr Jugend rettet, wenn ich mich da richtig erinnere. Das hat man, glaube ich, ja auch irgendwie mal dabei, dass sie da jetzt nicht mehr unterwegs sind. Und ja, auf jeden Fall hier in diesem Artikel schildert sie halt relativ ausführlich die ganzen Probleme, die es halt eben gibt mit dieser ganzen Mittelmeerrettung von irgendwelchen NGOs und so. Und das halt schon der Tenor von den Leuten ziemlich stark ist, so, es geht eigentlich darum, dass die Leute eine sichere Passage nach Europa haben und dass man sich da nichts vormachen soll, dass das halt eben das Ziel von diesen freien Rettern, das Hauptziel halt eben das halt eben ist, also bei aller Humanität die Leute zu retten, dass sie da halt schon dahinter stehen. Ja, das ist halt auch irgendwo ein Stück weit asozial zu sagen, ich rette ja nur und das geht ja nur um Seenotrettung und das dann nicht zu thematisieren, dass du ja die Leute rüberschleust und dadurch ja auch Anreize setzt, dass Menschen sich in genau die Situation begeben. Also wie gesagt, und Australien hat da relativ gute Zahlen, als die aufgehört haben, irgendwen anzunehmen, der mit einem Boot gekommen ist, sind halt die Leute, die im Meer ertrunken sind, sind halt komplett auf Null gegangen, die halt mit einem Flüchtlingsboot unterwegs waren. Als die wieder angefangen haben, die Leute aufzunehmen, sind wieder Leute ertrunken. Und dann haben sie die Policy wieder eingestellt und dann ist die Zahl wieder runtergegangen. Man kann sich gerne über Migration und Hilfe und Unterstützung so den Kopf machen und auch denen die Möglichkeit geben, so zu emigrieren. Das Problem ist aber, einfach nur dorthin fahren und die Leute dann halt nach Italien schiffen, von der Küste Libyen aus, es ist halt einfach, es ist surreal und das ist halt nicht ehrlich, sich dann hinzustellen und zu sagen, wir retten ja nur dort vor der Küste. So. Ja, und das sagt sie ja hier auch ganz deutlich. Überall bin ich derselben Überzeugung begegnet, also an Bord der Schiffe oder bei anderen Organisationen, wie die Jugend rettet, halt ähnlich arbeiten, dass es nicht nur um Rettung geht, sondern um die Safe Passage nach Europa, und zwar für jeden, der das wünscht. Und damit sind diese Leute meiner Meinung nach Schlepper. Weil wenn sie nur nach außen hin behaupten, es ginge ihnen um Rettung, aber innen alle der Überzeugung sind, man müsse jedem, der das wünscht, eine Safe Passage nach Europa verschaffen, dann ist man ein Schlepper. Dann tarnt man das nur mit der Rettung und schleppt Leute. Ja. Und das ist strafbar. Ja, und dann war da halt ein System ausgearbeitet. Es wurde eng mit Frontex kooperiert. Frontex hat die Menschen, die wir auf der CI gerettet haben, dann nach Italien gebracht. 180.000 im Jahr 2016. Trotzdem, und das ist ja genau meine Kritik, wurde in unseren Gesprächsrunden an Bord so getan, als sei Europa längst abgeschottet. Es gab einfach null Verständnis dafür, dass europäische Gesellschaften auswählen wollen und müssen, wem sie ihre Tore öffnen. Ja, das ist vollkommen vollkommen nachvollziehbare Meinung auf jeden Fall. Ja, und das zeigt auch wirklich so ganz klar, wie die Einstellung auf diesen Booten ist. Das heißt, wenn jemand hinkommt und sagt, ja, aber nicht alle Boote machen das und nicht alle sind so, kann man schon hingehen und sagen, ja, aber das ist irgendwie nicht relevant. Es geht darum, dass diese Einstellung überhaupt generell existiert und dass 160.000 Leute eben auf diesem Weg rübergekommen sind, dadurch, dass es hieß, ja, komm, machen wir einfach mal. Das ist, ja. Wenn man hier zwischen den Zeilen liest, sieht man auch ein bisschen, wie der Ablauf ist. Die Leute fahren kurz außerhalb der libyschen Seegrenze, und nehmen halt Funkkontakt auf mit irgendwelchen Leuten. Das ist in der Regel einer von den Flüchtlingen, Migranten, was auch immer, die im Boot sind, die halt von den Schleppern ein Satellitentelefon in die Hand bekommen haben. Ja, und die funken dann die Leute an, dann fahren die Seeretter hin, nehmen die Leute aus ihren Booten auf und dann funken sie die Küstenwache in Italien an, aus internationalen Wässern und sagen, ja hier, wir haben so und so viele Flüchtlinge, wir fordern jetzt bitte humanitäre Hilfe an. Und dann treffen die sich auf hoher See mit den Marineschiffen und da werden die Leute quasi übergeladen und dann fahren sie direkt wieder zurück. Es ist gar nicht so, dass die mit ihren Rettungsschiffen direkt die Häfen anlaufen. Da haben die ja mittlerweile gar nicht mehr die Erlaubnis überhaupt für. Ja, Italien hatte die Häfen geschlossen beispielsweise. Ja, also die ganze Methodik, wenn man da als Helfer ist und nur helfen will und so, allein, dass der Ablauf so ist, sollte einen irgendwie zu denken geben. Ja, da scheinen auch eine ganze Menge Leute davon zu profitieren oder so. Also, zumindest habe ich beim Danisch so gelesen, dass da irgendwie auch die Schlepper teilweise die Leute gezwungen hätten, in die Boote einzusteigen, auch wenn sie gar nicht wollten oder so. Das lässt sich irgendwie ja, viel Geld im Spiel ist, ne? Mhm. Und überhaupt die Boote, in die sich die da reinsetzen, also das sind Leute, doch so Plastikdinger, die können doch eh gerade mal einen Kilometer fahren Leute zwingen, da hätte ich gerne noch eine Quelle. Das hört sich ja schon ein bisschen. Ja, das stimmt, das war eine Zusendung, glaube ich, nur von jemand, aber trotzdem sind ja die Boote da auch irgendwie total ungeeignet, um überhaupt aufs Meer zu oder übers Meer zu kommen. Von daher ist das auch. Ja, schon klar, dass die irgendeinen anderen Weg gefunden haben und das ist, hast du ja gerade beschrieben und hat der Preuß ja gerade geschrieben, den Weg. Ne? Ja, die Boote sind eben absichtlich von libyscher Seite so ausgelegt, dass sie gar nicht nach Europa kommen könnten, sondern die sind eben im Endeffekt darauf ausgelegt, sobald die auf hoher See sind, sind die nicht mehr hochseetauglich und die müssen gerettet werden. Ja, also Schlauchboot, was man teilweise gesehen hat. Ne? Ja, also das ist schon Teil des Kalküls, aber da ist es jetzt teilweise so, weil sich da ja etwas im Hintergrund verändert hat, dass teilweise sogar seetüchtigere Schiffe eingesetzt werden. Ja, also tatsächlich auch wieder Schiffe eingesetzt werden, die von Afrika bis nach Europa kommen. Also das ist so eine Sache, die aus Kostengründen wohl lange nicht mehr gemacht wurde, aber da gibt es gerade einen Trend, da boomen auch wieder die Anmeldezahlen bei Yachtclubs und solchen Sachen. So wie das für mich aussieht, ist so eher mit dem Vergleich, wie ich sehe jemanden, der obdachlos ist, ich nehme die Person mit und gehe halt irgendwie an eine tolle, irgendwie normale Gegend, ja, klingelt bei jemandem zu Hause, stehe dann davor mit an der Tür mit diesem obdachlosen Typen und sage dann, hier, nehmt den mal bei euch auf. So, ich habe den gefunden, der ist irgendwie in Not, so, helft dem mal. Ja. So, wäre das ein angemessener Vergleich zu dem, was da so passiert, aber halt ohne Meer, ohne Seerettung, so. Kann man das so sagen? Kann man das so sehen? Weil wenn man dann die Person ablehnt und nicht aufnimmt, dann kann man immer noch hingehen und sagen, ja, guck mal hier, du bist kein Menschenfreund. So, du hast Menschen, die anders sind als du und daraufhin bezogen. So. Also das Argument verläuft natürlich da lang, aber ich mag solche Einzelvergleiche nicht von irgendwelchen großen Konstrukten, genauso wie ja Grenzen mit abgeschlossenen Haustüren zu vergleichen und sowas. Das sind alles total schiefe Vergleiche. Okay, ja, ja. Ja, aber ich meine, mit solchen Vergleichen wird natürlich teilweise gearbeitet, um Schuldbewusstsein zu erzeugen. Genau, und darum geht's mir ja, dass das Schuldbewusstsein, was dann erzeugt wird, so du legst die Leute halt auf Glatteis und ja, dann sagst du halt, das höchste Gut ist irgendwie Menschen zu helfen, also mach mal, und wenn du es nicht tust, ja, dann bist du böse. Dazu gehört auch anzuerkennen, dass man Teil des Geschäftsmodells der Schlepper ist, ob man es will oder nicht. Ja. Ja. Das ist der Fall. Mein größtes Problem ist halt einfach, wenn du die Flüchtlinge dann hier hast und es halt im Millionenbereich ist, wenn du die ordentlich versorgst, dasselbe Geld könntest du halt nehmen und könntest locker halt 60, 70, 80-fache Anzahl an Menschen dort lokal vor Ort versorgen. Und wenn es ja tatsächlich darum geht, was Gutes zu tun in der Welt, dann ist es einfach hirnrissig zu behaupten, dass es besser ist, die Leute herzuholen. Weil du könntest dort unten Schulen finanzieren, du könntest Programme machen. Aber nein, sowas lässt du bleiben. Du nimmst halt Leute auf und sagst, ja, nach mir die Sinnflut. Ja, herholen ist immer so eine Sache, aber es ist eine Frage der Anreize. Ne? Und da wird ja gesagt, dass 2012 das Bundesverfassungsgericht so einen starken Anreiz geschaffen hat, damit, dass sie eben gesagt haben, also Asylanten dürfen auch nicht weniger haben als ein Hartz IV oder so. Also das ist ein Riesenanreiz wohl gewesen, den man, kann man auch nachzeichnen wohl, dass danach erst das Ganze richtig losgegangen ist. Also ja, das wäre vielleicht ein Punkt, dass man da auf Sachleistung mal umstellt oder so, ne? Ja, um das mal von der anderen Seite zu betrachten, wenn man jetzt schon der Meinung ist, man sollte den Leuten eine sichere Passage geben, dann gibt es da ja auch, gäbe es da ja auch Möglichkeiten, dass, ich sag jetzt mal, wenn die Leute so oder so kommen, in Anführungszeichen, diesen Transfer in einem geregelten Maßstab zu machen. Ja, dass man beispielsweise sagt, okay, die Leute registrieren sich bei den Häfen und fahren dann auf Fähren rüber und nicht irgendwie auf so Schlauchbooten mit dem ganzen zusätzlichen Pipapo. Das wurde ja eine Zeit lang auch mal versucht, ist aber dann halt wieder an den Kriterien gescheitert und halt an den Warlords vor Ort, die halt gesagt haben, okay, die Europäische Union, die zahlt uns jetzt dafür, dass wir hier das geregelt ablaufen lassen, so und so viel Geld, aber die Schlepper zahlen uns so und so viel Geld. Ja, dann kann man sich überlegen, wer mehr gezahlt hat. Ja, das muss man sich auch überlegen. Libyen vor Ort, Libyen ist absoluter Ausnahmezustand. Ja, und ja, rein theoretisch müsste man das libysche Staatsgebiet einfach mal wieder mit einer gewissen Regierung ausstatten, die da halt, ja, die da für Recht und Ordnung sorgen kann. Also ich will jetzt nicht zu martialisch klingen, weil das, mit anderen Methoden schafft man das da nicht. Aber solange halt in Libyen auf dem Boden passieren kann, was will, Hauptsache man zahlt, wird sich das Problem nicht verändern. Ja, auch was ja, eben Hillary sagt, ist wichtig, aber trotzdem, solange Libyen so ein Failed State ist mit Sklaverei und allem Möglichen. Das Lustige ist ja, Gaddafi hat es ja noch vorhergesagt, also genau das, also dass es passieren wird. Und man hat halt dann trotzdem dafür gepusht, dass er halt ja, dass man sich ihm entledigt, damals unter Hillary und Obama. Also, ja, der Gaddafi hat es halt irgendwie geschafft, die ganzen Stämme mehr oder weniger zufrieden zu halten, mit ganz viel Bestechung und mit ganz viel Unrechtsstaat und. Aber er hat sie friedlich gehalten, dass sie sich gegenseitig nicht umgebracht haben. Wo der weg war, haben die kein Geld mehr bekommen und dann ging's los, ja. Das Ding ist halt auch so, tribalistische Strukturen, wenn du die in deinem Staat hast, die musst du halt auch hart managen, sonst gibt es halt eine kleine Explosion, die in einem Bürgerkrieg endet, vom sozialen Druck her. Also es ist wesentlich komplizierter, wie man denkt, wenn das in einer lokalen Population weit verbreitet ist. Also. Refugees are not the problem, the German are, sagt die Linke. Und sie zitiert hierbei jemanden unter dem Twitter-Handle Firozem, was sie irgendwo weiter drunten also klargestellt haben. Die Anführungszeichen wollten sie aber nicht dazu packen. Der ehemalige Afrika-Direktor von Amnesty International. Und das macht es natürlich viel besser, dass der das meint. Ja. Und die distanzieren sich ja davon auch nicht. Also insofern, ja, gemeint war nicht, die Flüchtlinge sind schuld an der schlechten Stimmung. Hm, echt? Gar nicht? Kein bisschen? Das Ding ist halt auch, weißt du, hast die ganze Zeit einen Push für Multikulturalismus von den Linken. Und die Linken erzählen dir die ganze Zeit, dass Afrika so kaputt ist, weil man dort arbiträre Grenzen gezogen haben und so viele verschiedene Ethnien in einem Staatsgebiet leben und dass deswegen dort die ganze Zeit halt Probleme erschafft. Und dann drehen sie sich um und gucken Europa an und sagen, das ist gut, wenn wir möglichst viele verschiedene ethnische Gruppen hier ansammeln können und hier wird es keine Probleme machen, aber in Afrika ist es der Grund, also mit ein Teilgrund, warum Afrika rückständig ist. Da halt auch einfach nur Kopf schütteln kannst. Da brauchst du doch auch noch nicht mal nach Afrika zu gehen. Schau dir doch einfach an, was in Jugoslawien passiert ist in den 90ern. Multikulti ist ein schöner Traum, aber ich glaube immer noch nicht, dass die Menschen so weit sind, sozusagen. Ich glaube auch nicht, dass die jemals so weit kommen. Ja, und dann, guck mal, die antworten dann auf Aliutlos Kommentar mit, nicht die Flüchtlinge sind schuld an der schlechten Stimmung, sondern diejenigen, die Hass und Aggression schüren. Ja, ich bin einfach mal auf die Webseite der Linken gegangen, okay, dielinke.de/themen/noAfD und da gibt es so ein tolles Video, allein schon die ersten 12 Sekunden ist so, ja, ist dir egal, wer drittstärkste Kraft im Land wird, willst du irgendwie was Richtiges oder willst du vielleicht die hier? Und dann ist da ein Bild von Leuten, die für die AfD halt irgendwie demonstrieren, so. Das ist doch irgendwie schon Manipulation und eine Schürung von Hass und Aggression. So, man hat da wirklich ganz klare Absichten, ja, aber wenn es die Linken machen, ist okay. Das ist organisierte Liebe. Ja, genau. Organisierte Liebe zu sich selbst, ne? Ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es sei denn, es ist nicht ein Freund von dir, dann das kannst du machen, was du willst. Ich habe letztens gemerkt, hier der Karl Marx, der hat ja die Demokratie in Deutschland erfunden. Genau, und, ja. Deswegen ist die Linke auch die beste Partei für Demokraten. Ja. Und die hat auch nichts mit der SED zu tun. Und die Deutschen sind einfach das Problem und deswegen müssen wir das Problem lösen. Aber generell, das schürt keinen Hass und keine Aggression. Generell liegt das ja nur an dem Westen, dass es der ganzen Welt schlecht geht. Und ohne den Westen würdest du überall Wakandas haben. Wakandas. Wer macht denn sowas? Wakandas kann. Und man drehe halt einfach nur auch Refugees und Germans im oben genannten Satz um und schon hat man Volksverhetzung. Also. Genau. Aber so ein Austauschtest ist ja offensichtlich nicht kontextsensitiv genug, das darf man so nicht sehen. Was zum Beispiel auch im Thema Afrika lustig ist, wir haben ja jetzt seit Ende des Zweiten Weltkriegs über eine Billion Euro an Unterstützung für afrikanische Länder ausgegeben. Und das Interessante ist, dass der Transfer zu demokratischen Staaten besonders dann schwer fällt, wenn du halt viel Auslandshilfe erhältst und dass zum Beispiel Ressourcen wie Öl sind immer ein guter Garant dafür, dass du das nicht schaffst, eine Demokratie zu werden und dass halt Auslandshilfe einen ähnlichen Einschlag in die Länder hat, wie wenn du Ölressourcen hast, weil dann der lokale Diktator halt bestimmte Bereiche der Wirtschaft nicht entwickeln möchte. Darüber macht man sich keine Gedanken, sondern es sind die Deutschen, die schuld sind. Go for it, Linky, go for it. Ja, und in dem gleichen Tenor, die Deutschen sind schuld, hatten wir ja diese Woche und haben wir noch ein Medientrommelfeuer angesichts eines von einem angehenden Berufsaktivisten in die Welt gesetzten Hashtags. Die Rede ist von Hashtag MeToo. Wunderbares Wortspiel, also Too im Sinne von zwei und nicht Too im Sinne von auch, wie es bei MeToo war. Ja, und was ich so lustig an der Sache finde, ist, dass dieser Ali Chan, der den Hashtag angeblich aus der Taufe gehoben hat, andere Stimmen sagen, er hat ihn sich gekrallt, das kann ich nicht beurteilen, dass der so ein richtiges Abziehbild ist von so einem jemanden, der gerne Annemie Zurek werden möchte. Also er möchte gerne Experte in den Medien werden, habe ich das Gefühl. Er möchte gerne für seinen Aktivismus bekannt genug werden, um, wenn man hier auf seine Website guckt, das Buch zu promoten, Anfragen der Presse etc. Also es sieht aus, als hätte er den WordPress-Baukasten für angehende Berufsaktivisten genutzt. Er betreibt auch eine Hotline für besorgte Bürger. Ja, genau, das wollte ich mal ansprechen. So, allein das ist schon echt schon vorbei. So, nee, komm, nein, lass sein. Lass gut sein, Junge. Mittwoch und Donnerstag, 18 bis 20 Uhr. Er ist der Telefonjoker gegen Fremdenhass. Was? Was soll das überhaupt bedeuten? Du stellst ihm vier Fragen und er sagt dir, was die richtige ist. Und dann kann ich was gewinnen? Kann ich dein Geld gewinnen? Unten auch den Text, den sehen unsere Kollegen jetzt vielleicht nicht wegen der Affenköpfe, aber unten steht Copyright Text 2017 bei Ali Chan, der Migrant des Vertrauens. Das ist der Migrant, dem die Frauen vertrauen, oder was? Ja, ich sehe da schon vor allen Dingen Telefonjoker. Ich muss mir das gerade so vorstellen. Ja, Ali, du musst mal die Frage beantworten. Also, dies und jenes ist passiert. So, der Grund dafür ist, dass jetzt A, die Leute sind selber schuld, B, und dann kommt dann Rassismus. Und dann sagt er, ja, die richtige Antwort lautet Rassismus. Oder weißt du, du alle klatschen. Oder weißt du was, du gehst einfach wirklich wegen dem Typen, okay, gehst du in eine Sendung irgendwie von Wer wird Millionär, ja, und dann sorgst du dafür, dass du bei der Millionsfrage ihn anrufst, ja, und ihn als Telefonjoker dann verwendest, ja. Und dann aber Rassismus ist hier gar keine Auswahl. Was? Nein, A ist grün, B ist schwarz, C ist gelb und D ist braun. Nein, kein Rassismus. Oh. Ja, Ali. Aber dass das keine Auswahlmöglichkeit ist, bedeutet ja nur wieder, dass alles rassistisch ist. Also Lehramtsstudent, Autor und Gründer des Vereins Interkultureller Frieden e.V. Geh doch mal oben auf Projekte und klick mal auf Verein Interkultureller Frieden. Oh, nee. Ups. Ja. Das ist auch ein kostenloser Infobrief. Das sieht echt aus, wie, als ob der sich nur eine Newsletter-Basis bauen würde. Ziel des Vereins ist die interkulturelle Verständigung und Förderung von Wertschätzung unter fremdkulturellen Menschen. Dabei haben wir gleichermaßen ein offenes Ohr für Befürworter und Kritiker von Interkulturalität und Integration. Aber dann so ein Hashtag wie MeToo raushauen, wo es nur darum geht, wie böse die Deutschen zu allen sind, oder was? Und deswegen kommen alle Leute hierher. Und er hat Artikel in jedem Blatt gekriegt in Deutschland. Er hat Artikel von der Cumhuriyet gekriegt und anderen türkischen Zeitschriften. Der Typ ist offensichtlich ganz bewandert, was Netzwerken und Medien angeht. Und wenn man mal guckt, wie er sich selber inszeniert, immer mit Victory-Zeichen und oh, ich fände das so unsagbar peinlich und ich fände das so schade, wenn der jetzt jedes Mal, wenn es um Rassismus geht, irgendwie irgendwo aufpoppen würde im Fernsehen oder was kann man dagegen tun, dass sich solche Kreaturen irgendwie an dem Öffentlich-Rechtlichen hochziehen und an den Medien? Ja. Die Frage ist, ob er irgendwie protegiert wird oder so, ob jemand hat, der da schon drin ist in der Szene, den er kennt oder so. Ja, oder ich glaube, das ist einfach so ein Ding, es passt halt ins Narrativ. Das ist halt wieder so ein Ding, was man, da kommt er da an und dann kennt er vielleicht schon ein paar Leute und dann sehen die das, oh ja, das passt uns eh gut in das, was wir sowieso die ganze Zeit erzählen wollen. Und dann featuren wir das halt und treiben das aber, halt hoch. Aber ist das dann Journalismus? Nö, ist es nicht. Oh. Aber ich meine, das kennen wir ja hier schon seit Jahren, eigentlich dieses Phänomen. Ja, das hat ja sonst keiner. Das heißt, das könnte ja fast eine Auftragsarbeit sein. Nein, Leute, wenn man einfach mal auf hotline-besorgte-bürger, das Ü als UE.de geht, dann ist da auch so ein weiteres Projekt als Webseite da. Und das ist auch so ein typisches WordPress-Ding, aber mit so einem richtig populistischen Quatsch-Ding. So, das, oh je, oh nein. Oh, das könnt ihr mal kurz draufgehen, ich weiß nicht. Tja, ist da das Impressum wenigstens aktuell und rechts? Also beim interkulturellen Leben gibt es ein Impressum, bei seiner eigenen Seite gibt es kein Impressum. Und ja, das interkulturelle Leben-Impressum ist sehr lustig, weil es irgendwie Telefonnummer und Adresse auf Anfrage. Also ich will jetzt ja kein Korinthenkacker sein, aber das ich weder das Impressum noch die Datenschutzerklärung. Ich wollte das gar nicht thematisieren eigentlich, sonst wirft man uns da noch vor, wir würden so jemandem irgendwie Hattest du meine Empfehlung befolgt und MeToo aufgemacht, Chris? Ach jetzt oder wie? Ich dachte, passt halt gut, oder ich will dein Konzept nicht durcheinander bringen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnig ist, irgendwelche komischen Nölereien bei Twitter durchzulesen. Ich meine, wir wissen ja, glaube ich, alle. Ja, dann nur noch mal halt für die Leute, die es halt sich selber nicht angeguckt haben oder so. Es sind halt Sachen dabei, natürlich von Lehrern zum Beispiel oder so, wenn die so passiert sind, finde ich das zum Kotzen. Und ich gebe allen schon mal eine Note schlechter, weil Herkunft oder so. Wenn das passiert ist, ist das eine absolute Sauerei und muss natürlich irgendwie Konsequenzen haben. Aber es ist halt, ein großer Teil sind auch wieder solche Sachen wie, jemand hat mich gefragt, wo ich herkomme. Oder jemand hat Ching Chong gesagt, aber es ist gar kein richtiges Wort und ich komme aus Vietnam und so. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, Rassismus. Oh, wie furchtbar, ja. Also ich bin ja auch Opfer von Rassismus. Also ich meine Schwiegereltern. Als ich meine Schwiegereltern in China besucht habe, haben die mir eine Palette Bier neben's Bett gestellt. Weil ich dachte, er kommt aus Deutschland, der mag bestimmt Bier. Und ich habe mich bis heute nicht von dieser rassistischen Tat erholen können. Also ich kann euch. Ich habe eigentlich auch eine Geschichte zu erzählen, das ist sehr traumatisierend für mich. Als ich hergekommen bin und hier eingeschult wurde, haben meine Eltern nicht gewusst, was eine Zuckertüte ist. Und die haben einfach so eine Tüte mit ein paar Früchten gegeben zur Einschulung, während alle anderen Kinder ganz große Zuckertüten hatten. Das hat mich im geringsten gejuckt gehabt. Aber meine Eltern haben sich so hart dafür geschämt, dass sie mir dann für 200 D-Mark einen Gameboy gekauft haben. So, und das ist so. Boah, voll privilegiert. Ich habe kein Gameboy bekommen. Schande. Ja. Ach ja, weißt du, so Sachen, ich meine, komm, ja, entweder ja, hast du es geschafft und bist angekommen oder du hast es nicht geschafft und du hast noch einen Weg vor dir, aber nicht aufhören. Ich habe sogar Ärger dafür bekommen, wenn ich mir einen Gameboy ausgeliehen habe, um Pokémon zu spielen. Ja, so schwer hat ja okay, dafür so also für Pokémon spielen würde ich auch sagen. Oh, warte mal, Abel, ich hatte auch Pokémon gehabt auf meinem Gameboy. Kann es sein, dass ich deinen bekommen habe? Ich hatte den einfach irgendwo gehabt. Also ich habe von meinen Eltern keinen Amiga C64 gekriegt. Ja, jetzt hier. Die Wunden liegen schwer. Ja, aber es passt ja, schon ganz gut, das, was ihr gerade so erzählt habt, weil ich meine, im Endeffekt läuft es auch auf solche Sachen hinaus. Menschen leben, ihnen passieren dumme Dinge. Ist nun mal so, also. Ja. Ja, ne? Die Palmer-Falle. Resolution gegen Tübinger Oberbürgermeister. Ein Kommentar von Christine Keck. Ja, die weiß zwar noch nicht, wie man ihren Namen richtig schreibt, aber dafür ist ihr Kommentar gespickt mit eindeutiger Sprache, die ihre, ja, Vorbelastung ziemlich offenlegt. Bevor wir jetzt da schon diese fremdenfeindliche Hetze des Thüringer OB. Also Moment, da steht. Du kannst gerne ein runterscrollen, das Moment. Sieht man ja eh nicht. Da, der Text ist gar nicht so lang, aber ich denke mal, die Wortwahl spricht für sich. Ganz kurz zum konkreten Fall. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen steht in der Kritik, weil er sich nach einem Zwischenfall, wo ein sogenannter, in Anführungszeichen, Rüpelradler ihn halt fast umgefahren hat und da hat er sich irgendwie negativ drüber geäußert, so nach dem Motto, ja, Migranten müssen mehr Respekt lernen. Ich paraphrasiere jetzt und da wurde sich halt sehr drüber aufgeregt. Und das ist einfach nur ein sehr schönes Beispiel für politisches Virtual Signaling, weil im Endeffekt wurde jetzt eine Resolution, die keinen bindenden Rechtscharakter hat, in Tübingen realisiert. 19 Leute haben dafür gestimmt, 10 Leute haben dagegen gestimmt, 9 Leute haben sich enthalten. Ja, ne, ich sage jetzt einfach mal, kann man ja denken, was man will dazu. Und es geht im Endeffekt darum, dass Boris Palmer ab jetzt sich eindeutig gegen fremdenfeindliche und abwertende, gegenüber Migranten abwertende Äußerungen, dass er sich davon eindeutig distanziert. Und der Boris Palmer sagt so, ja, vielen Dank für diese Resolution, ich mache weiterhin, was ich will. Ja, also wie gesagt, das ist einfach nur ein Beispiel für politisches Virtual Signaling, was absolut... War das jetzt Grünen intern oder wer hat die Resolution da überhaupt? Da steht der Gemeinderat. Gemeinderat. Ach, der Gemeinderat, sorry. Genau, das ist der Gemeinderat von Tübingen gewesen und ja, also die Forderung ist, das Gremium fordert Boris Palmer auf, Fremdenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten, statt sie zu befördern und hoffähig zu machen. Ich meine, was soll man mit so einer schwammigen Sache anfangen? Hallo? Also ich weiß von dem Palmer, dass das Erste, was er kritisiert hätte, waren auch die Zahlungen, die das Verfassungsgericht da losgetreten hat. Ja, also der Boris Palmer, der hat halt auch öfters mal Sachen kritisiert. Der sieht halt die Sache eher teilweise, also ich sage jetzt mal, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich habe den Eindruck, der sieht die ganze Sache eher so aus Oberbürgermeisterbrille, anstatt durch seine Parteibrille. Und deswegen weist er halt oftmals auf Sachen hin, die nicht so ganz... linienkonform sind. Was die nicht ins Weltbild passen. Also. Sein Papa, der war ja auch schon Oberbürgermeister, dann glaube ich. Ja, also ich meine, das Statement von Palmer dazu ist, ich bin da ziemlich schmerzfrei, in der Politik hält man es sonst nicht aus. Ja, weil, wie gesagt, das ist eine Resolution des Gemeinderats, die hat keinen bindenden Rechtscharakter, das ist einfach nur... Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben, so nach dem Motto. Ich finde das trotzdem ganz schön übel, eigentlich. Also, sich da so aufzuregen. Das zeigt auch wirklich die Kräfteverhältnisse auf. 19 haben dafür gestimmt, 10 dagegen, 9 haben sich enthalten. Und ich meine, wenn die 9 sich nicht enthalten hätten. Wer hat sich denn da nicht enthalten? So eine eigene Fraktion oder was? Nee, die sind doch eher wahrscheinlich bei den 19 hier dabei, oder? Ich habe jetzt leider keine Auflösung hier. Würde man normalerweise von ausgehen, aber ich glaube, in diesem Fall ist es vielleicht sogar so, dass seine eigene Fraktion den Mars regeln wollte. Das ist aber jetzt eine Behauptung. Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Oh Gott, ja, aber das geht halt schon wieder so in diese Conspicuous Consumption, Conspicuous Compassion Richtung. Ihr kennt das doch, wenn Leute Markenklamotten kaufen, um Eindruck zu schinden. Und jetzt sitzt da der Gemeinderat und möchte halt Mitgefühl zeigen, um Eindruck zu schinden. Der Oberbürgermeister hockt da und hat realpolitische Probleme, die er lösen muss und spricht die hier und da an und die Leute drehen dann ab und im Kreise, weil halt das den edlen Wilden nicht gibt. Scheiße. So, wow. Ja, vielleicht noch mal zum Ende. Einmal ganz kurz runterscrollen. Da ist so ein kleiner Absatz. Ich kann den auch einfach mal kurz vorlesen. Der zeigt einfach nur, ich finde das einfach unglaublich. Tragischerweise gibt es keinen, der den hetzenden Palmer stoppen kann. Er gefällt sich in seiner Rolle als Anstifter zum Aufruhr in einer Stadt der Gutmenschen. Er sieht sich als letzte Instanz der Wahrheit und überzeugt mit seiner erfolgreichen Kommunalpolitik. Ja. Ja gut, was Tübingen, dazu sagen? Tübingen ist halt auch versifft, Alter. Kumpels von mir waren da letztes Wochenende auf einer Party, da waren Professoren aus Kuba da und kritische Psychologen von der Uni Tübingen, die doch halt marxistische Analyse von Psychologie halt an den Tag legen, und die haben dann halt da miteinander gefeiert, und so Sachen kenne ich halt sehr viel aus Tübingen. Und ja, ist halt Tübingen, Alter. Aber ja, roter Alarm, muss ich hier schon wieder ausrufen. Alarm. Ja, aber wie das klingt, ey, so als ob der Typ da irgendwie ein Hochhaus hochkrabbelt mit einer weißen Frau in der Hand, ey. Ja. Keiner kann ihn stoppen. Immerhin steht Kommentar drüber. Mhm. Also es ist eigentlich richtig eingeordnet, diese Hetze. Chris, hast du gerade einen Menschen mit einem Gorilla verglichen? Ja. Wow. Oh, wow. Aber nur auf der metaphorischen Ebene. Unter der grünen Fraktion ist eine kleine Klempner, der klettert hinterher und muss über die Fässer springen. Ja, ich habe jetzt ganz kurz nachgeguckt. Ja, also tatsächlich ist es so, dass seine Parteikollegen gegen ihn gestimmt haben. Sehr schön. In so einer Partei will man sein, ne, wo ja, alle einem in den super Rücken fallen. Top. Und auf der anderen Seite, Frau hätten wir das bestimmt nicht gemacht. Es geht ganz konkret um diesen einen Zwischenfall, wo der halt von so einem Radfahrer fast angefahren wurde und sich hinterher darüber beschwert hat und halt gesagt hat, ja, das sind Migranten, die sich nicht benehmen können. Und es ist aber ungeklärt, ob der Herr überhaupt ein Migrant war oder nicht. Und es wird halt kritisiert, dass er aufgrund von seinem Aussehen darauf geschlossen hat, dass der ein Migrant war. Oh Gott, wie furchtbar. Das Übliche. Ja. Okay, keine Ahnung, was das hier mal war, aber irgendwie hat es weitergeleitet. Ach so, ja. Oh. Ja, mein Bester, Alter, die armen Flüchtlinge, die müssen sich jetzt mit Flammenwerfern wehren, weil der böse weiße Mann Europa beschützen will. Ja, die sind da in Ceuta eingebrochen, ne? Und das war eine richtig fette Attacke wohl. Aber bei uns hat man eigentlich nichts davon gehört, auch die Tagesschau. Ja, es sind gesehen wohl mindestens 12 Sicherheitskräfte auch verletzt worden, schwer verletzt worden, wie ich das gelesen habe. Ich bin da nicht bei den aktuellen Zahlen. Aber Ceuta ist ja im Endeffekt eine sogenannte Exklave, also ein Teil von Europa auf dem afrikanischen Kontinent, komplett eingezäunt. Und wenn man sich das mal anguckt, dann, ja, ne, Trumps Mauer könnte auch nicht besser aussehen als der Zaun, den die da haben teilweise. Ja. Und ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Ja, ich weiß nicht, mir ist das immer noch so ein bisschen suspekt, weil dass das jetzt so auf einmal passiert und dass die Leute auch halt alle mit Waffen angekommen sind, kann man ja nicht anders sagen, das wirkt für mich alles sehr koordiniert, weil das ja so vorher noch nie passiert ist. Ja, genau, das ist ja die Leute haben ja sicherlich auch genug Zeit darüber zu brüten, was sie da irgendwie anstellen könnten. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie... Also die EU ist schon bekannt wohl für die Zwischenfälle, die dann wieder vorkommen. Das ist ja, ja, also Zwischenfälle gibt es ja immer wieder, aber halt, aber dass die Leute sich so Fallout-mäßig irgendwelche Flammenwerfer zusammenbasteln und so, das hat schon einen ganz neuen Charakter. Ja, und der, das ist halt auch so abgesprochen aussieht, aber Chris hatte recht, deswegen haben wir genug Zeit zum Absprechen. Die haben sich ja wohl sogar extra einen toten Winkel in den Überwachungskameras ausgespäht, um sich da halt irgendwie zu sammeln und von da dann ihren Ansturm irgendwie zu starten. Was in den deutschen Medien gar nicht vorkommt, ist, dass neben den Flammenwerfern und Brandkalk auch einmal mit Fäkalien mit sich geführt worden sind, mit dem man dann nach den Grenzschutzkräften geworfen hat. Ja, das sind ja schon Antifa-Taktiken. Gut, das Ding ist aber auch, Flammenwerfer, Ist es dann ein ordentlich hergestellter Flammenwerfer oder hat halt jemand eine Gasflasche? Selbstgebaute Flammenwerfer. Also ordentlich hergestellt. Also die Dinger sahen aus wie bei Fallout, bei dem Videospiel. Hat sie selbst gebastelt. Nach CE-Norm oder wie? Ich meine halt nur, weißt du, wenn du dir so ein Ding selber bastelst, da hat es halt auch einen anderen Effekt, wie wenn das halt ein ordentlich, ja, handwerklich fachgerecht hergestellter Flammenwerfer. Leute. Also ich glaube, ihr spinnt alle, okay? Das waren ganz klar die produzierten Flammenwerfer von Elon Musk, okay? Die wurden da alle von den Leuten aufgekauft, ja? Und dann sind diese Flammenwerfer da gehabt, die Elon Musk gebaut hat, ja? Ja, die heißen nicht Flammenwerfer bei ihm, die heißen irgendwie Flame X oder so. Flame X? Flame X. Also ich verstehe auch gar nicht, was Spanien wirklich noch mit Ceuta will. Ich war da mal vor, das ist ganz lange her, also sicher 30 Jahre her, mehr, fast 35 Jahre her, war ich in Ceuta als Kind und habe mich damals schon gefragt, warum wird es so hart verteidigt, weil das kann kein Gewinnprojekt sein, das ist rein strategisch irgendwie, um da einen Fuß in der Tür zu haben, aber das hat auch jetzt keinen riesigen Hafen oder irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt irgendwie ein Fuß in der Tür. Gut, es gibt halt ja aber auch, da sind Leute für gestorben und deswegen gibt das der Staat nicht her. Ne? Es gibt ja auch EU-Gebiete in Südamerika. Also. Das ist ja entstanden, weiß das vielleicht jemand? Also, es gab ja auch in Deutschland schon Exklaven und häufig sind die ja so entstanden, dass da irgendwie wirtschaftliche Probleme waren, beziehungsweise die als Schuldzahlung an das andere Land gegeben wurden. Also ich würde davon ausgehen, dass es bei den Unabhängigkeitsverhandlungen irgendwie so gelaufen ist, vielleicht im Zusammenhang auch mit Gibraltar oder so, keine Ahnung, weil das liegt dem ja direkt gegenüber, dass Spanien gesagt hat, nee, wir wollen aber halt irgendwie da eine Möglichkeit haben, Druck auf Gibraltar auszuüben oder Gibraltar im Auge zu haben, keine Ahnung, müsste ich auch nachschauen. Es gibt ja neben Ceuta noch Melilla, das ist eine weitere Stadt, die genau den gleichen Status hat, auch auf dem marokkanischen Staatsgebiet. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei Melilla ist. Bei Ceuta war es so, das ist einfach noch aus dem 15. Jahrhundert eine alte Koloniestadt von den Spaniern gewesen. Und das kann man vielleicht so ein bisschen mit Macau vergleichen. Macau in China gehörte ja den Portugiesen. Das hatte einen ähnlichen Hoheitsanspruch. Und in den 1990er Jahren sind die ganzen Sachen ja neu verhandelt worden. Und irgendwie 94, 95, 96 ist halt Ceuta quasi unabhängig geworden, aber hat sich daraufhin dem spanischen Staat angeschlossen, so wie Panama, Amerika oder Puerto Rico zu Amerika. So. Sie gehören nicht wirklich zu Spanien, aber sie gehören halt doch irgendwie zu Spanien, weil sie sich freiwillig dazu angeschlossen haben. Auf dem Papier. Mhm. Ja, so wie Franz- aber das geht halt noch auf das 15. Jahrhundert zurück. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall. Ja, hier geht es wieder darum, dass die Bürger jetzt dann zahlen sollen dafür, dass sie Flüchtlinge hergeholt haben und dem Staat dafür Schulden, halt Gebühren entstanden sind und die Leute jetzt halt Schulden haben und man will jetzt diese Regelung eventuell aufheben und deswegen hat man jetzt nur die Post verschickt und ob man das jetzt dann einfordert oder nicht, ist jetzt nochmal zur Seite gelegt, aber man möchte halt die Menschen zur Kasse beten, die halt als Bürger eingestanden sind. Die, was haben die sich denn gedacht? Ja, dass du halt für jemanden bürgst und dass du dann aber nicht dafür zahlst, obwohl du Bürger bist. Das ist generell Logik, die man hochhalten kann. Nee, du hast das ja aus hehren Motiven gemacht. Deswegen solltest du von der Einhaltung des Vertrags bitte nicht behelligt. Vielleicht, was sonst soll unter Bürgen zu verstehen sein, wenn es nicht irgendwie finanziell ist? Das habe ich mich gefragt, ob die irgendwie was anderes glauben, dass sie irgendwie nett sein oder als Übersetzer zur Verfügung stehen können und das wäre dann ihre Bürgschaft oder das ist doch lächerlich, ne? Also die Leute haben da offensichtlich überhaupt nicht einen Funken darüber nachgedacht, was sie da unterschreiben. Ja, nur um mal die Dimension klar zu machen, einfach ungefähr, es kann ja jeder selber bewerten. Es geht hier um Summen zwischen 20 und 45.000 Euro, die diese Leute jetzt zahlen sollen oder die denen halt als Schulden aufgebürdet werden soll. Hm. Um diesen Bereich geht es. Ist natürlich ganz schön viel, also normalerweise muss ja dann auch einer irgendwie diese Kosten verursacht haben und nur Verwaltungskosten können das dann aber auch schon nicht mehr sein, ne? Also es ist, die Kosten, die tatsächlich angefallen sind, sind viel höher. Das wollte ich damit sagen, okay. Es werden nicht die kompletten Verwaltungskosten umgelegt, die sind ja in Millionenhöhe teilweise. also oder in 100.000er Höhe. Ja, oder die ganzen Rechtsanwaltskosten, je nach Fall, kann das halt wirklich in 100.000er Höhe kommen. Aber umgelegt werden halt zwischen 20.000 und 45.000 Euro, so wie ich es gelesen hatte. Ja, das kostet nicht jeder Flüchtling 100.000 Euro. Also jetzt klar, jetzt. Ja, aber wenn du wenn du 10 Flüchtlinge aufnimmst, dann kommen halt schon easy 100.000 zustande. Okay, ja, gut. Dann Hier, wir reden von einer, also ich will das jetzt gar nicht so dramatisch darstellen, das sind einfach die Kosten, die im System anfallen. Wenn jemand nach Deutschland kommt, der kriegt eine medizinische Untersuchung, der sieht 5, 6 verschiedene Sachbearbeiter, der kriegt eine Wohnung zugewiesen, die Miete wird gezahlt, das Wasser wird gezahlt, das Essen wird gezahlt, etc. pp. Das sind ja die Sozialleistungen und also anteilig umgelegt auf die Bürger. Darum geht es halt. Ich dachte, das wäre sozusagen, wenn die Schäden machen oder so, dass man für sowas bürgen muss halt. Oder? Ja, also es ist nicht so, dass die Bürgschaft für sämtliche Kosten birgt, die anfallen. Okay, also die tatsächlichen Kosten wären sonst viel höher, also nur, dass das jedem klar ist. Ne? Ja, das ist schon klar, dass die Kosten im Prinzip höher sind, das ist schon klar, nur dass eben ja eine Bürgschaft normalerweise nicht so hoch ausfällt, weil ja eben normalerweise auch kein Schaden durch die entsteht oder so. Dass, nur ein Schaden ausgeglichen werden muss durch den Bürgen. Das würde die Zahl ja geringer halten eigentlich. Ne? Aber gut. Also es gibt verschiedene Ausgestaltungen von diesen Bürgschaften, aber den Fall, den ich jetzt halt dargestellt habe, da ging es halt konkret um diese Flüchtlingspatenschaften und da geht es einerseits um anteilige Integrationskostenhilfe und anteilige Ausbildungskostenhilfe und da reden wir halt über 20.000 bis 45.000 Euro. Vielleicht ging es hier um ein ganz anderes Programm, ich kenne nur die Zahlen davon. Ja, wenn man sich dann schon mal auch irgendwie Leute, hast du gerade auch angefangen zu erzählen, dahingesetzt und haben gleich mehrere Bürgschaften übernommen oder vielleicht ganz viele, weil sie wussten, das kann ich eh nicht bezahlen, ist dann auch egal oder so, ja. Es gibt da zum Beispiel einen Typen, der hat, 45 Bürgschaften übernommen. Oder weiß man ja, dass man das von dem wir auch schon mal einen Artikel dran genommen hatten vor, weiß nicht, ein Vierteljahr oder so. Ja, hier haben wir einen etwas alarmistischen Artikel von Herrn Danisch. Also, ich meine damit so Sachen wie, dann werden wir über den Haufen gerannt, das war's, das ist nicht, dann ist nichts mehr übrig und so weiter und so fort. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ja. Aber es geht ja, also hier außerdem diese Sache, um die es geht, also die hatten wir vor 2 Wochen oder so hier auch im Stream schon mal eingeblendet, wenn ihr euch erinnert. Das war dieses Ding, wo es hieß, so, das wurde jetzt hier gerade verabschiedet, wo ich dann gesagt habe, Moment, hier steht irgendwas von wegen Dezember. Hm. Und ja. Aber wenn man sich da, also diese Sachen, die ihr jetzt hier nochmal zeigt, diesen Ausschnitt weiter unten, das ist schon echt bitter. Das ist wirklich, wirklich bitter. Diese Marokko-Erklärung. Ja, also. Yeah, an act implement or maintain legislation that penalizes hate crimes and aggravated hate crimes targeting migrants and train law enforcement and other public officials to identify, prevent and respond to such crimes and other acts of violence that target migrants, as well as to provide medical, legal and psychosocial assistance for victims. Also jeder, der sich jetzt hinwirft und sagt, Rassist, soll dann möglichst von den dafür ausgebildeten Gesetzeshütern richtig hart bestraft werden, oder was? Also auch prevent crimes against migrants. In welcher Art und Weise will man das? Man kann doch auch Crimes gegen Einheimische, also gegen Menschen im Allgemeinen nicht verhindern. Es sei denn, man setzt irgendwie andere Maßstäbe an solche Verbrechen an und sagt, die kann man verhindern, indem man jedem, der Einwanderung kritisiert, schon mal präventiv irgendwie beobachtet oder einsackt oder was. Okay, und wer beobachtet dann die Beobachter? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt, bei den ganzen Beamten, da gibt es keine Rassisten dabei oder wie? Das kann ich nicht sagen. Wie soll das sein? Weißt du, so, wir bauen überall Kameras ein und es ist überhaupt nicht creepy, weil scheiß auf deine Privatsphäre und du wirst halt beobachtet und ja. Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internet-based information, including by... Das finde ich gut. Sensitizing and educating media professionals. Also man möchte gerne die Leute, die uns die Sachen vorkauen, schon mal bearbeiten, damit die auch richtig vorkauen. on migration-related issues and terminology, ja, damit die nicht zufällig irgendwie Wirtschaftsflüchtling sagen oder ein anderes total rassistisches Wort. Investing in ethical reporting standards and advertising. Advertising, was zum Fick? Stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance. Das ist irgendwie verdammt seltsam, okay? Weil, so, wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt ja alles an sich so einige Einzelpunkte ganz okay. Sowas wie investing in ethical reporting standards in advertising, ja? So, Entschuldigung, wenn ich dann mal, ich war gerade kurz weg, wenn ich kurz einhaken darf. Ja? Ich wollte nur kurz anmerken, wir hatten das hier schon mal, das hatte ich nämlich schon mal eingereicht, das Dokument, das ist nämlich dieser Global Compact for Migration, der von dem Macron so gepusht wird. Nur, das hat ich auch schon gesagt. Ja, also es ist ein hartes Dokument. Wir haben es ja auch nicht komplett durcharbeiten können, aber da steckt halt so viel drin, dass halt der Aluhut blüht, ne? Ja, außerdem das, was wir jetzt gerade gelesen hatten, mit diesem auf die Presse einwirken, das ist genau das, was auch in dieser tollen Istanbul-Konvention drin steht, die alle Leute unbedingt brauchen. Halt nur nicht mit Migranten, sondern mit Frauen dann. Ja, aber das Seltsame ist ja so, wenn sich so eine Gruppe an Gamern zusammentut und irgendwie für ethische Standards irgendwie ist und die wollen einfach nur nicht irgendwie politisiert werden, sondern einfach, keine Ahnung, in Ruhe gelassen werden, ja, dann ist das schlimm. Ja, aber wenn es dann darum geht, Leute aufzuklären, um zu politisieren, dann ist es gut. Ja, weil du die Leute doch zum Guten bekehrst, deswegen ist es auch gut. Ja, aber weißt du, dann ist halt der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen eben ganz klar, diese Ebene von Autorität bis hin zu Totalitarismus. So. Und dann ist man halt irgendwie intuitiv schon in der Richtung, in der man eigentlich nicht landen wollte, nämlich so Faschismus halt, weißt du, so zum Wohle des Volkes und so ein ganz, ganz großes Ding aufziehen, so ein idealistisches Ding, so ein Ding, wo es heißt, weißt du was, so das Private ist politisch, ja. Nein, das macht man so nicht. Du sorgst dafür, dass du den Leuten Vernunft beibringst und ihnen dann sagst, hier, solange du irgendwie vernünftig bist, sei frei und tu, was du möchtest und dann lass dich kritisieren, wenn was nicht stimmt. Ja. Und nicht, irgendwie hör mehr auf die Medien, lass dir sagen, was du zu denken hast und wenn du nicht denkst, was wir wollen, dann passiert was mit dir und das willst du ja nicht. Das ist, was soll das? Provide migrants, especially migrant women, with access to national and regional complaint and redress mechanisms with a view to promoting accountability and addressing governmental actions related to discriminatory acts and manifestations carried out against migrants and their families. Also ist damit gemeint von Einheimischen auf Migranten oder auch intern zwischen Migranten? Das wäre vielleicht auch mal ein ganz wichtiges Ding. Gemeint gegenüber dem Staat, und das ist ja auch schon wieder so ein Ding. Ich meine, das gibt's doch alles. Ja. Und es gibt ja auch, du kannst ja gegen alle Bescheide Einspruch erheben und weiß der Teufel nicht wie was. Es liest sich halt eben so, als bräuchte man unbedingt ein zweites Rechtssystem nochmal. Ja, und wir haben doch schon universelle Menschenrechte. Ja. So, weißt du, so, wir haben schon Menschenrechte einfach für alles, was Mensch ist, okay? So, wenn du Mensch bist, bitte sehr, hast du die da. Ja, so. Und wir stecken Leute nicht in irgendwelche Umerziehungscamps, wenn die irgendwas denken, was uns nicht gefällt. Alter. Doch, genau das machen wir doch unter Punkt F. Promote awareness-raising campaigns targeted at communities of origin, transit and destination in order to inform public perceptions regarding the positive contributions of safe, orderly and regular migration. Also, man möchte gerne, dass die Menschen den Blick geschärft bekommen dafür, wie positiv sichere, ordnungsgemäße und regelmäßige Migration ist, basierend auf Beweisen und Fakten. Und Rassismus, Xenophobie und Stigmatisierung gegen alle Migranten zu beenden. Das ist nicht weniger als den Kreis zu quadrieren, dem Menschen den Tribalismus ausinformieren zu wollen. Seid ihr wahnsinnig? Oder einfach dumm, naiv und bis zum Arsch irgendwie steckt, bis zum Hals steckt der im Arsch vom Vordermann, wirklich. Es ist halt wirklich eben diese in der klassischen Ansichtweise, dieser Faschismusgedanke davon, dass man einfach den Menschen zu seinem höchsten Potenzial erzwingen muss, ja, damit da mal was zustande kommt. Und das war halt einfach so gewesen bei Marx und bei allen anderen linken Leuten und auch bei Rechten war das auch so. Es war grundsätzlich so, dass es hieß irgendwie, das Individuum ist kacke, das kann nichts und es ist doof und es braucht einen starken Führer, der es irgendwie nach vorne treibt. Die Sache ist halt nur, wir haben schon genug totalitäre Regime erlebt und es laufen gerade aktuell totalitäre Regime darum, um zu wissen, dass selbst wenn alles friedlich ist, ja, nach einer Zeit wollen die Leute wieder irgendwie einen Anführer haben, jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht, okay? Das wollen die Leute von allein. Das ist etwas, was halt tief drin, psychologisch, evolutionsbiologisch drin sitzt bei Leuten, okay? Aber das hier ist halt eben wie so eine Droge, weißt du, so die Leute wollen Kontrolle über sich selbst und wenn sie das nicht haben können, dann über andere. Ja, denn wenn es ihnen scheiße geht, darf es keinem anderen gut gehen. Ja, ich würde jetzt aber ehrlich gesagt nicht widersprechen, dass es immer häufig so auf ein starkes Mann-Szenario hinläuft. Da bist du, glaube ich, ein bisschen zu sehr in die Allgemeinheit abgeschwiffen. Aber einen Aspekt dieser ganzen Thematik hier wollte ich noch anmerken, der kam am Anfang ja nochmal vor. Die Leute müssen irgendwie überwacht werden, um bestimmte Sachen sicherzustellen. Und da möchte ich nochmal auf den Aspekt hinweisen, dass gerade in der Überwachungstechnologie bei den Flüchtlingen oder Einwanderern oder wie sie auch immer administrativ bezeichnet werden, halt bestimmte Sachen ausprobiert werden können, die halt beim normalen Bürger nicht ausprobiert werden dürfen. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Mikrochip-Implantationen. Aber ich verlinke mal einen Artikel, was beispielsweise die Behörden alles mit den Smartphones und mit den Internet-Accounts von Leuten dürfen, die sich halt in diese Asylsysteme begeben, was sie mit dem Durchschnittsbürger nicht dürften. Ja, das nur als kleiner Hinweis. Ja, generell ist der Tenor, was dieses Paper ja angeht, international so, dass viele Länder ein Problem damit haben, dass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Migration aufgrund von Fluchtgründen und wirtschaftlichen Gründen. Das ist einer der Hauptkritikpunkte. International. Aber nur drei Länder weiterhin haben es nicht unterzeichnet. Aber trotzdem. Ja. Ja, und hier auch im letzten Absatz nochmal, dass sich religiöse, politische und Gemeinschaftsführer und Erzieher und Service-Provider, dass die sich alle zusammentun, um Vorkommnisse von Intoleranz, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen von Diskriminierung gegen Migranten und Diasporas das sollen die alles unterstützen, vor allem, inklusive dem im Umfeld von Wahlkampagnen. Also hier will die UN, dass ihr Rezept fürs Glücklichwerden in den Ländern halt vor der Wahl verteilt wird, oder was? Ich kann das eigentlich gar nicht glauben, dass hier, wir reden die ganze Zeit vom Einfluss von irgendwem auf Wahlen und dass das alles nicht so gut ist, wenn das nicht kontrollierbar ist und so. Und die UN sagt, ja, macht mal, religiöse Führer sollen sich da einschalten. Ja, macht mal. So wie der liebe Kardinal Marx, der da letztens gesagt hat, Nationalisten können nicht katholisch sein. Ja, läuft. Läuft UN. Und warum muss das alles bei der UN irgendwie stattfinden, bei den Ländern da? Warum kann das nicht in den Ländern stattfinden, direkt so in anderen, so im Osten, so in Saudi-Arabien, in Afrika, in den Ländern? Warum muss es mal irgendwie alles, was Europa oder westlich ist, muss verbessert werden, muss erwachsen werden? Was ich unbedingt dazu noch sagen will, ist, dass in dem ganzen Text immer nur von Migrants und Diaspora und sowas die Rede ist. Also es geht nicht darum, Menschenrechte zu verbessern. Es geht nur darum, festzuklopfen, dass Rassismus nur aus Privilegien und Macht und Vorurteilen besteht. Ja? Also es geht mit keinem Wort darum, dass diese Leute, um die das Gesetz sich dreht, in der gleichen Pflicht stehen. Weil diese ganzen Bosheiten kann man nur gegen Migranten. Also das ist so, mich als Informatik interessierten Mensch erinnert das so ein bisschen an hard-coded values. So, man schreibt da nicht Menschen rein, weil das wäre zu allgemein. Man schreibt gleich rein Migranten. Ja, und dann ändert man aber auch noch diesen Begriff, ja, wenn es dann dahin kommt, dass die falschen Leute dann auf einmal die Migranten werden, weißt du? Die Idee, so hypothetisch gesehen, was passieren würde, wenn die hier lebenden Leute wegen ihren Glaubensrichtungen, wegen ihren Ansichten dann verfolgt werden würden von den Migranten, ja? Wohin sollen die dann? Sind dann Die sind auch noch zu Hause, also sind sie keine Migranten. Du bist doch Linguist, oder? Ja, aber dann sind dann die Migranten diejenigen, die dann die Leute, die hier wohnen, verfolgen. Also sind dann die Leute... Ja, aber die sind auch immer noch privilegiert, weil sie sich irgendwie zu Hause hinter einem Bretterzaun verschanzen. Ja, aber du kannst nicht privilegiert sein und gleichzeitig verfolgt werden. Das heißt... Wenn du weiß bist, heterosexuell, cis, able-bodied. Also, ja, ich hab oder Verfassungsrichter. Ja, sorry, okay, ihr habt absolut recht. Ich habe irgendwie auf kritische Rassenlehre mal gerade gebetet gehabt und dann läuft wieder alles. Bin wieder bei euch. Habt recht. Ja, die völlig korrekte Ausdrucksweise, ne? Ja, viele Menschen in diesem Land sind ja immer auch irgendwie der Meinung, dass unser Verfassungsgericht so ein ganz besonders, ja, ich sag mal, vernünftiges Organ irgendwie ist im Vergleich zu irgendwelchen Landes- und Bundesregierungen, aber ja, ich bin nicht so. Das sind die gleichen, die glauben, irgendwie Kohl wäre noch an der Macht, glaube ich, oder so, weil damals war so das letzte Mal, dass die halbwegs vernünftig waren. Ja, schon alleine mit der Frau Bär, ne, der Gender-Professorin, die da an diesem Gericht sitzt, aber auch hier von dem Herrn Foscu, da habe ich auch in der Vergangenheit schon solche Sachen gehört und jetzt riecht er sich halt auch mal wieder darüber auf, dass irgendwelche Worte benutzt werden. Und ja, ich meine, prinzipiell kann er ja gerne sich äußern zu irgendwelchen Dingen, aber ich finde es halt schon ein bisschen beängstigend auf jeden Fall, dass jemand, der solche Sachen vielleicht eventuell irgendwann mal auf den Tisch kriegen könnte, mit irgendwelchen Gesetzen, die wir in Deutschland haben, zu Persönlichkeitsrecht, Meinungsfreiheit und so, dass man da jetzt eigentlich schon weiß, in welche Richtung das halt eben gehen wird. Und ja, finde ich kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Also was den Artikel angeht, finde ich schon schön, dass nicht Kommentar drüber steht. Und dass trotzdem Ausdrücke wie Voskuhle weiß die rechten Außenseiter von AfD, CSU und andere populistische Hetzer in ihre Schranken. Das ist nicht angemessen für Politik-Deutschland, Frau Schmollack. Ja gut, das aber ist die Taz. Sie sind ja bei der Taz. Da ja, steht ja eigentlich Kommentar weiß, ganz oben hier in abgekürzt. Stimmt, das müsste oben drüber so. Hm. Naja, aber ja. Ich finde halt, dass ein Richter ein Verwaltungsangestellter ist. Genau wie übrigens auch Minister. Und ich muss nicht zu jedem Hashtag Furz oder zu jedem Spruch vom Seehofer von allen eine Meinung haben. Das interessiert mich nicht. Ja, gut, ich meine, im Endeffekt, womit die Leute ihre Zeit verbringen. Die sind als Minister angestellt. Die sind nicht angestellt, um zu twittern und irgendwie zu Virtue Signal. Ja, die sollen arbeiten. Weiß ich ja nur nicht. Also ich meine, wir haben uns ja auch darüber gefreut, über die Sachen, die der Herr Fischer rausgehauen hat. Da haben diverse Leute bei Twitter auch irgendwie behauptet, das wäre ja gewesen, als er im Ruhestand war. Stimmt aber gar nicht. Also viele von den Sachen waren halt noch, bevor er im Ruhestand war. Zu der Reform des Sexualstrafrechts und so. Also ich finde halt, der Fischer entscheidet nicht über solche Sachen im Zweifelsfall, sondern das macht dann halt der Voskuhle oder die Frau Bär. Ja, das ist aber nochmal ein Unterschied. Ja, mich stört es vor allen Dingen halt eben die Tatsache, dass diese Leute sich scheinbar keine großen Gedanken machen, beziehungsweise halt auch komplett auf dieser Linie sind in der Öffentlichkeit halt. Irgendwie zum ganzen Gerede. Also ich würde mich da jetzt nicht so aufschwingen, irgendwie zu sagen, wie viel oder wie wenig die sich wozu zu äußern haben oder so. Es ist einfach nur das, was sie halt von sich geben, wenn sie frei reden können, macht einem halt nicht gerade Hoffnung. Und das gerade halt eben in Deutschland, wo wir sowieso dieses ewige, ja, ist doch ganz offensichtlich, ist doch ganz offensichtlich und diesen ganzen Blödsinn, wie ich das schon nicht mehr hören kann. Ne? Und ja, also im Zweifelsfall. Ja, also gerade von jemandem, der irgendwie Richter ist oder so, erwarte ich eigentlich, dass die Leute sich sehr viel Gedanken machen, sehr ausgesucht zu solchen Themen sich äußern, so wie es der Fischer halt eben auch gemacht hat immer. Mit ganz viel Verständnis halt für die anderen Positionen, die man da haben kann und so. Das liegt vielleicht an den naschen Kriterien, nach denen wir ausgesucht werden. Ja, also ich muss hier für den Voskuhle eine kleine Lanze brechen und ich will dem hier auch nicht in allen Punkten zustimmen. Aber ein Punkt, den er macht, den ich nochmal wirklich unterstreichen will, ist in der Amtssprache, in der amtlichen Kommunikation, sei es Politiker, sei es Richter, sei es Anwälte, da ist doch eine gewisse Sprachregelung normalerweise zu achten. Ja, und er kritisiert das jetzt hier sehr einseitig. Das finde ich auch nicht gut. Es muss halt auf das gesamte Spektrum angewandt werden, weil genau in dieser amtlichen Kommunikation, da gibt es ja Sprachregelungen, die sind ja unglaublich. Ich erinnere nur an das Beispiel Gleichberechtigung, Gleichstellung. Ja, dass die Gleichstellung ja in der amtlichen Kommunikation einfach in die Sprachregelung so eingeflossen ist, das kritisiere ich ja auch. Und er macht ja eine sehr einseitige Kritik, aber generell sollte diese Kritik angebracht sein. Da habt ihr ja vorhin auch schon drauf angesprochen, was der andere Richter halt auch kritisiert hat, das geht ja in die gleiche Richtung. Ja, bestimmte Sachen, wenn man ein Amt hat, dann hat man sich neutral zu verhalten und neutral zu äußern, normalerweise. Ja, und das darf man auch wirklich kritisieren. Ämter sind ein soziales Konstrukt. Aber halt, weißt du, so die heimliche Einschleusung von Begriffen und Veränderungen und so Abreibung von Feinheiten und Unterschieden ist wirklich ein sehr großes Problem und auch ein größeres Problem als das, was wir jetzt gesellschaftlich meinen zu bekämpfen, nämlich die Wortwahl, okay? So die Ausdrucksweise, die Themen, die angesprochen werden. Das fängt mit so kleinen Sachen an, ja, und vor ein paar Jahren hieß es auch, ja, warum ist denn das so störend für dich, wenn da irgendwie ein Gender-Sternchen verwendet wird, ja, aber das bleibt ja nicht dabei, es ändert nichts, deswegen wird es trotzdem umgesetzt und das ist halt widersprüchlich. Genau, die freie Meinungsäußerung soll überhaupt nicht beschränkt werden, aber wir reden ja hier von Amtskommunikation. Ja, ich weiß. Da sprechen die Personen ja nicht als Individuum, sondern sprechen als Funktionsträger. Richtig, ja. Als Funktionsträger. Ja. Da muss man natürlich, also da sollte man eine gewisse Sprachregelung einhalten, aber die ist mittlerweile so politisch gefärbt, so politisch einseitig gefärbt. Ja, und das ist ja genau das Ding. Ich möchte nochmal auch halt mit in die Debatte werfen, dass Fälle von Parteiverboten vom Bundesverfassungsgericht und nur vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden können. Und jemand, der halt schon jetzt irgendwie sagt, dass er die AfD halt für eine populistische irgendwas hält, finde ich in dem Zusammenhang, wenn man ein Amt bekleidet, das als einziges die Möglichkeit hat, eine Partei zu verbieten, finde ich falsch, sich so zu äußern. Das ist was im Privaten. Finde ich auch nicht schön, aber jede öffentliche Äußerung wird dann ja auch von einem gewitzten Anwalt in einem Verfahren verwendet werden, ja, dass er das nicht ausnutzen kann. Und so Profi ist er dann auch. Ja, also ich meine, so viel Respekt habe ich vor den Verfassungsrichtern doch noch, dass die nicht so doof sind, dass sie irgendwelche Äußerungen tätigen, die später in irgendwelchen Gerichtsurteilen einschränken. Ich habe Respekt vor allen Verfassungsrichtern außer einer. Naja, aber was ich halt meine, sind auch eben die Resultate von schleichenden so Veränderungen, die dann passieren. Sowas wie, dass es hier rechte Hetze und Hate Speech sind zwei Begriffe, die allein in Texten, bei denen es um irgendwie Hate Speech geht, sehr nah beieinander stehen. Und deswegen sind die dann auch irgendwann mal austauschbar, einfach durch diese schleichende Veränderung. Naja, egal. Wer von Sprachpolizei spricht, will die Debatte abwürgen. Ja, genau, das ist der Sinn davon. Richtig, ja. Ich weiß, hat das sehr gut geschrieben hier von dem Richter. Vor allen Dingen hat es aber wohl das von dem Seehofer kritisiert. Der Seehofer hatte das wohl mit Sprachpolizei eben bezeichnet. Mhm. An einer Stelle hat sie dann auch eine Logik da reingebracht, warum das jetzt... Ja, aber weißt du, so, die Sache ist halt nur, wenn der Schluss am Ende halt nachweislich fehlerhaft ist, dann ist das, was davor stand, auch irgendwie irrelevant. Weißt du, so, das Relevante ist halt, wohin es dann rausgeht und eine Debatte irgendwie abwürgen, ist nicht der Sinn davon. Es kann sein, dass er das damit gemacht hat. Ich bin, wie gesagt, nicht irgendwie drüber genau. Also ihre Logik ist, unter was der Begriff suggeriert. Das heißt, als Exekutivorgan hat die Polizei weitreichende Befugnisse. Sie soll das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen. Und unmittelbaren Zwang ausüben. Wer den Begriff Polizei im übertragenen Sinne benutze, spielt also hauptsächlich zunächst einmal darauf an, dass hier jemand eine gehörige Machthülle besitzt und möglicherweise missbraucht. Eine Macht, die unter anderem mit Handschellen bla bla bla durchgesetzt wird. Wer nun unterstellt, eine Person oder Gruppe geriere sich als Sprachpolizei, suggeriert, hier spielt sich jemand illegitimerweise als Instanz auf, die anderen vorschreibt, was sie sagen dürfen und diejenigen bestraft, die sich nicht daran halten. Im konkreten Fall gilt Seehofers Angriff einem hohen Vertreter der Justiz in einem wenn eine staatliche Institution bestimmte Inhalte kontrollieren will, nennt man das gemeinhin Zensur. Das heißt also, dadurch, dass das ein Richter ist, der aktiv ist, sagt sie, wird er zur Institution und dann wäre das ein Vorwurf von Zensur. Ich finde diese Logik ziemlich fragwürdig, sag ich mal ganz ehrlich. Ja, aber ja, ich glaube, das ist mal wieder so ein Fall von, je nachdem, wie es uns passt, verstehen wir irgendwann Metaphern oder verstehen die halt eben nicht. Ja, also. Ja, den einen habe ich auch. Das, ja. Und auch hier, ja, ich finde auch, dass halt hier dieses Ding, was sie da schreiben, von wegen, dass Seehofer gesagt hat, das ist Unrechts, wie war das? Herrschaft des Unrechts, wenn Leute unkontrolliert über die Grenze gehen und der Voskuhle sofort sagt, ja, Herrschaft des Unrechts. Das erinnert mich aber voll an die Nazis und das finde ich nicht angemessen. Was kann denn der Seehofer dafür, was in Voskuhles Kopf vorgeht? Nee. Also ist der Voskuhle vielleicht der SPD-Vertreter da? Oder hier der Satz hier, wenn eine staatliche Institution bestimmte Inhalte kontrollieren will, nennt man das gemeinhin Zensur. Also das Beispiel, was ich da immer bringe, ist, es gibt so eine Glocke und man sollte irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht geläutet wird, so oder halt in Extremfällen geläutet wird, wenn was ist, ne? Und es ist aber vollkommen egal, wer sie läutet, wenn sie geläutet wird. Ob es irgendwie der Nachbar tut von dir oder ob es der Staat tut, ist vollkommen egal, ja? Genau dasselbe ist halt diese Zensurglocke, so. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist es eigentlich echt trivial, wer sich der Zensur bedient und wer den Zensurapparat verwendet. Im Endeffekt ist jede Verwendung vom Zensurapparat eine weitere Verwendung davon und deswegen auch ein weiterer Fall, wo man dann sagen kann, ja, guck mal, da ist es doch wichtig und richtig, dass wir das eingerichtet haben. Und das ist es nie. Ja. Aber es ist auch so ein Ding, was ich mit Leuten... Auch noch? Entschuldigung. Ja, kein Ding, ja. Komm. Also, ich sag's nur kurz, interessant, beide Interviews, sowohl mit Voskuhle als auch mit dem Seehofer, das Antwortinterview, war bei SZ hinter einer Paywall, ja, und da der Seehofer jetzt ja so außerhalb des Kontexts rauszitiert wurde, lese ich jetzt einfach nochmal ein etwas längeres Zitat aus dem Interview vor, der CSU-Chef betont, ich habe hohe Achtung vor dem Bundesverfassungsgericht, es hat durch kluge Urteile über Jahrzehnte auch zur Stabilisierung des Rechtsstaates beigetragen. Aber die jüngste Kritik von Herrn Voskuhle halte ich für unangemessen, weil der Präsident eines solchen Gerichtes nicht Sprachpolizei sein sollte. Die Unterstellung, ich hätte mit dieser Rhetorik Assoziationen zum NS-Unrechtsstaat wecken wollen, halte ich für nicht akzeptabel. Also viel Aufregung nicht und beide Interviews hinter einer Paywall und schön aufreißerisch formuliert, dass die Leute auch alle das Abo zahlen. Ja, sowas regt mich auf. Ja, aber die die super tolle Einordnung von unseren Profi-Journalisten, die kriegen wir ja umsonst, von daher ist alles prima. Oh nein, was lese ich denn da? Die Sprachforscherin Elisabeth Wehling kritisiert das Wort Islamophobie, wecke falsche Assoziationen. Die Bezeichnung antimuslimischer Rassismus überzeugt sie auch nicht. Im Interview plädiert sie für einen anderen Begriff. Begriffswahl... Frau Wehling, in Ihrem Buch über politisches Framing kritisieren Sie den Gebrauch des Wortes Islamophobie. Warum? Elisabeth Wehling, Islamophobie ist wie Homophobie ein ganz schlechter Frame. Eine Phobie ist eine Angststörung, die zu panischen Reaktionen führt. Der Begriff blendet aus, dass Ausgrenzung und Herabwürdigung selten aus einem Affekt heraus geschehen, sondern meist Ausdruck von bewussten Haltungen sind. Das ideologische Konzept dahinter steht, ist die Idee eines gesellschaftlichen Antagonismus. Die passen nicht zu uns und die gehören nicht hierher. Diese Haltung führt zu bestimmten Handlungen. Manche Wissenschaftler sprechen lieber von antimuslimischem Rassismus. Ist das ein besserer Begriff? Es gibt eine ganze Reihe von Gruppen, die angefeindet, systematisch ausgegrenzt und unterdrückt werden. Dazu gehören Schwarze in den USA, da nennt man es Rassismus. Bei Frauen ist es Sexismus. Ich weiß nicht, ob man den Begriff des Rassismus übertragen sollte auf Gruppen, die wegen ihrer Religion angefeindet werden. Ich denke, dafür sollte es einen eigenen Begriff geben, weil es ein eigenes Phänomen ist. Kommt aber auch nicht mit einem eigenen Begriff an. Begriffe. Aber das würde wirklich lang sein, glaube ich mal. Was ist denn das? Was soll das? Wohin soll das bringen? Was ist die Funktion von dem Wort selbst? Die Idee ist doch, dass sich Sprache organisch entwickelt und Sprachforscher generell betrachten Sprache und schreiben sie nicht irgendwie vor. Okay? Also wenn da irgendwie jemand wie Elisabeth Wehling, okay, so irgendwie kein Disrespect und so, dann irgendwie meint, Islamophobie sei ein schlechtes Frame, Opex. Weil da sind Opex. Ganz wichtige Sachen, die nicht drin sind. Logikloch. Du musst einfach Sprachforscher mit Haltung sein. Genau. Genau, das meine ich ja. Genau, das ist genau das Ding, warum ich ein Seminar besucht habe, wo es darum ging, hier zentrale Fragestellungen sind irgendwie Computerlinguisten, nicht die Atomphysiker des 21. Jahrhunderts. Ja, das ist schon ein ganz lustiges Meme und so, aber ja, hier. Ja, es ist noch nicht so schwer. UIQ is extremely high, meinst du, ja? Ja, yeah, to be honest, you have to have a pretty high IQ to be a linguist. Ja, genau. Ja, sagen sich die Raketenwissenschaftler wenigstens sind zwar keine Computerlinguisten. Ja, es ist. Aber ich finde interessant, welche Tipps uns der Mediendienstintegration hier so gibt. Weil da unten gibt es auch noch einen Teil vom Interview, der auch interessant ist. Der Begriff islamkritisch wurde anfangs sogar für Pegida und den radikal antimuslimischen Rechtspopulisten Gerd Wilders verwendet. Ist das symptomatisch? Ja, das ist eine Verharmlosung. Das Wort Islamkritik, das, was Islamkritik genannt wird, läuft meist darauf hinaus, die Religion verantwortlich zu machen für alle Dinge, die in ihrem Namen getan werden. Das spiegelt sich auch in Begriffen wie islamistischer Terror wider. Manche reden sogar von islamischem Terror. Damit etabliert man eine Interpretation der gesamten Religion, die sie per se in die Nähe von Gewalt rückt. Das halte ich für problematisch. Ja, deswegen kann man da jetzt auch nicht mehr den Westen kritisieren in seiner Außenpolitik, weil man würde ja dann die einzelnen Taten hier auf alle Menschen überstülpen. Und damit ist ja Kritik am Westen auch per se rassistisch. Ja, also, ich finde das so genial, dass man sagt, so ja, Islamkritik, das ist ja total falsch, weil da geht es ja darum, dem Islam, dass der an dem Islam irgendwas nicht stimmt. Das ist doch keine Islamkritik dann. Meine Güte, das Ding ist halt auch, wie kannst du denn bestimmte Strömungen und den Unfug, den die machen, innerhalb des Islams dann auch wirklich thematisieren. Weil die Leute, die sich normal verhalten, die sind ja nicht wichtig zu thematisieren. Das ist ja wie wenn du, ich weiß nicht, wenn du die Sowjetunion kritisierst, kannst du ja auch nicht jeden einzelnen Bürger nehmen, weil nicht alle Bürger zum Beispiel am Gulag-System mitgewirkt haben. Wisst ihr, was ich meine? Es verwässert sich so. Bei den Deutschen, da sind alle Nazis, Abel. Du musst schon die Ausnahmen auch benennen. Du, natürlich nicht alle und so, aber das Ding ist doch, dass es halt eine kleine Minderheit gibt, die einen Haufen Unfug macht und die man klar benennen muss und über die man sprechen soll. Und das Ding ist halt, man kreidet hier jetzt an, wie das geframed wird, man kommt aber auch nicht mit einer besseren Idee an, wie man das denn zu benennen hat. Man guckt sich einen Diskurs an und sagt, ja, das war latent rassistisch, weil jetzt nicht jeder im möglichst besten Licht dargestellt wird. Ich frage mich, wo geht da die Logik hin? So, sagen wir keine Islamkritik mehr. Aber wie spricht man jetzt über Al-Shabaab in Somalia? So, wie darf ich das jetzt noch thematisieren? So. Naja, du kannst sagen, dass das böse, gewalttätige, toxische Männer sind, zum Beispiel. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, mir platzt gleich das Hemd, okay? Einfach, okay, ich bin einfach auf elisabethwehling.com gegangen, okay? Ich hab sie gegoogelt, okay? Und da hat sie auf Englisch so ein ganz tolles Resümee zu sich geschrieben, okay, und sie hat ihren irgendwie Graduate Study. Darf ich mal raten? Ja, komm, bitte. Irgendwas mit Frankfurter Schule, kritische Theorie oder so. Oh, das so genau steht es da nicht drin, aber Undergraduate and Graduate Studies in Soziologie, Journalismus und Linguistik in Hamburg, okay, mit einem Schwerpunkt auf transparenten Journalismus und einen gesunden demokratischen Diskurs. So, und ja, hauptsächlich halt sich mit Dritte Reich-Propaganda beschäftigt gehabt in ihrer Arbeit und wie halt Geld und Politik Medien beeinflussen, ja. Andere Untersuchungsaspekte sind, also Themen, mit denen sie sich beschäftigt, sind Soziologie, ja, so im Gefängnissystem, ja, Sexismus in Filmen und Rassismus. So. Sexismus in Filmen. Sexismus, ja, in Temporary Movie Culture, also so in der Filmkultur schon so als generelles, so Filme müssen erwachsen werden, ja, ne? Bachelor in Linguistics hat sie in Frankfurt, in Hamburg gemacht gehabt, in Frankfurt, ne, das ist lustig, ne? In Hamburg. Okay. Ja, aber Hamburg ist doch von der Uni her auch nicht, also. Ja, gibt es welche, die von der Uni her nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Das passt auch prima zusammen. Dritte Reich Rhetorik und irgendwelche kontemporären Filme. Also da klingelt bei mir auch die. Aber der Red Flag, der am größten raussticht, ist halt, so nachdem sie mit ihrem Bachelor fertig war, hat er am Linguistics Department der Universität der California Berkeley gearbeitet. Also da ist schon vorbei. Hat der Dingens auch gemacht hier. Selfish Gene, Richard Dawkins hat auch in Berkeley gearbeitet, ganz lange. Ja, aber sie hat mit George Lakoff zusammen ein Buch geschrieben, von dem habe ich zwei Bücher gelesen. Das eine war ziemlich interessant und das andere war harte politische einseitige Propaganda. Ich möchte gerne unseren Zuschauer Rex 1984 zitieren, der angemerkt hat, dass transparenter Journalismus halt unsichtbar ist. Das ist einfach nicht so eine gute Idee ist. Ja, weiß ich nicht, kommt drauf an, dass man das versteht. Ne? Ja, natürlich. Also, könnte man auch Offenlegung meinen, so dass man irgendwie. Ich fand's trotzdem lustig. Man über seine ehemaligen Liebschaften oder Mitbewohner schreibt, dass man das dann offenlegt. Also die hat schon irgendwie ziemlich viel erreicht, muss ich ehrlich zugeben und sagen. Also die hat schon echt viel gemacht, das ist auch gut so, aber die Qualität davon ist halt fraglich. Das Ding ist auch, was Lakoff über Framing schreibt, ist halt auch so unglaublich dünn. Wir haben das Framing entdeckt und jetzt sehen sie das plötzlich überall bei den Konservativen und da halt sagen dann, dass halt die Linken ganz ein gutes Framing braucht. Also Auf jeden Fall, hier ist die Anzahl von Toten durch Terrorismus von 2000 bis 2016. Und ich frage mich jetzt, wenn ich ja Islamkritik üben darf. Also Islam ist halt schon irgendwie ein Faktor. Natürlich kommen sozioökonomische, geopolitische Spannungen dazu. Aber wie soll ich denn jetzt in Sub-Saharan Afrika oder im Mittleren Osten, wie soll ich das thematisieren, wenn ich Islam nicht erwähnen darf? So, ich komme da geistig nicht mit. Weil ich versuche ja dazu zu lernen und deren Standpunkt zu sehen, aber es fällt mir einfach schwer. So. Ja. Ja, ich glaube, wir nennen das einfach die grüne Angst und dann ist alles gut. Ja. Aber nicht Islamophobie. Auf keinen Fall ist das. Guck mal, die war auch bei der Republika 2018. Nein. In Deutschland links abbiegen, ohne in Klammern möglich. So. Ja, war das nicht sogar eine, wo die Brodnik gemeint hat, dass sie so ein Fan von der wäre? Guck mal, wo war die dann bitte alles? Republika 2017 mit dem Talk Framing und die Macht der Sprachbilder. Vor Game Changers 2018, Framing und Social Media. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die war, auf die sich die Brodnik auch berufen hat. Körper Foundation, es gibt keine rein objektive Sprache. Ich habe sogar ihr Buch gekauft, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Von Brodnik oder wie? Nee, von der Elisabeth Wehling. Okay, also ja, wollte ich gerade schämen dafür. Weil das Buch von der Brodnik braucht sich keiner kaufen, ja. Das haben wir zweimal auf der Republika gesehen. Oh mein Gott, mir platzt das Hemd nochmal. Ich habe mir ein neues Hemd angezogen, jetzt platzt es auch wieder. Ich bin da bei Outreach, da wo ich gerade gelesen habe, was sie alles noch gemacht hat. Ne? Und dann ist dann einfach Selected Recent Collaborations. Heinrich Böll Stiftung, European Forum Altbach, Bundesverband Deutscher Pressesprecher, WDR, Caritas, Oxfam, Berliner Festspiele, ARD, Greenpeace, Open Society Foundation. Ja, klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut. Super klasse, Alter. Ja. Super. Das ist toll, ey. Sorry, wie viele Organisationen es gibt, die für nichts anderes existieren, als uns dann solche Leute vorsetzen zu können. Ja. Unglaublich. Ja, das und dass ihr auch durch unsere GEZ-Medien durchwandert, finde ich auch super. European Women's Lobby ist auch so ein Ding, wo sie mit drin steckt. Top. So. Cool. Das sind auch Framing-Experten auf jeden Fall. Ja, also mit diesem ganzen Bullshit von wegen Gewalt hier, Gewalt da, wir brauchen die Istanbul-Konvention, wo irgendwas von Frauen als Kriegsbeute drinsteht, die brauchen wir in Europa, brauchen wir in Deutschland. Ja, genau so. Ich meine, ich könnte jetzt noch weiter reingraben nach hier, aber das ist irgendwie schon genug, also weiter geht's. Ja, meine Society ist auch schon offen, wenn ich das höre. Ja. By the way, der Autor George Lakoff, mit dem sie zusammengearbeitet hat, das Buch von ihm, Moral Politics, How Liberals and Conservatives Think, das ist ziemlich nice und gut, eine schöne linguistische Analyse. Und wenn du dann The Political Mind auch von George Lakoff liest, das ist furchtbar einseitig und fad und unoriginell. Also nur so als Tipp. Für sie nach einem Buch sucht. Wenn ihr mal was Fades lesen wollt, dann. Ja. Ja, aber es ist ja schon auch wichtig, sozusagen Oppositionsliteratur zu lesen. Ja. Weißt du, damit du weißt, was der Feind denkt. Nein. Islamisten zielen zuerst auf Frauen. Ja, genau, das ist hier ein Interview, das ist zwar schon von April, aber ich habe es diese Woche erst gefunden. Das hat mir, glaube ich, die von der liberalen Moschee hat mir das, glaube ich, irgendwie angespült. Und was hier ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass diese Dame, mit der das Interview geführt wird, die spricht sich sogar für ein Kopftuchverbot aus. Und die sagt halt ganz klar, also zumindest halt bis die Leute 18 sind, dass das halt keine gute Sache ist und dass es halt dass da halt einen Druck aufbaut, wenn alle Leute dann irgendwie anfangen, so rumzulaufen und so. Und erzählt halt auch, wie das bei ihr gewesen ist, weil sie halt auch schon mal irgendwie am Abdriften war in den fundamentalen Islam, weil die Leute ihr gesagt haben, so ja, hier, wenn du dir den Kopftuch anziehst, dann liebt Gott dich und so. Und sie meint halt auch so, dass sie alle möglichen Frauen gefragt hat, warum sie den Kopftuch aufziehen und ob sie das auch tragen würden, wenn sie Gott auch so lieben würde. Und da haben halt eben alle gesagt, so nee, würde ich mir dann nicht machen, die Mühe. Wie? Ja. Also ich dachte, ich habe immer gesagt bekommen, dass die irgendwie Aktivisten im Iran, die das Kopftuch ablehnen so und sich öffentlich dahinstellen, es verbrennen so, dass das immer so, keine Ahnung, kleine Gruppe ist. Das ist voll irrelevant und da kann man nichts zu sagen. Ja, auf jeden Fall so viel zu diesem ganzen Pseudo-Freiheitskram, dass das ja eigentlich alles nur Vorbehalte sind und die Leute ja so wunderbar ihre die Blicke der bösen Männer von sich ableiten können und so ein Zeug. Ja. Und vor allem hier bei mir in Heidelberg so schon öfter Frauen gesehen, die voll verschleiert sind, Kinder gesehen mit Kopftuch. Das sind Dinge, die möchte man einfach nicht sehen, nicht im Sinne von nicht in seiner Stadt, so einfach weg aus meinen Kiez, sondern eher aus der Richtung von, guck mal, so du bist doch jetzt hier, du hast doch jetzt die Möglichkeit, dich weiterzubilden, tu doch das. Weißt du, leb deine Freiheit so, wie sie maximal möglich ist. So, ist doch egal, was Gott dir sagt, okay? So. Aus säkularer Sicht, das heißt, würde ich mal sagen, irgendwie unsere Gesetze sind so, dass man sich nicht vermummen darf, aber Kopftücher irgendwie erlaubt sind und dass sich noch nichts mehr erinnern wollen. Oh, das nein. Ist ja Standard in Deutschland sowieso. Also das wäre eine echte Weltpremiere. Wie hast du das so sicher eigentlich? Wenn du irgendein Gesetz hättest in Deutschland, wo es keine Ausnahme für irgendwelche religiösen Spinner gäbe. Also, ach so, ja, okay. Da sind wir ja nun echt irgendwie Rekordhalter, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil ja im Grundgesetz drinsteht, dass die Kirche nicht über dem Gesetz steht, aber haben wir halt 1000 Ausnahmen, dass die Leute halt trotzdem die Tiere weiter schächten dürfen und lauter so ein Kram. Ja, oder irgendwie Genitalverstümmelung ist auch so ein voll schlimmes Ding, aber Religion, ja, da das ist so deren Kultur und deren Ding, das muss man trennen oder ist es kritisch, muss man diskutieren drüber, egal. Oder Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern irgendwelche Vorschriften machen dürfen, wie sie ihr Privatleben zu organisieren haben. Ja, zu dem Artikel davor möchte ich noch kurz eine Sache sagen, und zwar, hier wird ja immer über Feminismus und Frauenrechtaktivisten, die hier in Europa und Amerika aktiv sind, ziemlich hergezogen, weil die einfach total übertreiben, weil hier sieht man mal den Kontrast. In anderen Ländern, da lohnt es sich wirklich für Frauenrechte zu kämpfen, und ich denke mal, alle hier sind für Frauenrechte in solchen Ländern. Ja, aber hier sollte man eine Übertreibung, wie sie derzeit stattfindet, mit sowas nicht rechtfertigen dürfen. Ja, das Interview ist sehr lesenswert. Auf jeden Fall Empfehlung nochmal. Das ist eine Schweizer Professorin. Ich weiß nicht, ob eine ehemalige Muslime in Deutschland irgendwo ein Islaminstitut oder eine philosophische Fakultät irgendwie leitet. Vielleicht kann mir da jemand mit einem Kommentar weiterhelfen. Ich finde es schade, dass man für sowas in die Schweiz schauen muss, weil das Deutschland ist groß genug, hier sollte es sowas auch geben. Nishla Kelek bekannt, oder? Als Kritikerin. In Deutschland. Ne? Aber ist die Professorin? Ne, das weiß ich nicht, aber sie ist Kritikerin, ne? Ja. Ja, so lesenswert das letzte Interview, so nicht lesenswert dieser Artikel eigentlich, aber wir lesen ihn trotzdem, das tun wir für euch. Was können Feministen tun für Jungs? Wir haben für junge Frauen gekämpft, zuerst gegen das Patriarchat für junge Frauen gekämpft, aber knospende Patriarchen könnten auch etwas Hilfe gebrauchen. Von Jessica Valenti. Mrs. Valenti ist Autorin von 6 Büchern über Feminismus. Oh. Mhm. Ja, die fragt sich dann, wie die Gewalt von den Jungs eingedämmt werden kann, schon wenn sie klein sind oder so. Und es geht gleich los im ersten Satz damit, dass sie sagt, dass es ja sehr komisch ist, dass die Frauenbefreiung und die Erfolge der Feministen zusammenfallen mit einer Zeit extremen Frauenhasses. Ja, während Frauen protestieren etc. pp. Gibt es eine Generation von jungen, meist weißen Männern, die radikalisiert werden in den Glauben, dass ihre Probleme vom Fortschritt der Frauen herkommen. Ob es jetzt misogyner Terrorismus, The Rash Man of Young Feeling and Sexually Entitled Women, also Männer, die glauben, sie hätten ein Recht auf Frauen, oder das hartnäckige Stereotyp des echten Mannes als machtvoll und gewalttätig. Es ist nie klarer zu sehen gewesen, dass amerikanische Jungs unbedingt eine Intervention brauchen. Von Feministinnen. Wie Jessica Valenti. Die Männer einfach scheiße findet. Ich glaube auch, das wären die Richtigen, um denen zu helfen. Zwar haben die Feministinnen gesehen, dass das Leiden, das die Jungs im Angesicht der patriarchalen Gesellschaft ertragen müssen, aber wir haben nicht die gleichen Hilfsstrukturen für Jungs gebaut, wie wir sie für Frauen gebraucht haben. Wenn wir junge Männer davon abhalten wollen, dem Sexismus anheimzufallen, muss sich das ändern. Eine der größten Erfolge des Feminismus war es, eine alternative Kultur für Mädchen und Frauen zu schaffen, die Schutz vor den Schranken des Mainstreams gesucht haben. Mädchen, die sich über unrealistische Beauty-Standards, also Schönheitsstandards die da Angst haben, können sich dem Body-Positivity-Movement anschließen, also den Fat-Zionistas wie Hengame. Jene, die die traditionellen Behandlung von Frauen in den Medien nicht anspricht, die können feministische Blogs und Magazine lesen, wie Missy. Für weibliche College-Studenten, die kritische Fragen haben, wie Gender ihr Leben formt, können Women's Studies-Klassen besuchen. Ist das nicht alles super toll? Ich würde sagen, die Kinder schon, wenn sie klein sind, wie das ihr Leben formt. Aber Männer und Jungen, die kämpfen müssen, haben keine ähnliche Kultur. Wie Sarah Rich im Atlantic geschrieben hat, während die Gesellschaft langsam Stück für Stück den Frauen mehr Zugriff auf die Möglichkeiten des Lebens gibt, da gibt sie Jungs nicht den Ausblick darauf, wie sie in dieser Welt sein können, also in dieser neuen, tollen Frauenwelt, müssen wir den Jungs halt auch noch beibringen, wie sie sich zu benehmen haben. Und diesen Spalt, den haben sich Leute zunutze gemacht, nämlich diese jungen Menschen, die sind anfällig für frauenfeindliche Zauberkünstler, die mit werde ein Mann schnell Plattitüden und gefährlichen extremistischen Online-Communities zusammenhängen. Merkt ihr langsam, wo die Reise hingeht? Jordan B. Peterson. Ein bisschen gibt es ja solche Leute, aber ich glaube, ja, es gibt Rougevie und es gibt diese ganzen Idioten, aber alles irgendwo. Aber die haben sich auch an alles versucht dran zu hängen, an Gamergate, an die Skeptiker und alles, und sie sind immer wieder hinten runtergefallen und die Leute lachen sie aus. Also hier erinnert ihr euch noch an die Anita Sarkeesian-Dokumentation von Aurelie und dem anderen Idioten oder so. Es gab so viele Deppen, auch Ralph mit seinem Ralph-Retort und so. Es gab so viele Deppen, die irgendwie nach 2 Wochen keiner mehr sehen wollte. Und jetzt, ich weiß nicht, das sind Randgebiete. Und dann halt Peterson ist halt einfach ein Typ, der so Life-Advice verkauft und ein Geschäft daraus macht. Was ist da dran anders oder falsch? Nur weil er das jungen Männer, ich habe jetzt bei Peterson noch nichts mitgekriegt, dass er Leute zum Frauenhass aufrufen würde, auch wenn das hier so steht irgendwie. Ja, da wird natürlich Peterson noch deutlich bla bla bla, der böse, böse Kerl und so. Feminismus, also die, um das Ganze abzuschließen, Feminismus hat sich lange auf Dinge wie Sexual Assault, Reproduktionsrechte, Harassment und sowas fixiert. Aber diese Dinge, die verletzen keine Frauen. Männer verletzen Frauen. Ja? Ja, das ist irgendwie dann das DeRuth-Modell wieder, ne, irgendwie kurz impliziert. Also die Sache, dass Frauen, selbst wenn sie die Täter sind, immer die Opfer sind und niemals die Täter wirklich sein können, weil sie strukturell keine Macht haben und bla bla bla bla, fickt dich doch alle. Bevor wir herausfinden, wie man die Frauenfeinde selbst praktisch stoppt, und da müssen wir anfangen damit, dass Jungs gar nicht erst aufwachsen können, um ein Frauenfeind zu werden. Solange werden Frauen nicht frei sein, bis wir den Jungs beigebracht haben, sich so zu benehmen, wie wir das gern hätten. Bis wir sie zu unseren Lapdogs gemacht haben, werden Frauen nicht frei sein. Warum fangen die nicht mit sich selbst an? Warum leben sie ihre eigenen Prinzipien nicht für sich selbst? Ja, warum werden sie nicht ihre eigenen Schoßhündchen, ja? So, wieso? Ist so, die, ich verstehe das echt nicht. Die meinen, Feministen meinen ständig irgendwie widersprüchliche Dinge. Das eine ist ja, Feminismus ist auch für Männer, natürlich. Das ist für Gleichberechtigung und so. Aber Männer müssen draußen bleiben. Männer können keine Feministen sein, weil dann machen die das über sich selbst. Und ja, das ist echt kritisch und problematisch und das ist nicht gut, ja. So, genau dasselbe Ding ist auch mit Black Lives Matter, ne? Ja, natürlich sind alle Menschen voll wichtig und so, aber Schwarze, ja, die sind irgendwie besonders wichtiger. Ja, so. Was ist denn da los? Jessica Valenti, meine Damen und Herren. Ja, ne, sie hat 6 Bücher über Feminismus geschrieben, die Qualität davon ist halt irgendwie nicht gut. So, das ist nur mit hast du denn ein Buch davon gelesen, OPEX, wenn du sagst, die Qualität ist nicht gut? Huh? Huh? Huh? Guck mal, ja, ich muss gar nichts sagen. Das ist hier meine Perspektive, ja, hier. Also ich habe genug von ihren Artikeln gelesen, seit Gamergate angefangen hat, um zu sagen, dass die Frau nichts von Gehalt zu sagen hat. Aber wer weiß, vielleicht hat sie ja alle Diamanten hinter eine Paywall gesteckt. Und nee, hat sie nicht. Nee, das ist. Wir erinnern bei uns doch auch alle noch an die großartige Nummer, wo sie im einen Artikel gemeint hat, irgendwie, dass es total frauenfeindlich ist, wenn einem auf der Straße hinterhergepfiffen wird. Und im nächsten Artikel sich darüber beschwert hat, dass es so ageist ist, dass ihr niemand mehr hinterher pfeift auf der Straße. Also Jessica Valenti, was soll ich noch sagen? Ah, die New York Times soll sich schämen, so einen Dreck zu. Oh Gott. Ah, hier ist ein wunderbarer Artikel von einem Menschen, der kluge Dinge schreibt. Und der hat ein tolles Buch geschrieben. Und dieser Mann war verheiratet. Andrea Dworkin. Also. Und er sagt halt, dass das halt jegliche Form von Maskulinität toxisch ist. Und dass man oftmals, wenn man irgendwas Positives über Männer sagt, also sozusagen a Provider oder Caregiver, also dass du halt nach Einkommen guckst oder dass du auf Leute aufpasst, dass es ja auf jeden Menschen zutrifft und nicht inhärent männlich ist und dass generell, also dass man Männlichkeit aufgeben soll, weil Männlichkeit ist ein soziales Konstrukt und es ist inhärent schlecht und jede Form von Maskulinität, neigt halt dazu, Menschen zu unterdrücken. Und deswegen müssen wir lernen, die Männlichkeit komplett aufzugeben. Und der Herr war mit der Andrea Dworkin halt verheiratet. Das ist die gute Frau, die meinte, dass jede Form von Sex Vergewaltigung ist. Die tolle Frau meinte, dass jeder Sohn, okay, der potenzielle das Wort fällt mir auf Deutsch nicht ein, ich kenne kein Deutsch. Betrayer. Ja. Verräter. Der potenzielle Verräter der eigenen Mutter ist und der potenzielle Vergewaltiger oder Ausnutzer, Ausbeuter einer anderen Frau. Das ist eine Frau, die irgendwie gemeint hat, es wäre mal voll toll, irgendwie Männer einfach in einen fucking Zoo zu stopfen. Andrea Andrea Dworkin, ich meine, wir haben jetzt leider kein Bild von ihr hier, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, was der Stoltenberg hier ausdrückt, so eine Art Stockholm-Syndrom ist. Ja, ja. Also, dass ja, also du mal mit der Dworkin... Jetzt mal ganz ernst, die Frau hat einen gefunden, der sie heiratet, oder was? Ja, und warum hat sie überhaupt geheiratet? Das ist nicht total patriarchal irgendwie Dingsbums. Ja, komm, ja, ich nicht auf klar drauf. Also tut mir furchtbar leid, ich meine... ja, ja, ich würde also immer noch behaupten, dass, wenn man sagt, ja, ich finde keinen Partner, denk einfach an Andrea Dworkin. Also wenn die jemanden findet, dann findet jeder jemanden. Ja, ich wollte gerade sagen. Also wirklich jeder. Und wenn du eine Frau bist, kannst du an Anthony Birch denken. Ja, ihr habt halt absolut recht, das mit der Heirat und Andrea Dworkin. Außerdem sage ich dazu so Female Privilege, aber hallo. Alter, ja, könnte das nicht vielleicht der Patient Zero sein, nach dem wir seit Jahren suchen? Also nee, der infiziert worden ist und dann weitere Männer angesteckt hat. Überlegt euch das mal. Nee, das vielleicht, wenn man vampirmäßig. Das ist Kulturmarxismus. Okay. Nee, aber hier zu Thema Heiraten und Andrea Dworkin und ihre Prinzipien. Ihr habt absolut recht. Andrea Dworkin hat nämlich gesagt gehabt, dass Hochzeit als Institution entwickelt wurde, um Vergewaltigungen zu normalisieren. Okay. Dass Vergewaltigung hauptsächlich originell, also ursprünglich, definiert war als. Hat sie das vor oder nach ihrer Hochzeit gesagt? Hä? Hat sie das vor oder nach ihrer Hochzeit gesagt? Davor. Ja, ist doch egal, man kann das ja so behaupten über alle anderen und das dann für sich dann anders machen. Ja, die gute Dworkin hat auch die Produktion von Pornofilmen verglichen mit dem, was im Holocaust passiert ist. Also, dass Pornografie, die produziert wird, ähnliche Gewaltdimensionen hat wie Konzentrationslager. Guck mal, die vergleicht einfach Hochzeit mit Prostitution und sagt, der einzige Unterschied ist halt, dass du bei Hochzeit halt als Frau nur einen Partner hast und nur einen Deal mit einem Mann machst, ja. So, das ist, hat bestimmt keine guten Deals gemacht, nicht wie Mr. Trump. Mr. Trump macht die besten Deals. Das Lustige ist ja auch, dass die Dworkin damals angestrebt hat, Pornografie zu verbieten und dass er da Unterstützung bekommen hat von Menschen aus einer Fakultät, die sich der Critical Law Theory widmen, die mit einer marxistischen Linse auf halt Gesetzesgebung schauen. Ja, und in Deutschland, Frau Schwarzer ist ja auch Vertreterin dieser Theorie, dass das mit der Pornografie ganz furchtbar schlimm für die Frauen ist. Ja, also das Andrea Dworkin allein ist irgendwie so fett an Themen, da könnte man da einen eigenen Stream draus machen. Hör jetzt auf, Opec. Ja, genau. Der Pun war intendiert, ja. Schämen die mal nicht mit ihren Themen. Und ich meine, nur noch kurz, natürlich Critical Legal Studies ist natürlich auch was anderes wie kritische Theorie, man darf das nicht alles vermischen, aber da gibt es halt schon auch so ein Stück weit einen roten Faden, der irgendwie. Weil wenn man kritische Theorie und Postmodernismus vermischt, dann kommt da Schlangenöl raus. Und was ist mit kritischer Geografie? Was ist damit? Wissen die wenigsten, Shoutout, vierter Todestag von Dr. Axel Stoll, einer der begnadetsten Komödianten des Landes, ist vor 4 Jahren und 2 Tagen auf den Aldebaran abgereist. So, schlaf gut, süßer Prinz. Ob er noch unterwegs ist? Ja, ich denke, Pluto 9 Stunden, das muss man mal hochrechnen. Ich denke mal 47 Maschinen, 300.000 Fluggäste bei 2 Kilometern wird es eine Zeit lang dauern, bis er da ist. Ja. Muss man wissen. Naja, auf jeden Fall, Frauenprojekten wird in Österreich das Budget gekürzt, heißt es ja hier. Und wenn man das jetzt durchliest, dann geht es da so in der Regel um 20% etwa, so von einem Betrag. Man hieß es, bei 10.000 Budget fallen 2.000 jetzt weg oder so. Ja, und das liegt wahrscheinlich in der neuen konservativen Regierung. Habe ich mir gedacht, reiche ich mal rein. Da gibt es auch einige, die sich darüber beschweren und so weiter natürlich. Und die Frauenministerin verteidigt das aber relativ lapidar, so nach dem Motto, wir brauchen das Geld jetzt für Gewaltschutz. Man kann sich zwar fragen, wobei der Umschichtung auf Gewaltschutz von Frauenprojekten überhaupt die Änderung sein soll, sozusagen, weil das ist ja auch alles für Frauen. Aber es ging dann teilweise tatsächlich wohl auch um Flüchtlinge oder so, die dann auch geschützt werden sollen. Andere Leute spielen da nicht so die Rolle, aber immerhin, ja, ziehen sie den Frauen da so ein bisschen Kohle unter die Füße weg. Und das ist ja nur wünschenswert, meiner Meinung nach. Das fängt damit an, komischerweise, oder beziehungsweise eben jetzt wegen der neuen Regierung, denke ich mal. Die waren ja auch immer in eine andere Richtung unterwegs bisher. Und die eine hat zum Beispiel geantwortet, darauf, dass ihnen jetzt der Nährboden für ihre Denkarbeit oder so entzogen wird. Ja, gefragt, wofür braucht man das denn, wenn man denken will? Ne? Ja, auf jeden Fall sind die in heller Aufregung und fürchten um ihre Arbeitsplätze. Ja, ein Chapeau auf Österreich, ne? Ja, ja, wird's in Deutschland nicht geben. Ja, und auch wenn so dieses, wenn das einen klaren Sinn hätte, aber mal 20% ist ja echt so und so, okay. Wir zeigen euch jetzt mal, was wir machen könnten. Wir schichten das zu euren Freunden um. Ne? Jetzt nehmt euch mal in Acht oder was. Wenn hätte ich gesagt, wir müssen da komplett gucken, wie wird das Geld verteilt und wie viele von den Sachen sind sinnvoll und wie viele machen was Sinnvolles und hätte so gespart und hätte halt dann, was weiß ich, den Leuten, die nach der kritischen Theorie in Twilight forschen, halt gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Ja, so ähnlich ist es ja auch. Ich meine, genau geguckt haben sie nicht tatsächlich, wohl so mehr über, ja, wie soll man sagen, über einen Daumen in der Gießkanne oder so, eben das Gegenteil, eingeschränkt. Es sind schon noch konkrete Sachen aufgelistet worden. Habe ich jetzt nicht so genau geguckt, wer das da war und was sie für Projekte machen, aber es scheint schon auch konkrete Vereine zu treffen und nicht alle oder so. Ja, ja, und hier haben wir nochmal die nicht-feministische Deklaration. Die ist jetzt wohl letztes Wochenende erstellt worden auf dem Kongress, auf dem Männerkongress, den der Mike Buchanan immer macht in England, von seiner Justice for Men and Boys Partei. Ja, und dabei haben sie eben eine nicht-feministische Deklaration erstellt und die von Science Files haben das mal auf Deutsch übersetzt. Ich wollte da gar nicht groß drauf eingehen, eigentlich mehr so auch als Link-Tipp zum selber lesen. Die mahnen also recht deutlich an, dass die Feministen, ja, steht im ersten Satz auch, bekämpfen Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Meritokratie, attackieren Männer, Frauen und Kinder und die Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Und das geht dann so weiter, wird dann deutlich, und dass sie das eben so nicht mehr wollen. Ja, da sind sie ja dann auf der Linie mit Österreich. Zumindest diese super spinnerten Sachen, ne? Dass dann auch an die Männersachen eben mal gedacht wird, fand ich ganz okay. Und ist mal eine Deklaration oder so ein Manifest, wie auch immer man das dann bezeichnen will, aus einem Haus oder von einer Ecke, die sich damit auch auskennen. Also das, wo dann auch Fachleute damit gearbeitet haben und so weiter. Fand ich eigentlich ganz empfehlenswert. Ja. Ja, ein paar gute Argumente sind dann auch drin. Ja, die Mehrheit der Weltbevölkerung wird von nicht-feministischen Männern und Frauen gestellt. Das ist ja auch so, ich weiß ja nicht, wie groß die Zustimmung ist zu Feminismus an sich. Sowas fragt man ja scheinbar Vorsitzender aber nicht ab oder so, wahrscheinlich sind es nur 10%. Aber das stimmt schon, ne? Die Mehrheit ist das sicher nicht und demokratisch ist das ja auch alles nicht gelaufen und so, ne? Ja, der einzige Kritikpunkt, den ich anmerken würde, wäre, dass hier halt nicht genau gesagt wird, welchen Feminismus meint er, weil Feminismus allgemein, ja, ist halt, da lässt man sich einfach auf eine zu tiefe Debatte ein. Aber man könnte ja Feminismus hier mit Kulturmarxismus ersetzen. Ja, das sollten sie auf jeden Fall tun. Damit würden sie garantiert mehr Anklang finden und alle würden es gut finden. Ja. Du kannst ja. Doch einfach alle vier Wände deines Hauses durch Kulturmarxismus ersetzen. Lebst du in einem Feld und brauchst du nichts. Nee, ey. Oh. Ja, aber mit Kulturmarxismus habe ich doch kein Feld mehr. Das ist alles. Zumindest gehört es mir nicht mehr. Also Kulturmarxismus selbst ist ein soziales Konstrukt, weil Sprache und soziales Konstrukt. Ah, nee, ey, sorry. Aber ja, also mit dieser Erklärung nehmen wir eine öffentliche Opposition zum Feminismus. Ja, hier, Third Wave, identitär, intersektionalistischer Feminismus, würde ich sagen. Dann wäre es passend. Ja. Das ist auch gemeint. Also das ist kein Verein, der den Frauen das Wahlrecht aberkennen möchte oder so. Ja, aber wenn irgendein Normi das liest, dann denkt er wieder, was soll denn das? Ja, aber guck mal, wenn irgendein Normi das liest, muss man das immer genau durchlesen, dass das eben dann klarer wird, was sie wirklich meinen, sozusagen. Aber es geht um Menschenrechte für Männer. Warum sollten jetzt Menschenrechte für Frauen da irgendwie abgelehnt werden von diesen Leuten? Das ist ja irgendwie halt für Quatsch. Ja, außerdem, ich finde das schon ganz richtig auf jeden Fall. Deswegen wollte ich es jetzt hier auch nochmal kurz durchscrollen, wenigstens mir nochmal durchlesen. Weil also dieses Ding, Das hat mir, glaube ich, letzte Woche oder so, dass man ja probiert hat, Sachen zu publizieren, die irgendwie kritisch sind zum Feminismus und das nicht hingekriegt hat. Und das ist halt schon so, dass es in den Medien natürlich enorm viel Zug hat, in der Politik enorm viel Zug hat, vielleicht auch, weil es in den Medien so viel Zug hat, dass es halt irgendwie so rüberkommt, als müsste man da unbedingt bei diesem ganzen Kram irgendwie mitmachen, weil das ja irgendwie das ist, was die Leute irgendwie wollen. Ja, ich sehe schon, das ist auch ein bisschen grundsätzlicher hier. Es ist nämlich, dass ja, ganz oben, Frauen waren lange zurückhaltend darin, feministische Handlungen und Behauptungen öffentlich zu kritisieren. Wir wollen diese Kultur der Angst zurück. Also ja, das ist ja schon im Prinzip davor, bevor entschieden wird, welche Feministinnen jetzt gemeint sind. Ne? Ja, ist ja auch so sehr passend. Also ich meine, guck dir mal diese ganzen Leute an hier, sei es jetzt die Birgit Kelle oder wer auch immer, ne? Irgendwelche Sachen, die da nicht mit dem Kram übereinstimmen, was die halt da irgendwie in ihrer Blase meinen. Und dann wirst du ja direkt angemeckert. Aber es ist ja richtig, diese Emma-Feministen-Klientel ist ja auch nicht so klein, glaube ich jetzt mir jedenfalls. Und da sind ja durchaus Leute auch bei, die mal ein bisschen halbwegs nachdenken oder so, ja. Ja, aber das auch eine Menge Verrücktheit, ne? Also insofern. Auch, ja, klar, ne? Aber wie gesagt, hat der Preis ja recht. Es gibt ja welche, sollte man vielleicht nicht mal so komplett über einen Kamm scheren oder so, aber grundsätzlich diese Diskussionsbereitschaft, aber auch das Bereitmachen in Institutionen und öffentlichen Einrichtungen und vor allem das Abkassieren von Geld da ohne Ende, das wird hier auch angeprangert, das ist ja auch richtig so. Ne? Das Problem ist ja einfach der Feminismus als Schlagwort, weil der ist einfach nicht eng genug gefasst. Ja, das braucht er auch nicht. Also, das hat auch nichts zu sagen. Der Normie unter Feminismus. Das Schlagwort aber hilfreich genug. Feminismus, Frauenwahlrecht, Arbeitsrecht, Abtreibungsrecht, solche Sachen. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um den übertriebenen Feminismus. Moment. Ja, genau, das ist ja die Sache, okay? Denn im Text selbst ist ja ganz klar gesagt, worum es geht, okay? Und der Begriff Feminismus hat schon durchaus die Kritik zu verantworten. Antworten. Nur weil da halt ein Teilbereich davon jetzt gerade das noch macht, ja, heißt es nicht, dass es nicht ursprünglich auch zu Feminismuszeiten der ersten Welle nicht auch schon dieselbe Scheiße gab, die jetzt noch weiter existiert. Schon die allerersten Versammlungen historisch, die feministischen, waren so eingerichtet, dass Frauen vorne sitzen und Männer ganz hinten und die sollen die Fresse halten, weil Feminismus ist nur für Frauen, okay? Also so grundsätzlich, historisch gesehen, gab es ständig diese, weißt du, diese eine Scheißnote an Feministen, eine Gruppe von denen, die halt irgendwie immer weitergepusht haben. Ja? Und zu sagen, hier Feminismus, ja, dann, weißt du, identifiziere dich nicht damit, wenn es dir nicht gefällt. Ja, Moment, aber der Punkt ist doch eher, sehen und dann darüber nachdenken. Und der sich Punkt darüber ist eher, dass diese Ideologien eben so verbreitet und so stark geworden sind, dass eben auch in den Medien und so weiter nicht mehr hinterfragt werden dürfen, sozusagen. Ja. Und du hast ja, schon recht, Es ist dann eben auch der Mainstream-Feminismus, der dann da gemeint ist. Weil der Mainstream-Feminismus, an dem sich die Leute hängen, die nicht weiter sich auch informieren, ja, der macht das alles eben auch so in seinem, wie soll man sagen, in seinem Nachgang. Das zieht er so hinter sich her, den ganzen Scheiß. Ne? Ja, du als Frau sagst dann nur, oh ja, Feminismus finde ich dufte, ist für Frauen, ne? Und was das alles für eine Schweinereien hinter sich herzieht, so, das ist den meisten noch gar nicht bewusst. Ja. Ja, das ist ja, aber der Kulturmarxismus, der den Feminismus verdorben hat. Ja, das kann sein, aber der Feminismus war ziemlich falsch. Ich würde so gern was anmerken, das glaubt ihr gar nicht. Ich wollte anmerken, dass so eine Petition, wo sich offensichtlich Leute hingesetzt haben, oder so eine Proklamation, wo sich Leute hingesetzt haben, die haben sich getroffen, die haben sich Gedanken gemacht, die haben ausformuliert, die haben abgewegt, die haben das hin und her gedreht, sie haben es am Ende in eine Form gebracht, öffentlich gestellt, und es hat nicht ein Furz von der Resonanz, die so ein Scheiß wie MeToo kriegt, wo einfach jemand einen Drecks-Hashtag in die Welt setzt und sagt, zeigt alle, wie unterdrückt ihr seid. Ja? Und das wird gar nicht behandelt. Und der andere Scheiß kriegt von jeder Medienschillanstalt hier in Deutschland einen Artikel. Das finde ich echt traurig. Weil hier ist nämlich auch ein Teil der Gesellschaft, der sich scheiße behandelt fühlt und der sagt, das kann so nicht weitergehen. Aber ja, das ist aber egal. Teilweise dieselbe Ursache, ne? Dass man sich da eben nicht dran traut, beziehungsweise ja, dass das eine Kultur der Angst ist bei bestimmten Themen, dass bestimmte Dinge nicht gedacht und nicht gesprochen werden dürfen. Ich würde auch behaupten, dass sowas wie Intersektionalität auch deswegen im Journalismus häufig auftritt, weil es halt auch einfach günstiger Journalismus ist. Wenn du einfach nur hier und da Unterdrücker siehst, musst du nicht so viel nachdenken und überlegen. Und du kannst relativ einfach Artikel schreiben, ohne jetzt, sagen wir mal, viel Aufwand zu unternehmen, um einen guten Artikel zu schreiben. Also ich, ich würde zum Teil das wortwörtlich durch Faulheit erklären. Also ja, das Lustige ist, das sind halt totale Tropes. Das ist genau dieser Kram, den sie überall halt monieren und anklagen, dieses ewig Gleiche und so. Das ist genau das, was die ganz besonders gut können, weil es so tierisch einfach ist. Ja, die Idee ist auch, dass man sich einfach nur beschwert, um sich zu beschweren, nicht, dass da was gelöst wird, denn dann hat man ja irgendwie einen Grund weniger, sich zu beschweren. So, und ja, generell die intersektionale Theorie Politik machen oder so. Generell die intersektionale Theorie als Ansatz ist identitärpolitisch betrachtet einfach ideologischer Treibsand. Das heißt, du bewegst dich nicht auf der kleinstmöglichen Menge, auf dem Individuum, du bewegst dich nicht auf der größtmöglichen Menge, auf der Menschengruppe, also auf der Menschheit selbst, du bewegst dich auf so Intersektionen von unendlich vielen Facetten und sagst, ja, hier, da habt ihr unendlich viele Themen zum unendlich viel rumgammeln. Es ist echt nichts Gutes. Aber vielleicht ist die Show ja ganz interessant. Wäre halt schade, wenn die irgendwie eingestampft wird. Ja, besonders dämlich ist die ganze Angelegenheit, weil das ist so eine typische Highschool-übertriebene, überhaupt gar nicht die Realität darstellende Jugendserie. Ja, da fährt ein Mädel irgendwie über den Sommerurlaub weg und kommt wieder und dann ist sie in ihrer Highschool und sieht auf einmal super aus und macht halt so Racheakte gegen Leute, die die vorher geärgert haben. Relativ harmlos das Ganze. Relativ harmlos. So eine Highschool-Serie. So läuft übrigens jeder dritte Highschool-Massenmord in den USA. Ja, das ganz Emeralds, vielleicht auch ohne es abnehmen. Aber das Leute, also da frage ich mich wirklich, was Netflix reitet. Eine Vengeance-Show, die in der Highschool, wo sich jemand dafür rächt, dass er gebullied worden ist. Ich sag, Stephen King hat damals den Roman Amok vom Markt nehmen lassen, nachdem in Columbine das passiert ist. Ja, aber jetzt mal wirklich ganz ernsthaft. Es gibt zig Highschool-Serien, wo es zumindest eine Folge gibt, wo es genau das Thema ist, weil das einfach so ein typisches Highschool-Thema ist, ne? Sozialer Kontakt und solche Sachen. Ja, ich meine, ich will gar nicht wissen, wie übertrieben das da dargestellt wird, aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich harmlos, möchte ich nur mal sagen, eigentlich. Und dass sich die Leute so drüber aufregen, ist... Komm dann aber nicht zu mir heulend angelaufen, wenn wieder irgendwo ein Mädchen mit Schweineblut überschüttet wird und danach die ganze Stadt mit ihren Superkräften platt macht. Ja? Nee, schon wieder, ja. Also, nee, das aber wenn gut, diese ganzen Shows und Worte sind eh nur Irritationen von Gefühlen und das ist kein Argument, also bla. Kommen wir nun zu den das war übrigens rote Angst, was du da gerade erzählt hast mit der Carrie-Geschichte. Also die gute Frau Sarkisian, der eine oder andere kennt sie ja vielleicht schon, sie ist sehr emotional invested, also sie hat ein großes Interesse an der Buffy-Serie, die halt als feministisches Ideal gilt und es wurde halt bekannt gegeben, dass es ein Reboot der Serie gibt und wo man halt ein bisschen den Cast ändert und jetzt halt, ich glaube, schwarze Charaktere nehmen möchte. Und auf jeden Fall eine Black Buffy. Black genau. Buffy. Und Anita schreibt halt, I just screamed no at the top of my lungs. Why? No! Please, for the love of all that is good, please do not do this. Und das ist halt lustig, dass eine Frau, die eine Karriere darauf gemacht hat, auf bestehenden Franchises drauf rumzuscheißen, mit ihrer Kritik sich darüber aufregt, dass jetzt irgendwas, was sie mag, auch ein Reboot bekommt. Und wir haben es 100.000 Mal gesagt während Gamergate. Warte, bis sie irgendwas holen kommen, das du magst. Und jetzt ist genug Zeit vergangen anscheinend in Joss Whedons Hirn. Und jetzt kommen sie halt nicht holen. Ja, es ist schon wahr auf jeden Fall, dass dieses Ding richtig populär war bei den Feministen. Also zum Beispiel die Chris Köver hieß sie, glaube ich. Das war eine der Gründerinnen des Missy Magazine. Die hat ihre, ich glaube, es war die Bachelorarbeit über Sex-Tropes, irgendwie wie Frauen dargestellt werden, in Buffy geschrieben. Voll qualitativ hochwertig und die Gesellschaft nach vorne treibend zu den Sternen. Sehr wichtig. Ach, jo. Und Mary Sue hat zum Beispiel auch einen Artikel drüber geschrieben und da hieß es, ja, warum schreibt man nicht eine Extra-Geschichte für schwarze Darsteller, die halt ihr eigenes Universum haben? Das, warum ist, genau muss man das, ist genau das, was die Leute alle gesagt haben zu dem Ghostbusters-Kram und so. Ja, ne, wo jeder gesagt hat, überlegt euch doch einfach eure eigenen Geschichten mit Frauen in der Hauptrolle, würde ihr überhaupt niemanden stören. Ja. Marvel Comics, weiblicher Thor, weiblicher Schwarzer, Tony Stark und so weiter und so fort. Immer sind die Leute angeschissen worden, sie seien entweder Rassisten oder Sexisten, weil sie ihren Charakter so behalten wollten, wie er in ihrer Jugend sozusagen war. Ja. Hm? Ja. Anita, ich finde es halt auch geil, dass es sie da so keine Eigenwahrnehmung hat von ihren... Ich finde es einfach lustig. Ja, andere Menschen würden an dem Punkt, an dem sie da war, schreiend irgendwie in Flammen stehen, von spontaner Selbstentzündung oder in einer Singularität vergehen. Aber sie kann das einfach ausblenden, dass sie da gerade ihren ganzen Scheißdreck ad absurdum führt. Also Leute, ich glaube, es ist jetzt gerade der Beweis dafür, dass sie einfach Frauen nicht ausstehen können. Ja, ja, weil wir Machtstrukturen durch Sprachregelungen einführen wollen innerhalb der Kultur. Ihr fremt von euch, ne? Ihr fremt es so, ja, und es ist nicht gut. Hört auf zu fremen. By the way, hier gibt's doch mal einen Artikel vom Economist, dass halt dieses Cultural Appropriation halt am Arsch ist. Und mich freut es einfach nur, dass jetzt halt auch mal in einem Economist das halt positiv vorkommt. Wobei ich vor ein paar Tagen vom Economist auch auf deren YouTube-Kanal irgendwie einen Preis, also so ein Praising, so ein Hochjubeln von Identitätspolitik gesehen habe. Und ich weiß auch nicht so genau, so wie ich das jetzt wahrnehmen soll. Aber mir gefällt es zumindest mal, was sie hier jetzt halt auch mal sagen, du, das mit der Cultural Appropriation, das ist vielleicht auch ein bisschen hirnrissig. So. Ja, aber warte mal, der Typ da rechts im Bild, der sieht doch ganz normal gekleidet aus. Wo ist denn da Cultural Appropriation? Nein, es geht um die Frau links, weil... einfach aus, weißt du, weil ich so Frauen nicht ausstehen kann, sorry. Auf ihrem Kleid ist ein Drache zu sehen und es ist rassistisch gegenüber China, weil in China Drachen leben. Und ja, und zum Beispiel in Game of Thrones in der Serie kannst du klar sehen, dass es kein echter Drache ist. Und da frage ich mich, warum die nicht mal bei China angefragt haben, ob sie einen echten Drachen sich ausleihen dürfen. Und das ist ein echter Drachen. In der Cultural Appropriation. Diese ganze Drachengeschichte ist doch eh bei uns geklaut. Siegfried, ja? Ja. Also aufhören jetzt. Hallo, ja. Drachenlord. Ja, eben. Zu dem Hintergrund der Story vorhin noch, das ist eine schöne Story von jemandem aus sehr elitären Kreisen, der im Endeffekt beschreibt, dass dieses Cultural Appropriation Problem jetzt halt auch in den Elitenkreisen, nicht nur im Alltagsleben angekommen ist. Er beschreibt da die Metropolitan Costume Gala, die jährlich stattfindet. Und ein Ticket zu dieser Gala kostet 30.000 US-Dollar. Ja, also ich spreche von extremen Elitenkreisen. Ja, und da ist das jetzt mittlerweile auch angekommen. Und jetzt wird das zum Problem für die. Herzlichen Glückwunsch. Das ist beim Kostümball aber ganz grundsätzliches Problem, wa? Ja. Das ist ja witzig. Oh, irgendwie blöd. Komm. So scheiße, stell ich mir vor, irgendwie so Kostümball in der Oper und draußen stehen lauter Leute, so Mexikaner und Indianer und sagen, nee, der nicht, nein. Er meinte, es war in der Diskussion, eine sogenannte Arabic or Islamic Nights zu machen und die haben das Thema dann des Balles geändert, weil sie halt Furcht davor hatten, dass wenn alle in Kaftanen und irgendwelchen anderen Klamotten ankommen, dass es dann halt Beschwerden gibt. Ja, hier hing letztens auch beim Freunding irgendwie was von, wir machen eine große Party, das Konzept ist irgendwie fremde Länder und ich dachte mir so, Alter, wenn du da jetzt eine von den Feministinnen drüber abwirfst über der Party. Bei einer Kostümparty zu sagen, die Kostüme sind nicht in Ordnung, also ich meine, wo bleibt denn da der Spaß? Es soll doch Spaß machen. Meine Kultur ist kein Kostüm. Hallo, Fan ist ein Stahlbart, ja? Ja. Ja, das dient dazu, die kapitalistischen Produktionsweisen zu legitimieren. Und ihr hinterfragt gar nicht die Totalität, die im Westen. Das ist wie mit den Frauen in den MINT-Fächern. Die werden ja auch von dem Stahlbart, dass die MINT-Fächer sind, zu so kleinen Krümeln zerrieben, dass sie dann nicht mehr weiter studieren können. Ich wollte nur mal sagen, also, Spaß ist auch nur ein neurologischer Trick. Ne? Ja, das genau. Genau. Der dazu dient, die kapitalistischen Produktionsweisen zu rechtfertigen. Sie sind genauso totalitär wie die Sowjetunion. Weil ja. Gesellschaftskritik ist wichtig, die auf dem Level stattfindet. Außerdem ist man niemals frei, denn die Revolution wird einfach nur gehemmt durch das, dass die Leute einfach alles haben, was sie brauchen. Und das ist, macht ja, faul. Ihr habt alle ein falsches Bewusstsein durch die Produktionsweisen. Ja. Hier in der Studie ist es, wie soll man sagen, man hat jetzt hier keine abschließende gute Perspektive auf das Feld. Man müsste noch weitere Studien anstellen, damit es wirklich tiefere Aussagekraft hat. Und die Studie wurde jetzt auch nicht von Menschen durchgeführt, die Depressionen wirklich diagnostizieren können, sondern man hat halt so Fragen gestellt, so, do you feel blue, was halt in den USA so, bist du down, traurig beim Arbeiten. 21. Nein, keine Trisomie 21. Aber hat halt Fragen gestellt, ob sie sich denn in ihrem Job wohlfühlen und so. Und da gibt es halt ein paar Probleme. Du müsstest die anderen Gruppen halt auffragen, die Männer, um es besser vergleichen zu können. Aber es ist halt sozusagen ein kleiner Schritt auf dem Weg, halt dieses Narrativ ein bisschen kaputt zu machen, was halt auf der Linken da ist, dass halt das alles mit Diskriminierung zu tun hat, weil scheinbar nach dieser Studie sind halt viele Frauen tatsächlich einfach unglücklich, nachdem sie ein Jahrzehnt in einem STEM-Area gearbeitet haben und geben alle halt keine Oppression und nicht sowas an, sondern halt, dass sie wortwörtlich einfach nur mit ihrem Job selber unzufrieden sind und nicht mit den Menschen, mit denen sie arbeiten. Das ist ganz interessant. Ja, und was ich auch interessant fand in der Studie ist, die sind an die Studie rangegangen mit der Hypothese, dass einer von den Faktoren, der untersucht werden sollte, ob die Frauen glücklich sind oder nicht, sein sollte, ob die vergleichbar großes Gehalt bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Und in der Studie ist explizit festgestellt worden, dass es da überhaupt gar keinen... Ja, da gab es überhaupt gar keine Signifikanz für die Glücklichkeit und für irgendwelche Unterschiede, die die Frauen selber wahrgenommen hätten oder sonst was. Das heißt, also Frauen gehen in STEM-Field und merken einfach, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und es hat hauptsächlich auch was mit Familienfaktoren zu tun. Ja, aber es geht halt teilweise auch wirklich um Karrierefrauen, wie Abel schon gesagt hat, Frauen, die teilweise länger als 10 Jahre in der Branche drin sind. Und nochmal explizit gesagt, die Studie hatte als Prämisse, dass das Gehalt untersucht werden sollte und es ist dabei rausgekommen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, und dennoch wird es staatlich finanzierte öffentlich-rechtliche Werbevideos geben dazu, wie es den Gender Pay Gap gibt. Und dennoch gibt es bei Burger King die Werbung neuerdings damit, dass die auf den Gender Pay Gap aufmerksam machen wollen, auch noch, weißt du, so Sachen. Das ist so, das wird einerseits halt immer... Du bringst da zwei Sachen durcheinander. Okay. Burger King, die Aktion ist gegen die Pink Tags. Und zwar verkaufen die Fritten in einer pinken Verpackung und verkaufen die teurer an Männer. Ja, ich habe die gerade, du hast recht, ich habe die gerade so zusammengeworfen eben, weil egal, unabhängig davon. Scheiß dann kannst drauf. Du dich solidarisch erklären und freiwillig teurer. Weiß ich nicht, ob das freiwillig ist. Da finde ich die Aktion von Subway besser, weil Subway hat Jared so ein paar Dinger geschnappt und hat mal so ein paar Schlaglöcher auf Straßen überall, wo ihre Restaurants waren, ausgebessert. Das finde ich eine sympathischere Marketingaktion. Ach so. Ja, okay, das ist sympathisch, ja. Okay. Wie, die haben die mit den Subs ausgebessert, oder was? Ja, mit denen vom Vortag. Steinhart. Juli und Nate Sharp erziehen ihre 3 Jahre alten Zwillinge mit den Pronomen they, them and their, um sie von Gender-Stereotypen fernzuhalten. Es handelt sich dabei um eine neue Elterntechnik, they-bees. Wisst ihr was? Ich glaube, das Problem ist nicht männlich-weiblich, das Problem ist Mensch, okay? Man müsste seine Kinder, anstatt sie geschlechtsneutral zu erziehen, speziesneutral erziehen. Ja. Okay. Du musst deine Kinder. Das haben wir doch versucht. Behandeln. Hast du Dschungelbuch nicht gesehen? Du musst dafür sorgen, dass deine Kinder sitzen können, Pfötchen geben können, Männchen machen und sich totstellen können. Dann hast du alles erledigt. Dann sind die auch bei weitem nicht mal in der Gefahrenzone, zu Mann und zu Frau was zu denken, okay? Das klappt auch nur bis zur ersten Biologiestunde, danach haben die einen Schock oder so. Oder wir gehen sogar noch höher und wir schicken es dann noch auf die Ebene von irgendwie hier Pflanzen oder Tiere. Weißt du, dann heißt es, da hast du dann so ein Kind an der Baumschule, ja. Geht auch. Ja, genau, was hat das Jugendamt dazu? Darf ich mein Kind auf eine Baumschule schicken, wenn es sich so fühlt wie ein Busch? Ja, oder Kinder losmachen halt. Was hier im Hintergrund läuft, ist übrigens von der BBC früher mal irgendwie ein Hort der Bildung und des Wissens. Hier wird gesagt, ja, Männer sind erfolgreicher in Dingen, die mit Mathe, Technik und räumlichem Denken zu tun haben. Sind Kinder wirklich, Jungs wirklich besser darin, besser in Anführungszeichen? Und dann wird erklärt, dass das eigentlich nur damit zu tun hat, dass man sie halt nicht als They-Bees erzieht, sondern den Jungs von Anfang an halt den Truck zum Spielen gibt. Hashtag No More Boys and Girls ist auf jeden Fall der beste Hashtag aller Zeiten, ja, würde ich jetzt mal so stark behaupten. Pedizid, yeah, oder so, wäre doch vielleicht besser. Wie nennt man das? Peduzid? Keine Ahnung, aber es ist so, es ist Fantizid. No More Boys and Girls, No More Breathing, No More Moon, No More, keine Ahnung. Ja, Kohlendioxidausstoß beim Atmen. Eigentlich wäre doch praktischer, um das wirklich ein für alle Mal zu beweisen oder zu widerlegen, wie das funktioniert, ist einfach den Kindern mal keine Spielsachen zu geben und zu schauen, ob in welche Richtung die sich freiwillig aus ihrer eigenen Fantasie heraus hineinbewegen. Ja, denn, ja, ich glaube, so, dass du Fantasie schon irgendwie füttern musst. Also wenn du ein Kind in einen weißen Raum setzt und hoffst, dass es kreativ ist. Einfach White Torture für ein Kind, Alter. Es gab sogar solche Experimente und es hat natürlich nicht geklappt, also Kinder. Ja, aber wäre es nicht sinnvoll, wenn die Eltern ihre Kinder eigentlich einfach bei so einer staatlichen Sache abgeben, bis die alt genug sind, über ihr Gender zu entscheiden? Können wir bitte einfach diese ganzen Sachen auf gedankliche Experimente-Ebene lassen und nicht irgendwie wie bei Brave New World dann Kinder schocken, wenn sie an Bücher rangehen wollen? So, aber statt Bücher nehmen wir dann Trucks und Barbies. Diese Einwendung gerade so gut. Und was mit Shape Our World, irgendwie Things That Shape Our World, ja. Aber irgendwie, da wird gerade die Welt aber in so einen Norm gepresst, ne, das ist nicht gut. Ja, aber die Kinder kommen auch immer nach Hause und sagen so, Mama, du weißt, ich bin ein Mädchen, oder? So, oder du bist doch eine Frau, ja, du kriegst doch die Kinder. Wieso soll ich mir das denn aussuchen können? Kann ich mir aussuchen, dass ich Kinder kriege, oder wie? Dann muss es doch jemand, dem man auch ehrlich sein müssen, ja, zu den Kindern. Was soll denn diese scheiß Gelüge, jahrzehntelang oder jahrelang? Und am Ende denken die Kinder, was ist das denn für eine Lügerei, in der ich da aufgesessen bin? Und man könnte doch eigentlich schon eine Form von Familienkultur, die kann man doch nicht gutheißen. Man könnte einfach den Kindern in die Hand geben, so diesen Spruch von My Body, My Choice, ne? Und das ist so ein kleines Kind. So, ich will mit Barbie spielen, Mutter. Ich will nicht They genannt werden. Ich bin kein fucking Baby, Alter. Was? Ja, und das Kind so, ja, ich hätte jetzt gerne einen Penis, bitte, oder so. Uiuiui. Gaming's Toxic Men Explained. Ja, mal wieder. In letzter Zeit wird ja irgendwie wieder mehr über Gamergate gesprochen, habe ich das Gefühl, so in dem Comicsgate hat sich jetzt so ein bisschen weiterentwickelt. Habe ich gestern ein schönes Video gesehen, wo Comicsgate vorgeworfen wurde, sie seien alle nur weiße, alte Männer, die es nicht besser wissen. Und Comicsgate hat lustigerweise ein Video zusammengestellt von Unterstützern von Comicsgate, die halt in die Kamera sagen, ich unterstütze Comicsgate. Und was glaubt ihr, was passiert ist? Sockenpuppen mal wieder. Ich denke auch, dass das war. Wahrscheinlich sind die inzwischen so weit mit Gesichtsanimation und so, dass die halt auch aussehen können wie Inder oder Schwarze oder Frauen. Deepfakes, ja, kennt man ja. Also ich gehe davon aus. Auf jeden Fall ist es Zeit, den Gamergate-Boomer aus dem Kasten zu holen für Polygon. Und sie haben halt auch echt ganze Arbeit geleistet, weil sie haben echt super, super Experten halt einfach geholt. Colin Campbell hat keine Mühen und Kosten gescheut und hat uns so richtig gute Leute geholt, wie Anita Sarkeesian. Wow. Oder wie heißt die andere Tante da, die auch bei ihr arbeitet, die eigentlich ein Mann ist? Caroline Petit. Ja. Und die üblichen Verdächtigen von Maddie Bryce über keine Ahnung bis wohin erklären uns in diesem sehr langen Artikel, der, also bitte nur im Archiv anklicken, Polygon keine Klicks geben. Oh shit, ich habe Polygon Geld gegeben. Ich habe dir einen Klick gegeben. Verdammt, nein. Einmal mit Profis. Wie lange nicht, machst du wieder mit? Ich habe nicht gewusst, was ich tue. Okay, es tut mir leid. Nein. So nicht. Das ist aber echt unethisch gerade. Ich glaube, wir nennen OPEX jetzt nur Say. Nein, ja. Also. Ja. Mich mein der Atomphysiker ist gescheitert. Jetzt hat mich mein Hemd zerrissen, weiß ich. Jetzt muss ich mich distanzieren von mir. Lass mich im Weltraum rumschwirren. This story is not another attempt to chronicle the activities of racist and misogynist men who harass women and people of color on social media and in multiplayer games. Nor is it an existential inquiry into their particular niche in the video game community. Rather, the story asks, where do they come from? Why are they here? And what allows them to stay? Where do you come from? Ist schon mal eine fucking Mikroaggression. Where do they come from? Where do they go? Where do they come from, Cut Nigel? They here. Das ist von Dr. Strangelove geschrieben. Sie, ja. Keine Ahnung. Ja. And what allows them to stay? Was wollt ihr? Sollen die sich in Luft auflösen? Haben die kein Recht, da zu sein, die Männer? Nur weil ihr sie irgendwie anstößig findet? Der Artikel ist ellenlang. Du kannst ja mal einfach andeutungsweise runterscrollen. Er besteht eigentlich nur aus einzelnen Zitaten. Also sie haben sich, glaube ich, nicht die Mühe gemacht, da irgendjemand wirklich zu interviewen, sondern haben halt ein paar E-Mails hin und her geschickt. Ja, also man sieht ja aber mal, wo überall das Netzwerk sich befindet, ja, die verschiedenen Professorinnen an den verschiedenen Gender Studies, Instituten, in den Spieleschmieden, also jeder Absatz ist im Endeffekt von einem, ja, Experten in Anführungszeichen erfasst, ja, und ja, also ich habe meine Hälfte aufgegeben, weil da hat mein Gehirn auch irgendwann so ein gedacht, warum lese ich das überhaupt? Gibt es denn Kommentare oder sowas? Charlotte Smell und drei Absätze unten drunter Gamergate. Boah, ja, Leute. So läuft das. Leute. Look at the narrative around Gamergate. Das ist da, das sehen gerade die Leute, die Zuschauer nicht da. Look at the narrative around Gamergate. There's hardly any mention of black people. People of color. In einem anderen Absatz wird auch argumentiert, wie es ja schon absehbar war, weil die Brüste von Lara Croft so dargestellt wurden, wie sie dargestellt waren in Anfangszeiten. It's all about the people who are either white or white passing. Versteht ihr das nicht? Also ich muss schon ehrlich sagen, wir hätten als Gamergate, wir haben versagt, weil wir einfach die Quote der zu misshandelnden People of Color nicht erfüllt haben. Ja, aber es gab doch Not Your Shield-Ding, wo halt einfach Minorities aus allen Sorten gesagt haben, ey, ich bin nicht dein Schild. Du verstehst es nicht. Wir hätten mehr Leute of Color harassen müssen, damit es gerechter wäre. Aber wir haben drei Leute harassed, die alle white or white passing sind. So. Man, verstehst du nicht, wie schrecklich das für die Leute ist, ausgeschlossen zu sein, sich von einer Hassgruppe harassen zu lassen? Ihr seid alle wahnsinnig übrigens da. Soraya Cemali, Bridget Blodgett, Kate Midler. Also das sollten wir einfach jeden belästigt haben. Was Zoe Quinn! Zoe Quinn! Zoe Quinn! Betty Price! Boah, ich kann echt nicht glauben, dass ich wirklich auf den Polygon-Link geklickt habe. Ich kann es nicht glauben, dass eine Folge von Game of Thrones so schnell von YouTube gelöscht wird, während chronische Misshandler dort blühen. Ja, also auf Deutsch. Warum löscht ihr nicht einfach alles, was ich nicht mag, sondern nur urheberrechtlich geschütztes Material? Ich meine, mit den ganzen Blogs, die am Kursieren haben, die dürften doch eigentlich gar keine Probleme mehr haben, oder? Whenever I criticize the human games. We see so much of this in shows like South Park, which insidiously wraps itself up as a challenging satire, yet always reinforces the status quo by punching down. Wisst ihr nicht, wie weh das tut, Matt und Trey? Ja, vielleicht muss man an der Stelle mal erklären, dass ja das gesamte Spielprinzip von Grand Theft Auto, vor allem im fünften Teil, sich nur darum geht, irgendwelche Nutten auf der Straße zu töten. Ja, das ist, sonst kann man im Spiel gar nichts machen. Das ist der einzige Spielzweck. Das ist doch eigentlich egal. Ich meine, diese Aussage, bitte nochmal vier Zeilen hoch, bitte, da diesen kurzen Abschnitt. Der ist die Kishona Gray ist eine Professorin für, also eine Assistenzprofessorin für Gender and Women Studies in der Universität Illinois. Sie hat an einem Buch mitgewirkt, dass da heißt Race, Gender and Deviance in Xbox Live. Finde ich klasse. Many of my friends and I gained our middle school humor, school sense of humor through Newground animations, crude college humor sketches and angry video game nerd series, among others. Looking back, a lot of those jokes didn't age very well, and I'm sure if they were being made today, we'd have cultural critics calling out their problematic tendencies. I wallowed in a sort of politically incorrect nirvana through much of my early teenage years, in the absence of anyone to steer me in a better direction. Da kann dir geholfen werden. Come on, Herr, mein Junge. Ja, oder hier unten, look at Google Bro and his manifesto. I was like, don't fire him. If you fire him, you all need to go, because all of you are thinking the same thing about women. Dieses, oh Gott, diese Projektion. Ihr seid so ekelhaft. Aber mit GTA 5, irgendwie ist ja nur Frau. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da Noten vergewaltigen kann. Das ist kein Spielsinn. Ja, es war ja auch ein Witz, denke ich mal. So. Die Soraya Kemali hat ein Buch geschrieben, das da lautet Rage Becomes Her, The Power of Woman's Anger. Super. Ist aber noch nicht erschienen, kommt im September 11, 2018 raus. Also. September 11, finde ich gut. The people who are upset about the new Star Trek Discovery are the same kinds of people who were upset with Captain Sisko and Captain... Bullshit. Mit anderen Worten. Absoluter Bullshit. Fucking Bullshit. Das ist einfach scheiße. Entschuldigung, aber was soll die Scheiße? Das ist genau wie die neuen Star Wars Filme. Ja, The Past Must Die, oder was? So ein Scheiß. Sorry. Twitch needs to do better about how they give people tools to moderate and how they market themselves as a platform for people of color. They are really aren't doing that yet. Was denn irgendwie? Filter oder was? Was wollt ihr haben? Was hält euch davon ab, einen fucking Twitch-Account zu machen und da zu streamen? Was hat eure Hautfarbe damit zu tun? Strukturelle Ungleichheit. Guck mal, aber weißt du was, so die Grenzen des Möglichen fangen im Kopf an, okay? So, du musst schon irgendwie verstehen, dass nur weil du so und so eine Farbe hast, heißt es nicht, dass du nicht in der Lage bist, das und das zu tun, was du willst. So, du kannst dir selbst diese Grenzen setzen, aber dann bist du selbst dran schuld und nicht die anderen. Serial harassers and men who display toxic behavior often portray themselves as heroic defenders of a noble cause. Ja, also das ist weil wieder das so gut zusammenpasst, ja, genau so wie halt ihr. Auch ein Truismus. Jeder, der was Schlechtes macht, dachte, dass es gut ist. Also könnt ihr mir irgendjemanden zeigen, der sich aktiv für das Schlechte einsetzt, in irgendeiner Ideologie, die am Rande des Wahnsinns auf der politischen Skala ist? Jeder will doch positiv sein. Also und man muss halt echt noch sagen, so die ganze Sache mit Gamergate wäre eigentlich schon vor Ewigkeiten vorbei, hätte nicht diese einfach Gruppe von Journalisten dann gesagt gehabt, hier, wir haben ein Problem mit Videospielern und die sind das Problem und wir müssen sie jetzt ziehen, okay? Hätten die einfach gecheckt, dass die irgendwie durch Korruption und irgendwie so eigene Kacke irgendwie mal Mist gebaut hätten, hätten es verbessert, wäre es nie so groß gekommen. Aber dann hast du halt professionelle Opfer drin gehabt, die aus einer Non-Troversy einfach so ein Ding gemacht haben, das bis zum UN hochging. Okay. Und hier, dieser Tom Avella hat aber auch wirklich einen Sockenschuss. The way skeptics framed it, she was a con artist, also Anita. A left-wing version of those right-wing people that wanted to censor video games for being objectionable. Of course, this is all a fabrication. Ja, ja, genau. But there was no one around to help me see through the bullshit. Außer den gesamten Medien, Tom. Wer hat denn hier einen Hero-Complex? Die Leute, die ein Videospiel spielen oder Tom Avella, der glaubte, es wäre niemand da gewesen, der Anita geholfen hat. Ja, also nach dem, was wir vorhin gelesen haben, ne, müssen wir vorsichtig sein. Der Tom Avella ist wohl auch so ein Soyboy White Knight. Ne? Muss man ja mit Vorsicht genießen. Später kommt es alles raus. Ich habe Angst. Die Kate Miltner war auch bei der Republika 2014. Und sie hat hier auch wieder an interessanten Papieren mitgewirkt, die in akademischen Journalen erschienen sind, wie zum Beispiel Hashtag Masculinity So Fragile, Culture, Structure and Network Misogyny, Feminist Media Studies. Feminist Media Studies, das interessantes Feld, was man sich ja angucken könnte. Also, ja. Ich find's klasse. Many of these YouTube personalities are older men. I think they are narcissists. They believe they are better than other people. And that maybe no one appreciates the genius. Ja, das ist, denke ich mal, die größte Projektion, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. And when they have a legion of loyal followers, it makes them feel really important. They use this power against the people they see as their enemies, who are often women. Their followers are attracted to this power, which is missing from their own lives. When these older men call out women, they feel like they've been given permission to harass and to do violence. They wouldn't do their own, but they are angry. And once this man they respect calls them out, they decide it's time to act. It helps that there are usually zero consequences for them or their permission givers. Was? In was für einer Welt lebst du, Jen Goldberg? Wo ist das? Das ist Polygons Mein Kampf hier, was ich hier lese. Das ist wirklich widerlich, wie Leute hier irgendwie in Schubladen und dann wird ohne irgendwas, was das beweisen könnte, einfach behauptet, da würden irgendwie Todessquads aufgestellt oder was. I statues, YouTubers and social media verifying accounts use dog whistle tactics to catalyze, which becomes a moment, which creates a product that is profitable. Das ist doch wohl nicht unsere Taktik. People enjoy the messages of misogyny and racism. That pleasure generates a lot of traffic, which generates a lot of money. Ja. Ja, das finde ich auch so geil. Das wird dann von Google und Twitter verkauft oder was? Deswegen sind ja auch Sage und alle möglichen Leute ja auch alle bei Google und Twitter gewesen oder wie? Und haben sich und mit denen unterhalten. Deswegen werden auch die Leute demonetarisiert auf YouTube. Also ich meine, ein bisschen nachdenken, bevor man argumentiert. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Kotaku gehört zu der Gizmodo Media Group. Die haben verschiedene Seiten, wie Dads with Lifehacker, Jezebel the Root und der vorherige CEO, Raju Nariseti. Ja, das haben wir gleich noch. Ah, okay. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir haben auch langsam mal genug von dem Kram. Oh Gott, ey, Gott, was ist das hier? Was gucke ich mir gerade an? Noch, das Ding geht noch ewig. Das was gucke ich mir an? So tief wollte ich eigentlich gar nicht einsteigen. Meine Idee war eigentlich zu sagen, wir gucken da mal kurz drauf und machen vielleicht einen Sonderstream, aber das hat sich jetzt... Guckt euch diese peinliche Scheiße an. Und die hat echt einen Controller in der Fußfessel. Mhm. Ja, aber Propaganda und Populismus machen natürlich nur andere Leute. Ist klar, ne? Das ist ja... Oh Gott, ja, ich finde das lächerlich. Gut, ja, hier wird Xbox sehr negativ dargestellt. Ja, könnte aber auch ein billiger No-Name-Controller sein. Der hat doch nur einen... Der hat, glaube ich, nur einen Analog-Controller gehabt. Ja, das habe ich hier mal reingebracht, weil ich fand das so putzig. Wir hören ja die ganze Zeit immer Journalisten irgendwie einordnen sollen und so... Und hier mal sowas, worüber sich Journalisten aufregen, was andere Journalisten schreiben. Diese ganze Verleumdungsscheiße und irgendwie ewig irgendwelche Leute als Rechtspopulisten bezeichnen und so ein Kram, das ist alles egal. Aber wehe, die Bild schreibt über jemanden, der wäre ein Snowboard-Teenie, weil das eine 18-jährige Person ist. Das ist ganz furchtbar. Da muss man dringend sich drüber aufregen. Ja, aber von der Nomenklatur ist das Wort doch richtig gewählt. So 18, 18 ist ein Teenager, ist ja, ein Teenie. Eben. Da ist ja auch, faktisch ist ja daran auch überhaupt nichts falsch. Das ist ja gerade der Witz, warum sich die Leute dann drüber aufregen. Also da sieht man mal, wie jedes Maß abhanden gekommen ist. Kann also mir jemand sagen, wo da der Sexismus ist, weil der Account heißt ja Stop Build Sexism. Ja. Und außerdem widerspricht ja die Bild-Headline damit auch nicht damit, dass irgendwie Ellie Sutter keine vielversprechende Nachwuchssportlerin sei. Okay? Sie ist sowohl Snowboard-Teenie als auch vielversprechende Nachwuchssportlerin. Das eine schließt das andere nicht aus. Wahrscheinlich, dass das verniedlichend wäre oder so oder was weiß ich nicht was. Aber es ist halt auch vollkommen banal und egal und noch nicht mal falsch. Also, ja. Ja, aber Hauptsache in der eigenen Beschreibung so irgendwie sagen, hier, wir kämpfen gegen, ne? Wir kämpfen gegen ganz große Sachen, deswegen strecken wir uns. Das Hirn ist ein Mechanismus und wenn du diesen Reflex, Sex ist was, wenn du den zu oft betätigst, leiert das einfach aus und dann geht der schon los, obwohl gar nichts ist. Und dann tweetest du so eine Scheiße wie Stop Bill Sexism. Medienstaatsvertrag. Entwurf enthält Ausnahmen für Let's Player. Ich denke mal, dass es hier um Streaming geht. Weiß nicht, wer das eingereicht hat. Ja, ich habe das eingereicht. Ich wollte zur vorigen Meldung noch eine Sache sagen. Und zwar, also ich muss auch sagen, ich fand das auch sehr seltsam, wie die Bild das dargestellt hat. Gut, die hat vorher über das Mädel berichtet und hat halt diesen Teenie-Namen halt quasi geprägt. Und dann haben die diesen Namen nochmal benutzt, damit der durchschnittliche Bildleser weiß, aha, worüber reden wir hier gerade. Ja, aber klar. In Anbetracht der Tatsache, was da alles passiert ist im Hintergrund, die Dame hat sich ja anscheinend selber umgebracht, ja, ist die ganze Berichterstattung halt schon wirklich sehr, sehr, sehr seltsam gelaufen. Ja. Gut, Medienstaatsvertrag. Ausnahmen für Let's Player vorgesehen. Ja, das ist ein Artikel, der von letzter Woche übrig geblieben ist. Da konnte ich ja leider nicht hier teilnehmen. Das ist letzte Woche passiert und ja, es gab ja generell die Problematik mit einigen Online-Streaming-Kanälen, die auf einmal lizenzpflichtig wären, weil sie halt ein umfängliches Online-Programm bereitstellen würden nach dem neuen Medienrahmenvertrag. Und ja, da gab es jetzt halt ein paar neue Entwicklungen. Unter anderem fand ich es interessant, weil das ja vielleicht sogar für den Stream hier interessant wäre, weil nach der alten Regelung wäre es tatsächlich so gewesen, dass auch der Stream hier da drunter gefallen wäre. Nee, das glaube ich nicht, aber egal, haben wir ja schon mal besonders gemacht. Tatsächlich schon, aber es war halt nur eine Entwurfsfassung und jetzt in der neuen Entwurfsfassung ist es halt so, dass beispielsweise ein Paragraph eingefügt wurde unter Paragraph 20b, vor dem Datum des Inkrafttretens des 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrags angezeigte ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme gelten als zugelassene Programme nach § 20. Dieser Paragraph wurde eingefügt und da geht es, also dieser Absatz wurde eingefügt und darum geht es im Endeffekt auch hier in dem ganzen Artikel, dass wenn man halt ein 24/7-Programm bereitstellt und mehr als 5000 Zuschauer hat, ist man an sich pflichtig nach diesem Gesetz, aber allerdings wurde jetzt die Ausnahme eingefügt, wenn man halt schon ein Programm hat, was regelmäßig läuft und was vor dem Inkrafttreten dieses Rundfunkstaatsvertrages war, dann ist man davon ausgenommen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber ich verstehe auch nicht, warum ist denn da eine Ausnahme für Let's Player drin? Was ist das denn für ein merkwürdiges Messen mit zwei Maß? Ich kann doch, während ich ein Let's Play mache, halt auch, keine Ahnung, ja, damit meine Hobbys, damit sie sich da nicht besprechen. Damit sie da nicht mehr in der Kritik stehen. Weil sie ja vorher in der Kritik gestanden haben. So funktioniert haben. Doch eigentlich Jura nicht. Ja, oder? So funktioniert deutsche Politik. Und ja, doch, das ist ja genau das. Die haben einfach gemerkt, dass die Fassung zu weit gefasst wurde und dass halt auch wirklich Privatleute auf eine Art und Weise beschnitten wurden, die halt nicht mit anderen Regularien im Einklang zu bringen war. Und deswegen haben die diese Ausnahme eingefügt. Ja, dazu gesagt, wenn man ein Let's Player ist, wie ich glaube der Pete Smeed war, glaube ich, einer, der da drunter gefallen war, der hat ja auf seinem Kanal beispielsweise auch einen 24/7-Kanal, wo der halt aufgezeichnete Sachen halt laufen lässt, sodass der wirklich ein Kanal am Laufen hat. Ja, und da für den gelten halt noch andere Regeln als Leute, die einfach nur bei YouTube Videos hochladen. Das ist einfach nur eine veraltete Regelung für Medien gewesen, die jetzt im Internetzeitalter ein bisschen angepasst wurde. Eine Zeit lang sah es so aus, dass es einfach zu weit gefasst wurde, dass halt auch Privatleute darunter fallen. Aber da ist jetzt zumindest vorläufig eine vernünftige Regelung gefunden worden. Ich weiß jetzt nicht, wie es für neue Kanäle ist, die halt nach dem Stichtag anfangen, regelmäßig wöchentlich zu senden. Aber wie gesagt, für alle bestehenden Programme gilt das hier nicht mehr. Und ich habe vielleicht ich will einfach mal eine wilde Theorie da rauswerfen, okay? So, der Grund, warum Let's Player da davon ausgenommen sind, ist, einfach mal jetzt in den Raum gestellt, weil mehr Frauen das Zeug machen. Und Twitch hatte ja auch dieses Jahr so einen Push dazu gehabt, dass sie weibliche Twitch-Streamerinnen finanzieren würden, so ein Scholarship geben würden. Ja. Und ich erinnere mich, das war der Push-Up. Richtig, ne? Richtig, ja, genau, genau. Und ich will nicht irgendwie sagen, dass es das wirklich so ist, ja, aber so, das wäre vielleicht einfach mal, weißt du, wie im Casino, einfach mal eine Wette machen, weißt du, so mal schauen, vielleicht ist das ja wirklich. Ja, man sollte halt aber auch vorsichtig sein, ja, klar. Feministen zu sehen. Also. Klar, ja, natürlich, halt einfach nur, weil. Man könnte auch überlegen, dass die deutsche Computerspielwirtschaft nach und Branchenverbände und so gesagt haben, ja, aber das ist für uns halt wichtig. Und ja, okay, klar, ja, natürlich. Ich schließe das auch nicht aus. Ich meine einfach nur, das so gefühlt intuitiv. Ich habe jetzt die Statistiken nicht dafür da, wäre mal interessant zu schauen. Aber ich glaube, mehr weibliche Streamer, also streamen halt als männliche. Also ich habe nicht von einem einzigen Fall gehört, dass da irgendeine Frau von betroffen gewesen wäre, jetzt von den Leuten, die sie aufgefordert haben, sich so eine Lizenz zu holen. Das ist auch ein Argument. Worauf ich hier noch hinweisen wollte, ist an dieser Seite dieses neue Jobangebote, Ding Games Career. Das ist uns in der Vergangenheit auch schon mal begegnet. Die Chefin von denen ist auch eine, die eine Nase lang von Frauenkram in Games und GEMA geht bei Böse und so ein Kram irgendwie gefaselt hat bei irgendwelchen Veranstaltungen. Also bis es wirklich offensichtlich dasteht, würde ich da halt irgendwie auch selbst meine eigene These so nicht unterschreiben lassen. Aber ja, es kann schon damit zusammenhängen, wer diese Streamer sind und welches Geschlecht sie haben. Und das lasse ich einfach mal so stehen. Ich finde nicht, dass du das gut dargestellt hast mit Beweisen. Okay, das nächste Mal komme ich zur Tafel, okay, und dann rechne ich dir das vor. Ja. Wir haben halt in Deutschland nicht die Freiheit der Rundfunkwellen, sondern das ist alles lizenziert. Das ist ja auch im Mobilfunkbereich so, was ja der Grund ist, warum es in Deutschland im Vergleich zum Ausland extrem teuer ist, mit dem Handy Daten beispielsweise abzurufen, weil halt der Staat diese Lizenzen verkauft hat. Ja, weil es da halt ein Gesetz dafür gibt, dass der Staat das kontrollieren darf. Und da zählt das Internet an sich auch drunter. Aber wie gesagt, das ist halt alles, das sind alles veraltete Medienregelungen, die jetzt halt in einem neuen Medienstaatsvertrag halt auch neu gefasst werden, aus einem guten Grund. Und dabei sollten halt keine großen Fehler passieren. Und der neue Paragraph 20b über, wie heißt es, Bagatellsender, glaube ich, oder Bagatellrundfunk. Ja, der ist halt gut, dass der jetzt hinzugekommen ist. Auf jeden Fall gut. Ja, also hier geht es um einen Fall, da hatten wir auch schon drüber berichtet. Das war das mit dieser Hausdurchsuchung bei dem Typen, der irgendwie ein Video gemacht hat von diesem Ding, wo einer irgendwie sein Kind umgebracht hat in Hamburg. Und ihm haben sie das Haus durchsucht, weil er das halt verbreitet hat. Also auf dem Video hat man das nicht gesehen, aber man hat halt irgendwie welche Leute rufen hören und so. Und ja, und das Korrektiv, also es ging jetzt hier nochmal darum, dass quasi ja irgendwie verheimlicht wurde, dass er halt dieses Kind dem halt irgendwie den Hals abgetrennt hat. Und das war halt in der Berichterstattung, kam das nicht vor und die Leute meinten dann halt auch so, sie wollten das Detail irgendwie nicht unbedingt breittreten, so keine Sensationsberichterstattung machen oder so. Und ja, und das Korrektiv hat aber irgendwie rumgewieselt, so nach dem Motto, es wäre nicht bewiesen oder wäre ein Gerücht oder so, wo sie es halt eigentlich hätten besser wissen sollen. Ja, aber auch dass sie verhindern wollten, dass da irgendwie diese Berichterstattung so sensationalisiert wird, ne? Das ist schon sensationelle Nachricht, okay? Das ist schon etwas, was nicht tagtäglich auf der Straße passiert, okay? Das ist intern so ein Ding. Und wenn du das dann meinst, desensationalisieren zu wollen, dann bist du auf einmal auf der Seite von, ja, wir schneiden einfach Informationen aus der Realität raus, damit es weniger sensationell klingt. Ja, das Verrückte war ja halt eben, dass sie dem Typen dann eine Hausdurchsuchung gemacht haben, bei dem Typen, der ja eigentlich mit dem Fall jetzt so nichts zu tun hat. Er hat sich ja im Prinzip nichts zu Schulden kommen lassen, ohne dass er was gefilmt hat, wo das nicht mal drauf zu sehen war. Ja, das auch zusätzlich ist auch noch irgendwie sehr seltsam. Mein technisch ist es aber doch so, ja, dass der Hals im Prinzip nur hinten richtig stabil ist. Das heißt, so 90% oder so wird man wahrscheinlich mit einem einfachen Küchenmesser durchkriegen, danach wirst du eine Säge brauchen. Das heißt, vollständig durchtrennt oder vollständig abgetrennt, ja, vom Umfang her oder so oder von der Menge her, Aber wenn man jetzt die Arbeit sozusagen zugrunde legen würde, die das braucht, dann wäre das natürlich deutlich mehr Arbeit. Den Rest bist du auch bei Korrektiv. Ja, komm, jetzt wird es auch ein bisschen makaber. Ja. Bitte? Ja, es wird ein bisschen makaber, okay. Ja, also die Korrektiv-Leute haben das ja Ganze, das haben das Ganze ja nicht so positiv begleitet wie die Leute von Ach gut hier, so wie es ausschaut. Ja. Und ich erinnere da nur an die Hausdurchsuchung von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Kommentare gepostet haben. Da gab es ja so eine Kampagne, den Namen habe ich jetzt vergessen, wo halt die Polizei hingefahren ist und Hausdurchsuchung gemacht hat bei Leuten, die einfach nur irgendwo Kommentare gepostet haben. Da gab es ja keinen großen Aufschrei gegen. Allerdings, wo so ein paar Leute vom CCC, die im Geheimdienstumfeld unterwegs waren, dann mal ein paar Hausdurchsuchungen bekommen haben, da war das Geschrei groß. Also man muss da meiner Meinung nach schon mit gleichem Maß messen, weil das ist generell nicht in Ordnung. Sowohl beim aber worum es hier ja auch geht, ist ja das, was wir jetzt hier sehen, dass wohl im Nachhinein versucht wird, diese Geschichte auch komplett zu entkräften. Die Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin kann sich nicht mehr recht erinnern, ob es überhaupt eine Wohnungsdurchsuchung gab, und Korrektiv springt halt zur Seite und sagt, ja, das ist ein Gerücht oder steigerungsweise ein Internetgerücht. Ist halt die Frage, ob ich sowas gut finde, wenn eine Sache, die beweisbar wird. Ne, wenn, wie gesagt, bei der Wohnung, das sind halt so Standardformulierungen, die ausweichend sind und die können in die eine oder andere Richtung interpretiert werden. Wie gesagt, bei den Wohnungsdurchsuchungen beim CCC hieß es dann beispielsweise so, ja, die Polizei hat nur ausweichende Äußerungen gemacht. Und hier heißt es so, ja, die Polizei hat ausweichende Äußerungen gemacht, darum ist es nur ein Gerücht. Ja, also wie gesagt, man muss es halt entweder alles verdammen, also man darf da keinen Unterschied machen, finde ich. Ja, weil wir haben halt immer noch den Schutz der Privatheit in Deutschland und der Schutz der Wohnung gehört dazu. Und inwieweit der Staat in Deutschland da schon drauf eingreifen kann, ist halt beunruhigend meiner Meinung nach. Ja, weil es ja anscheinend willkürlich passieren kann. Ja, das auf jeden Fall. Ja, da haben sie ja immer für gesorgt, dass solche Gesetze dann auch die Willkür ermöglichen. Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ich da irgendwie gegen bin, aber die setzen das ja eben auch an als Druckmittel oder als Einschüchterungsmaßnahme oder so. Und das ist natürlich, sollte vermieden werden. Nämlich den Islamisten die Tür aufmachen, weil sie eine Bombe zu Hause haben. Ja, was soll ich denn dagegen haben? Ne? Ja, kommen wir ein bisschen zur internationalen Politik. Hier einfach nur mal ein Artikel, wo an sich ein sehr wichtiges Problem genannt wird, aber der Artikel, der ist einfach handwerklich so schlecht gemacht, dass ich wirklich schockiert war. Ja, also erstmal, gut, der Vergleich, es geht darum, MSNBC hat 455 Mal über Stormy Daniels berichtet, was eine Affäre von Donald Trump war und ganz viele andere Sachen im Hintergrund. Aber der Krieg in Jemen, der von Saudi-Arabien gegen Jemen geführt wird, mit amerikanischer Beteiligung, der wird halt bei MSNBC überhaupt nicht erwähnt. Ja, hier wird auf ein paar wichtige Punkte zwar hingewiesen, aber danach kommt beispielsweise, wenn du mal so ein bisschen runterscrollst bis zur ersten Grafik, die finde ich so unglaublich, ja, die ist ungefähr bei der Hälfte, dass man sich nicht schämt, sowas in einen Nachrichtenartikel zu machen. Ja, die haben da tatsächlich 455:0 in einem Balkendiagramm gemacht. Ja, da, schaut euch das an. Aber das ist nicht rot. Also was hat das bitte noch mit Journalismus zu tun? Ich meine, das Problem ist wirklich wichtig und durch sowas kann man das Ganze doch gar nicht mehr ernst nehmen. Ja, unglaublich. Ich habe mich da wirklich drüber aufgeregt. Oder das Ding ist ja auch, MSNBC ist definitiv auf demselben Level wie Fox. Also ja. Jemand, der so ankommt und sagt, das ist ja irgendwie nicht biased, dass der hat einen Schuss nicht gehört. Also. Ja, und ich meine, dazu muss man wirklich sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, Donald Trump wird wegen vielen Sachen kritisiert, die absolut nebensächlich sind, und wichtige Sachen werden gar nicht angesprochen. Unter anderem der Krieg in Jemen, den die Saudis führen gegen Jemen mit amerikanischer Beteiligung, ja, weil offiziell einen Krieg erklärt hat Amerika ja nicht. Ja, da passiert halt sehr viel und Barack Obama hat diesen Krieg mit angefangen, ja, wie gesagt, mit angefangen unter saudischer Beteiligung, und Donald Trump hat quasi, ja, der hat das Engagement mehr oder weniger verdoppelt. Ja, verdoppelt. Also doppelt so viel Bomben, doppelt so viel Truppen, doppelt so viel alles. Ja, und da gibt es halt wenig Kritik, obwohl es da mal wirklich gerechtfertigt wäre. Ne? Jemen. Kommen, 22 Millionen Leute sind aus ihren Heimatstädten vertrieben in Jemen und die können nicht aus dem Land raus, weil es total blockiert ist. Binnenflüchtlinge, ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Unglaublich. Gerne wird auch Lebensmittelproduktion bombardiert, was auch immer relativ interessant ist als strategische Maßnahme in einem gewaltsamen Konflikt. Ja, aber da gibt es tatsächlich Fortschritte, und zwar sind jetzt nicht mehr 4 Millionen Leute von der Nahrungsmittel abgeschnitten, sondern nur noch 1 Million Leute. Also wenn man das einen Vorteil nennen kann. Also Jemen ist wirklich schlimm, was da passiert. Diese News hier, die ist schon etwas älter, die ist vom 16. Oktober 2017. Trotzdem fand ich sie allerdings ganz interessant. Der Herr Raju Narisiti, bestimmt falsch ausgesprochen der Name von mir, ist ein Media-Veteran. Der war vorher CEO bei der Gizmodo Media Gruppe. Die haben so Publikationen wie Deadspin, Lifehacker, Gizmodo, Kotaku, IO9, Chalopnik, Splinter, The Root. The Root haben wir auch hin und wieder mal für die extrem krassen intersektional kritische Whiteness-Artikel, die da raushauen. Jezebel, allseits bekannt. Und, ja, es ist quasi die Resteverwertung von Gorka. Genau. Und der gute Herr, der arbeitet jetzt bei der Wikimedia Foundation und ich gratuliere ihm zur Aufnahme dort. Ich finde das klasse. Ja, ist auch interessant, wer da so alles sich rumtreibt, ne? Weil wir haben bei Wikimedia Foundation ja auch diese komische Caroline Sinders. Ja. Und also hier ich Katharina Lokun schön. Und so, ne? Ja, also ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige, diverse Richtung und ich freue mich, dass Wikimedia da gute Ideen hat. So, finde ich klasse. Ja, das war's auch schon. Ah, hier, Presserat. Mal gilt der Pressekodex, mal gilt der nicht. Da hat sich der Spiegel und die Bild-Zeitung beide einen voreiligen Vorschuss in der Affäre mit dem Ex-Geheimdienstler, der in England im Anschlag entgangen ist, halt, die haben halt voreilig publiziert, wer denn dann dahinter ist und haben gewusst, dass der Kreml böse ist. Und das ist ganz interessant, weil halt irgendwie die eine Publikation geriegt wird für etwas, was die andere Publikation auch gemacht hat und die andere Publikation nicht gerügt wird und Telepolis ist es aufgefallen und hat da einen Artikel drüber geschrieben und ich fand das ganz interessant, dass man sozusagen bei der Bild und beim Spiegel das anders sieht, mit Kontext und mit Haltung und so. Ich finde es gut, der Pressekodex scheint auf dem richtigen Weg zu sein, weil mit zweierlei Maß messen ist richtig, wenn der Spiegel sonst ganz genehm ist in der Berichterstattung. Ich finde es klasse. Also viel Erfolg, Pressekodex. Ja, warte, es gibt mehrere Maße. Ich dachte, es gibt nur Heiko. Ja, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon so Sachen wie dieses Ding mit diesen Verleumdungsartikel von dem einen über Dave Rubin und so, von wegen alle alt-right und alles. Da hat ja einer, der auch für Tichys Einblick schreibt, sich da beschwert beim Presserat und hat dann quasi so eine Antwort bekommen mit, ach so, ja, wir wissen ja schon, wer sie sind, so nach dem Motto. Und das wurde dann quasi nicht weiter verfolgt. Und das fand ich auch ziemlich extrem, weil also diese Sache, also wenn das okay ist, Journalismus in Deutschland, dann kannst du es eh alles vergessen. Also wenn das ein Presserat nicht rügen muss, so ein Schmierstück von einem Artikel, dann brauchen wir eigentlich auch gar keinen Presserat, dann können wir das eigentlich auch bleiben lassen. Ja, das ist halt eine Institution, die sich halt selber kaputt macht. Also ja. Ein eigentlich wichtiges gesellschaftliches Ding, was halt einfach ruiniert wird, weil halt Gründe. Ah, Twitter. Hervorragend. Twitter möchte euch sagen, dass sie nicht Shadowbanning betreiben, allerdings viele diverse verschiedene Ideen haben, wie man die Interaktion auf der Twitter-Plattform so verändert, dass der Bias von Twitter rauskommt und du bestimmte Inhalte weniger deutlich sehen kannst. Das hat aber nichts mit Shadowbanning zu tun, weil Gründe und Gehirn an. Also willst du mir sagen, dass alle Twitter-Nutzer gleich sind, aber einige sind gleicher? Ja. Okay, gut. Ja. Nehmen zum Beispiel im Algorithmus, nehmen sie das wahr, wenn ein Benutzer von besonders vielen Profilen geblockt ist und die Linke reicht dauerhaft lange Blocklisten von anderen Nutzern an und dann tut Twitter halt deinen Account darunter untersuchen, ob du halt oft geblockt bist und tut halt dich im Ranking nach unten stufen und somit wird halt, ja, das Sagbare auf Twitter in eine linke Richtung verschoben und Twitter meint aber, es tut uns leid, dass wir Konservative überhaupt auf unserer Plattform zugelassen haben und ja, Diversität obsiegt. Ach so, ja, gut, super, nee, geht nach Hause so, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht gut, schämt euch, geht zu euren Müttern und sagt ihnen, was ihr gemacht habt. Und deswegen, weil ich nicht geshadowbanned bin, und weil Weltraumaffen nicht geshadowbanned ist, können wir unter unserem eigenen Hashtag sozusagen, Hashtag Weltraumaffen, nichts mehr posten, was nicht Follower lesen können. Das ist, leuchtet mir ein. Ich fühle mich auch gar nicht mehr shadowbanned, seit ich die Erklärung gelesen habe. Und falls jemand nicht ganz versteht, was Shadowbanning bedeutet, okay, die Idee dahinter ist eigentlich, dass wenn Leute was auf sozialen Medien rauszeigen, dann gehen sie davon aus, dass es Leute sehen würden. Ja? Und wenn dann keine Interaktion zu dem, was man geschrieben hat, entsteht, wird man nicht genug belohnt dafür, so chemisch im eigenen Kopf. Ne? Und dann denkt man sich, okay, na gut, dann lasse ich da lieber über das Thema zu reden, kam doch nicht gut an. Ja? So, die Idee dahinter ist halt, dass du aufhörst, darüber zu reden, aber das Problem ist nur, du wirst gegaslightet im Endeffekt. Du bekommst das Bild in den Kopf gesetzt, dass dich keiner mag, aber eigentlich ist der Algorithmus, der dich niemanden zeigt. So. Ja, deine Sichtbarkeit wird verringert, ohne dass man dir das direkt mitteilt. Und du wunderst dich dann, warum du halt nicht sichtbar bist. Vor allem, wenn sie hier schreiben, also du musst ein bisschen Arbeit machen, du musst halt auf das Profil gehen und dir da angucken, was die Leute geschrieben haben. Also das ist doch nicht Sinn und Zweck von dem Twitter-Ding. Wenn ich das anklicke, dass ich die Leute, wenn ich das, dass ich das lesen will, was die Leute schreiben, dann zeig mir das gefälligst. Und was soll denn dieser Schwachsinn? An der Stelle für alle Leute, was Sascha Lobo auch in seinem Artikel irgendwie gesagt hat, von wegen, dass Social Media halt falsch war. Die Leute sollen gefälligst wieder über E-Mail miteinander diskutieren. Ist das irgendwie für das Geschäftsmodell von Twitter drauf fragwürdig? Ist das Ding für mich dort in der Situation von Twitter geschuldet, weil Twitter ist ja quasi das Informationsmedium, wo auch die ganzen Nachrichten daraus zitieren immer. Ja, die zitieren ja nicht dauernd aus Facebook oder YouTube oder so, die zitieren hauptsächlich Twitter-Sachen, weil das schnellste Medium ist, weil da die den direkten Zugriff drauf haben. Und deswegen ist es meiner Meinung nach gar nicht mehr so im Interesse von Twitter, geschäftspolitisch, den normalen Nutzern den Service zur Verfügung zu stellen, dass sie nur das sehen, was sie auch sehen wollen, weil sie den Leuten followen. Weil A, sollen ja die Nachrichtenmeldungen irgendwie durchgehen, weil Twitter als Nachrichtenmedium gilt. Und B, müssen die auch irgendwie Werbung bekommen, ne? Ja, und an der Stelle mal ganz kurz, falls Leute hier Twitter benutzen und gerade da zuhören, die aktualisieren ständig Twitter irgendwie im Hintergrund und es kann sein, dass ihr in den Einstellungen Veränderungen drin bekommen habt, so weil es von Twitter, von den Servern her so gemacht wurde. Geht einfach in die Einstellungen, schaut, dass ihr den Qualitätsfilter aushabt, damit ihr schon vielleicht ein bisschen freier seht, was abgeht. So, ist vielleicht und man sollte immer noch mal erwähnen, dass einer der Teile des Algorithmus halt auch ist, wie viele bereits auf der QFD-Liste befindliche Accounts folgen einem anderen Account. Es kann also reichen, wenn du einfach was sagst, was vielen Leuten aus der, wie auch immer, Blase der denkenden Menschen gefällt, dass du deswegen einen Shadowban kassierst, weil dir Leute folgen. Das muss man sich auch mal überlegen. Was ja. Dann wird Twitter sicher sagen, ja, du kannst die ja blocken. Und was für einen Sinn macht dann eine soziale Plattform? Naja, Speech-Plattform. Eigentlich wäre die Idee dahinter, dass du, sobald du jemanden blockierst, dass jeder neue Account eigentlich als gesperrter Account sein sollte. Das heißt, du kannst nur Leute, die du selbst genehmigst, deinen Content zeigen. Aber wenn du wirklich einen freien Account haben willst, dann musst du damit klarkommen, dass du halt Sachen siehst, die du vielleicht nicht magst. So. Aber heutzutage kann das ja ein Discord-Server irgendwie schon besser mit mehr Funktionalität als Twitter. Wofür brauche ich dann Twitter, wenn Twitter mir nur die gleiche Interaktion liefert wie ein Discord-Server, auf dem sich Gleichgesinnte treffen? Ja. Und ich ab und zu mal ein Zitat aus dem anderen Discord-Server sehe, wo halt die Gegenseite sitzt. Das Ding ist halt, für mich war das mal ein Grund, mich bei Twitter anzumelden, dass du halt ungefiltert dann die Infos von der Person bekommst, die du folgst. Für mich war das damals auch ein Grund, nicht mehr richtig wirklich zu benutzen. Und ich finde es halt irgendwie schade, dass man keine Tech-Plattform hat, wo man sich so ein bisschen seinen eigenen Informationsfeed zusammenstellen kann. Weil ich merke das regelmäßig. Also seit ungefähr anderthalb Jahren, zwei Jahren wird der Feed bei mir immer schlechter. Und ich folge genau denselben Leuten und der Feed wird immer uninteressanter, obwohl ich denselben Leuten folge. Und ich frage mich halt einfach, Leute, was dreht ihr an eurem scheiß Algorithmus rum? Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde das auch einfach scheiße. Leute, die mich auf Twitter abonniert haben, wissen, dass ich vieles irgendwie mit Humor mache und manchmal fällt mir ein wirklich guter ein. Und früher habe ich halt an den Reaktionen gesehen, cool, war wohl so lustig, wie ich selber dachte. Und heute kann ich das überhaupt nicht mehr, sehen, daran, wie Leute mit dem Tweet interagieren, wie gut sie ihn finden, weil ihn viel weniger Leute sehen. Ja, das ist ja genau der Punkt, warum Shadowbanning überhaupt so ein Ding ist. Ja, man hat halt einfach in der Studie gesehen, dass da Leute einfach aufhören, Gedanken zu verbreiten, die keinen Einklang finden oder Übereinstimmung aus der Gesellschaft, so aus der Gruppe auf Social Media. Aber so viel dazu. Das, was ich noch sagen wollte, ist, dass... was wollte ich noch mal sagen? Ja, ich würde sagen, wir beenden dieses Thema jetzt mal. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich glaube, dass das auch dem Geschäftsmodell von Twitter entgegenkommen könnte. Weil die lassen sich dann teilweise, glaube ich, das bezahlen, wenn du Verbreitung haben möchtest. Aber die Aktie hat nach dieser Bekanntgabe verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, schön, aber die brauchen ja, okay. Ich hab mich daran erinnert, was ich sagen wollte und dann können wir weitermachen. Moment. Was ich sagen wollte ist, dass wenn man gesperrt wurde auf Twitter mit seinem eigenen Account, kann man den Inkognito-Modus verwenden, um die Tweets von der Person, die einen geblockt hat, immer noch zu sehen. Wow, was für ein krasser Hacker-Tipp. Wir kritisieren Google und Facebook, weil die den Vorwurf des Overblockings nicht haben ausräumen können. Allerdings ist dieses Overblocking auch begünstigt durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das im vergangenen Jahr vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Google und Facebook berufen sich auf eine Art digitales Hausrecht und löschen offenbar Inhalte, die eigentlich legal sind oder zumindest an der Grenze des Legalen und berufen sich da auf ein digitales Hausrecht. Allerdings sind Google und Facebook eben mehr als private Unternehmen. Sie konstituieren Öffentlichkeit. Sie sind für unsere demokratische Öffentlichkeit heute ganz, ganz wichtig. Das sehen wir noch viel mehr in vielen autoritären Ländern, wo Google und Facebook die einzigen Distributionsplattformen für unabhängige Medien sind. Ägypten ist ein solches Land, wo wir viele Medien beobachten, die nur dank Facebook existieren. Deswegen ist die Bundesregierung jetzt in der Pflicht, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz endlich zu überarbeiten und die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, indem sie eine unabhängige Aufsicht bekommen durch die Regierung, die kontrolliert, wie gelöscht wird. Finden wir das gut? Eine Regierungsaufsicht für Facebook und Twitter? Noch mehr Aufsicht. Irgendwann ist doch genug mit der Aufsicht, oder? Ich meine, ich bin irgendwie, seit ich klein war, von meinen Eltern unter Aufsicht gewesen. Dann wurde ich volljährig. Jetzt bin ich irgendwie, so ein ganz normal erwachsener Mensch, so würde man ja meinen, ja? Und soll ich jetzt immer noch irgendwie, soll der Staat jetzt mein Papa sein? So. Ich finde es einfach fragwürdig, halt. Da brauchen wir auch im Spiegel eine Aufsicht vom Staat, die drüber gucken, was veröffentlicht wird. Brauchen wir sowas? Brauchen wir einen YouTube, jemand, der dir eine Richtlinie und ein Wörterbuch gibt, damit du nachgucken kannst? Also wir hatten das früher und das hat wunderbar funktioniert. Wisst ihr was? Wir sollten einfach mal eine Partei haben, die einzige Partei im Land. Und diese einzige Partei passt dann auf, wer was denkt und wer was sagt. Und das ist dann super toll. Deutsche Aufsichtspartei. Ich mein, Reporter ohne Grenzen steht da und redet davon, dass man ein staatliches Instrument braucht, was die Leute überwacht. In ihrer Meldefunktion. Ich finde es total klug, dass die das fordern. Ich finde es klasse, dass NGOs, die sich ja eigentlich für die Meinungsfreiheit einsetzen, fordern, dass man jetzt da nachbessert im Gesetz, damit man die schlechten Dinge abschafft, dass man nicht ein Gremium hat mit staatlicher Aufsicht, damit man ja nichts Böses schreibt. Außerdem ist auch diese Woche gerade erst wieder geschrieben worden, wie wenig Fälle da überhaupt gemeldet worden sind. Die sind ja irgendwie von 50.000 Fällen oder so ausgegangen und im Endeffekt waren es dann irgendwie 1.700 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Aber bei der Idee davon, dass jetzt irgendwie jemand anderes entscheiden soll, was ich zu sehen bekomme, da platzt mir das Hemd. Ja, dieses Ding hier auf jeden Fall von der BBC Das geht hier nämlich auch so ein bisschen in die Richtung Netzwerkdurchsetzungsgesetz für England. Da wird jetzt hier viel darüber geredet, dass ja die Fake News so enorm problematisch sind, gerade im Zusammenhang mit Brexit oder so, wird sich auf irgendwelche anderen Quellen verwiesen, die angeblich da irgendwas gefunden haben. Und dann gibt es irgendwie so ein Foto von diesem einen Daten-Whistleblower, der hier irgendwie, ach so, sieht man hier wieder nicht, weil der hat auf jeden Fall schön pinke Haare. Und ja, aber ist auch nicht komplett blöd, was die hier meinen. Also eine von den Sachen, die hier zum Beispiel gefordert wird, ist, dass man unter irgendwelchen Anzeigen quasi drunter schreiben muss, von welcher Gruppe die gemacht worden sind. Obwohl ich jetzt auch eigentlich meine, bei Twitter oder bei Facebook, wenn man da irgendwelche Anzeigen kriegt, dann steht ja eigentlich immer, von welcher Seite das irgendwie ist. Aber vielleicht nochmal irgendwie mit dem Namen von der Organisation oder so. Also ja, es ist jetzt auf jeden Fall keine komplett schwachsinnige Idee, weil wenn du irgendwelche politischen Kampagnen hast oder so, ist zwar in Deutschland kennt man das ja nicht so, weil ja da über die Parteienfinanzierung eigentlich schon alles abgedeckt ist, aber in anderen Ländern, wo das von irgendwelchen Interessengruppen teilweise finanziert wird, da gibt es ja dann auch immer so dieses, dass dann zum Schluss irgendwie gesagt werden muss, so, das kommt jetzt von der und der Interessengruppe, die das irgendwie finanziert hat, die Werbung. Ja, sowas in die Richtung. Aber das klang auf jeden Fall so von der Problemstellung und so, so ein bisschen nach, wir brauchen so ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, zumal halt da auch wieder behauptet wird, dass ja die Netzwerke so unglaublich gleichgültig sind, wenn es um diese ganzen Sachen geht. Und das ist ja auch so was, was wir im Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ständig irgendwie gehört haben. Ja, das war ja nochmal irgendwie so ein Paper darüber, dass ja jetzt hier die Universität von Stanford was, glaube ich, herausgefunden haben möchte, dass das Internet an der Wahl von Trump nicht so wirklich schuld ist. Ja. Sondern vielleicht die Unzufriedenheit der Leute in den Rust Belts oder sowas, meinst du? Ja, alle möglichen Dinge, halt auch klassische Medien und so, also. Aber das würde ja sagen, würde ja bedeuten, dass Gamergate ihn gar nicht ins Amt geputscht hat. Scheinbar nicht, ne. Ich hab mich schon so, also, war doch eigentlich cool, dass wir sowas erreicht haben. Und aber Gamergate jetzt ist now everywhere and everything. Ja, dieses war hier irgendwie von vorletzter Woche oder so, glaube ich. Ja. Dass hier irgendwer herausgefunden hat, dass jede Menge, ja, also dass es irgendwelche komischen Journals gibt, wo man selber bezahlen muss, ist ja, denke ich, schon länger bekannt für wissenschaftliche Veröffentlichungen. Aber was sie jetzt hier auf jeden Fall hatten, ist, dass wohl auch jede Menge Steuergelder da reinfließen, diese Sachen zu bezahlen. Also irgendwelche Leute da veröffentlichen, die halt eben in öffentlichen Institutionen arbeiten. Ja, aber gibt es da kein Kontrollsystem? Ich meine, Geld für Publikation. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, innerhalb eines Landes oder so soll es da mindestens mal Institutionen geben. Auch. Ja, es gibt halt bestimmte Genres, wo du halt veröffentlichen kannst, wenn du einfach nur Geld bezahlst. Also, naja. Damit du dir auf die Schulter klopfen kannst, dass du veröffentlicht hast. Also. Aber ich weiß nicht, habt ihr vielleicht die Doku nicht gesehen, aber so ein Typ, der das doch das so durchexerziert, der hat doch irgendwie Schwachsinns welche Doku? Ja, ja. Wissenschaft geschrieben und die veröffentlicht. Ja. Welche Doku? Jetzt schon öfter. Wie hieß denn die Doku? Das weiß ich nicht, ich habe das letzte Tag irgendwo gesehen, auf dem Dritten oder auf dem Neo oder irgendwie sowas und ja, der hat ja echt so mehr, also hat sich so eine Reputation, dass er hier arbeitet, dass er irgendwie auf Konferenzen auftreten konnte und so und dann hinter die Konferenz sogar geleitet hat. Ja, und dann, wenn du das 10 Jahre durchziehst, dann hast du irgendwie einen Namen oder so. Und das auf Basis, ja, natürlich von Geld, das du da eingezahlt hast, dass du da die Reputation hast. Aber die Peer-Reviews vor allen Dingen, die da angeblich verkauft wurden, die wurden halt nicht gemacht im Prinzip. Es wurde nicht geprüft, ob da wirklich Quatsch drin steht oder nicht. Das ist eigentlich das Entscheidende. Macht jetzt so ein Medium, macht jetzt das vernünftig und zuverlässig oder nicht, ne? Ja, bei dieser Sache, das habe ich jetzt hier nur mal mit aufgenommen, weil wir in letzter Zeit ja häufig irgendwelche evangelischen Sachen hier hatten, wo es irgendwie hieß von wegen, ja, die machen die ganze Zeit irgendwelche Politik, irgendwelchen Kram, mischen sich ein in irgendwelche gesellschaftlichen Dinge. Und was das ist der Fipsi? Das ist jetzt hier mal eine katholische Sache, wo hier der Philipp Rösler einen Preis bekommen hat für seine tolle Verständigung zwischen Europa, Asien und China und Amerika. Ja, das ist scheinbar irgendeine katholische Schule, was ja auch sowas ist, was es in Deutschland gibt. Hochschule, glaube ich, in diesem Fall sogar, hat dem halt einen Preis gegeben dafür, dass er so wunderbar Deutschland und China zusammenbringt. Also der ist als Arzt tätig einfach nur noch. Nö, das war nee, der ist beim Währungs... Nee, bei hier bei dem... Na, was war das denn? Irgend so ein Weltwirtschaftsforum oder ja, so? Ja, da war er und jetzt ist er bei so einem chinesischen... was war es? So ein chinesischer Think Tank oder irgendwas? Auf jeden Fall irgendwas mit China macht er jetzt. Ist das nicht total rassistisch? Think Tank oder NGO? Ist das nicht total rassistisch, dass der Rösler, nur weil er Asiate ist, weil jetzt so missbraucht wird? Stiftung der chinesischen HNA Group. Jetzt fangen die Chinesen auch schon mit Stiftungen an. Ja. Ach du Scheiße. Können wir uns nicht von einer nordkoreanischen Stiftung fördern lassen? Vielleicht hätte der Kim Interesse. Der braucht doch Publicity. Und eine Million ist für den doch... ja. Der Herr Dieringer hat es gewagt, auf Twitter die BuzzFeedNews.de zu kritisieren dafür, dass sie eine sehr tendenziöse Auswertung der politischen Extremismus-Statistik, die diese Woche erschienen ist, veröffentlicht haben. Er hat gesagt, hier Leute, wenn ihr die Zahlen bringt, dann müsst ihr bitte auch die anderen Zahlen bringen von der anderen Seite und ihr könnt euch nicht rauspicken, irgendwie nur Islam und Rechte zu vergleichen, sondern ja, und das dieser freundliche und sachliche Diskurs von Herrn Dieringer endete dann hiermit. Erklären Sie eigentlich auch Ihrem Zahnarzt, Ihrem Automechaniker, Ihrem Fluglotsen, wie die Ihren Beruf zu machen haben? Finde ich geil, dass Sie sich mit solchen Leuten vergleichen. Finde ich richtig geil. Selbst wenn der Zahnarzt daneben bohrt, dann erklärt man eben, dass das wohl nicht richtig war oder der Automechaniker das Öl daneben kippt. Und vor allen Dingen Automechaniker und Fluglotsen, was dabei schief gehen kann, ne? Wenn die irgendwelchen Mist bauen, Automechaniker und Fluglotsen, also da kann schon mal ein Leben von abhängen. Oder ein paar Leben von abhängen. Außerdem, ich denke mal, es ist ja auch nicht darum zu erklären, wie das seine Arbeit wirklich geht, sondern einfach darum, ja, zu kritisieren, ne? Zu sagen, was falsch war. Ich bin gar nicht darum zu sagen, irgendwie das Öl muss da und da rein, sondern irgendwie, ja, wenn es auf dem Boden landet, ist das sicher nicht richtig. Es ist halt auch lustig, dass halt, weißt du, innerhalb der Diskussion, der Herr Dieringer war halt sehr freundlich und er hat sie halt darauf hingewiesen, dass sie halt ihre Zahlen sehr merkwürdig gepickt haben. Und dann hat er sie halt korrigiert. Der neue Verfassungsschutzbericht wurde heute veröffentlicht und zählt auch 30.550 ausländische Extremisten ohne Islamismus. 29.500 Linksextremisten, davon 9.000 Gewaltbereite, 25.810 Islamisten, Gewaltbereite nicht gerechnet. Und BuzzFeed News setzt halt den Schwerpunkt. Und dann meinten die, angesichts der Diskussion über Talkshows, medialen Schwerpunktsetzungen und Anteil der Medien an immer mehr Angst, sind das zwei Zahlen, die man durchaus nebeneinander betrachten kann. Bislang sind sie der Einzige, der daraus lesen will, der Rest des Verfassungsschutzberichts sei nicht relevant. Und ich finde es halt krass, einfach so. Ja, die Frage ist halt auch, was soll bei rumkommen, wenn du BuzzFeed kritisierst? Also ich feiere Herr Dieringer. Ich finde es schön und gut, dass er das gemacht hat, aber es ist halt auch so, es ist halt BuzzFeed. Ja, so, aber irgendwo ist es ja auch schön, dass sich selbst bei BuzzFeed noch jemand beschwert. Ja. Ich stelle mir halt als vor, wie ich so leicht angebrannt und ein bisschen zerrobbt beim Fluglotsen ankomme und ihm dann erkläre, so, Alter, Echo Delta, nicht Echo Gamma. Kapitalismus ist asozial. Ganz das hier ist ein interessantes Interview, was im der Freitag erschienen ist. Und es geht hier um eine Frau, die halt Psychologin ist. Und Es gibt ja in der Psychologie, die Fachschaft der kritischen Psychologie wird in Deutschland leider nicht mehr gelehrt, wurde vor ein paar Jahren in Berlin eingestellt, ist damals im Zuge der 68er entstanden und man möchte halt den Schwerpunkt auf halt die Produktionsmittel innerhalb der Gesellschaft lenken und möchte halt marxistische Kritik, kritische Theorie mit einbringen in das Feld der Psychologie, um halt den Menschen besser zu helfen. Und die Frau weiter unten meint halt, dass man schon durchaus halt krank wird wegen der Art und Weise, wie die Produktionsmittel in Deutschland organisiert sind. Und die gute Frau selber kommt von der Privatuni aus Wien und ich finde es halt interessant, dass halt die kritische Psychologie auf jeden Fall weiß, dass halt der Kapitalismus daran schuld ist, dass es den Menschen nicht gut geht. Ja, okay, ich, cool. Ich finde es da sehr, sehr super. Spannend. Also sind die Leute, die dann aus dem Ostblock nach Westen über die Mauer wollten und dann erschossen wurden, waren die einfach selbstmordgefährdet und denen wurde einfach ein Dienst erwiesen, so. Also freiwillig in also so ein Vergleich bewegen. Darfst du ja jetzt anstellen, weil ja kritische Psychologie ist ein ehrbares Fach. Sorry, aber wenn Menschen Leute werden nur deswegen krank, weil wir die Umwelt ausbeuten und andere Menschen und die Art und Weise, wie die Arbeiter nicht an den Produktionsmitteln mitbestimmen können. Ja, das hast du gerade schön lang gesagt und da kannst du auch pseudo-intellektuell sein, wie du willst, okay, aber das Ding ist halt einfach nur, dass Leute, wenn sie aus Nordkorea fliehen, ja, freier sind und wenn sie nach Nordkorea fliehen, weniger frei sind, okay? Also pseudo-intellektuell, also marxistische Studien an den Universitäten, das sind wichtige Fachschaften, die man nicht hier übereinkommen mit Ufologen oder Verschwörungstheoretikern stellen sollte. Ich bin dafür, dass wir jetzt nochmal langsam kritisch TM hier einführen. Ja, also weil die kritische also Theorie, also die haben verschiedene Leute wie Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, haben die kritische Psychologie mitgeprägt und der Wilhelm Reich, das war ein ziemlich guter. Also ich, ja. Der war reich, der Typ. Obwohl der Name so komisch klingt, ne? Reich. Ja, der hat total interessante Bücher geschrieben, wie Die Massenpsychologie des Faschismus, Verlag für Sexualpolitik, Einbruch der Sexualmoral, Der sexuelle Kampf der Jugend, Dialektischer Materialismus, Psychoanalyse. Hey, Abel. Was ist Klassenbewusstsein? Die Sexualität im Kulturkampf, die Bione. Erst später hat er das Orgon entdeckt und Orgon war so was Ähnliches wie die Midichlorianer aus Star Wars, so eine Macht, die alles umgibt und wenn man die nur richtig bearbeiten kann, mit merkwürdigen Instrumenten, die halt nicht unbedingt wissenschaftlich sind, dann kann man endlich die marxistische Revolution bringen und ich finde, dass es wichtig ist, dass da in der Universität darüber geforscht wird. Also ich, das war ehrbar. Ja gut, dann darf man jetzt irgendwie kritische Theorie kritisieren? Also wir schweifen jetzt zu sehr ab. Also ich würde das jetzt mal langsam. Ach du, Christ, hier heteronormativ und so. Es ist kritisches Niveau erreicht, wir können mal aufhören. Kritische Masse. So, ja. Ja, mal eine lustige Nachricht aus Deutschland, die irgendwie in den deutschen Medien total an mir vorbeigegangen ist. Es geht um Folgendes. Vor einem Jahr wurde in Berlin im Tiergarten ein vietnamesischer Überläufer der Kommunistischen Partei entführt. Aus dem Käfig? Den wir hier auf dem Bild sehen, glaube ich. Haben die den aus dem Käfig geholt, da im Tiergarten? Ja, jetzt ist ein Mithelfender, quasi der Fahrer, in Deutschland verurteilt worden, wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Verschleppung und den ganzen anderen Sachen. Ach, okay. Ich will sie gar nicht aufzählen. Ja, aber es ist halt eine richtige Spionage-Story, weil es wird halt vermutet, dass der Herr so ein Spion gewesen ist. Und der ist wirklich am helllichten Tag verschleppt worden mit seiner Geliebten aus dem Berliner Tiergarten. Von zwei Männern, inklusive dem einen, der jetzt verurteilt wurde, ist dann wohl mit einem Van nach Prag gefahren worden und von Prag nach Hanoi ausgeflogen. Nicht nach Hanoi. Ho Chi Minh Stadt. So, ja. Genau, kleiner James Bond Thriller. Ja, In Japan gab es jetzt zur WM einige Grabscher-Begebenheiten und da hat sich jetzt ein neues Wort quasi etabliert. Und zwar ist das das Wort des Chikan. Der Chikan, der ist quasi, das ist quasi ein Grabscher. So, das ist eine Wortneuschöpfung, die gab es so noch nicht. Und ja, das hat wohl in der japanischen Gesellschaft, was ja eine Gesellschaft ist, die sehr respektvoll ist im Umgang miteinander, sehr auf Privatsphäre bedacht ist und so, ist das halt ein Phänomen, was so im öffentlichen Raum selten stattgefunden hat, aber jetzt im Zuge... Nee, da muss ich dir widersprechen. Also Tokio hat schon vor Jahren extra Zugabteile eingerichtet, in denen nur Frauen fahren dürfen, weil das schon immer ein großes Problem in Japan ist, wegen der repressiven Sexualitätsmoral. Ja, aber es geht es da wirklich auch um die Chikan, weil es geht um das Phänomen, dass bei Massenveranstaltungen, wo viele Leute sind, halt auch, ja, ich sag jetzt mal Kölner Silvesternachtmäßige Sachen. Ja, aber die U-Bahn in Japan ist so wie eine Massenveranstaltung. Die ist eine Massenveranstaltung. Und es gibt schon immer das Problem, dass sich dann Männer halt an Frauen reiben zum Beispiel und solche Sachen da. Also da hat Japan schon länger ein Problem. Wie gesagt, liegt meiner Meinung nach daran, dass Sexualität halt was rein Privates ist. Und dass, ich meine, es gibt nicht umsonst die Love-Hotels, in die Japaner gehen, damit sie nicht zu Hause vögeln müssen, damit die Nachbarn das nicht hören. Also. Ja gut, ich meine, solche Probleme gibt es überall, aber das ist jetzt einfach gerade das neue Problem, was die gerade halt haben. Und natürlich ist es auch von einer schönen Medienkampagne begleitet, aber ob das so verfangen wird, weiß ich nicht. Mal schauen. Aber ich meine, es ist wohl, um es nochmal zu sagen, es war wohl gerade bei den WM-Spielen, beim Public Viewing, was ja auch irgendwie ein neues Phänomen bei denen ist, weil die gerade dieses Fußball halt noch nicht so lange machen, wie wir zelebrieren. Und da, gerade da ist es halt auch verstärkt aufgekommen. Ja, deswegen wird schon irgendwie in gewisser Weise damit in Zusammenhang gebracht, dass es bei so Massenveranstaltungen passiert, aus der Gruppe heraus etc. pp. Ja, und Japan, to promote LGBT tourism in disaster hit Tohoku. Ja, im Endeffekt hat eine Präfektur von Japan sich jetzt entschieden, dass die proaktiv, progressiv Touristenmanagement machen wollen. Die wollen einen sehr starken Fokus darauf legen, auf Wellnessreisen und auf Hochzeitsreisen von gleichgeschlechtlichen Partnern. Und gerade der amerikanische Markt ist halt heiß begehrt, weil in Amerika werden ja Ehen etwas einfacher anerkannt als in Deutschland. Also wenn jetzt ein Deutscher nach Japan fahren würde und sich da einfach trauen lassen würde, ich glaube, das wäre mit mehr Papierkram versehen, als das in Amerika der Fall ist. Und den Markt versuchen die jetzt so ein bisschen zu targeten, fand ich einfach. Ja, auf der anderen Seite würde ich halt auch wieder sagen, ist eigentlich Quatsch, weil LGBTQ-Diskriminierung, wenn in Japan, werden die wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, die Leute. Weil das nicht öffentlich passieren würde. Nicht so wie bei uns, da brüllt halt keiner irgendwie Schwuchtel über die Straße oder irgend so ein Mist, sondern die sagen dann halt nichts. Und das wird dann hinterher geregelt untereinander oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie progressiv der durchschnittliche Japaner ist, aber ich würde, also wenn du einen respektvollen Urlaub machen willst, egal welcher sexuellen Sache du anhängst, fahr nach Japan. Ja, aber wenn du aus dem Strohhalm trinken willst, dann fahr nicht nach Kalifornien, weil da könntest bis zu, also aus dem Plastikstrohhalm, weil da könntest jetzt bis zu 5 Monate Haft geben in einer Stadt. Das ist das Ergebnis, wenn man Haschisch freigibt oder so? Weiß ich nicht. Und es gibt auch schon wilde Diskussionen darüber, wie ableist das ist, weil klar, es gibt Menschen, die sind halt aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen darauf angewiesen, mit einem Strohhalm zu trinken und so weiter und so fort. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand jetzt, keine Ahnung, Raoul Krauthausen aus dem Rollstuhl zerrt, weil der einen Strohhalm benutzt in San Francisco. Also klar, wegen mir, aber könnte man da nicht gleich... Die Idee dahinter ist, dass wenn du ungefragt Strohhalme rausgibst, dass du dafür Geldstrafen und Haftstrafen verteilst, und wenn die Menschen nachfragen, ist es erlaubt, Strohhalme rauszugeben. Das erinnert mich wieder mal an den Herrn Pispers mit dem 500 Gramm Haschisch verticken, halbes Jahr Knast, 52 Fälle von Kindesmissbrauch als Lehrer, ein halbes Jahr Knast oder so ähnlich. Also so, was hast du gemacht? Ja, ich habe meine Frau umgebracht, und du? Ja, Strohhalm verkauft. Hm. Ich sehe es auch schon so, wie es wahrscheinlich abgelaufen ist. So, how can I stop people from shitting on the sidewalk? Und dann meinten die Politiker, have you tried outlawing straws? Weißt du, so funktioniert das in Kalifornien. Ich glaube, das ist eigentlich ein erster Schritt in die Richtung davon, dass dann Strohmänner auch verboten werden. Ja. Vor allen Dingen jeder Dritte. Also hier steht jedenfalls auch, dass es Ausnahmen gibt für Behinderte. Okay, Raul, kannst du hinfahren. Wird eigentlich pro Stückzahl gezählt oder kann ich irgendwie dann ein Tausender von denen mitführen? Für jeden Strohhalm gibt es 6 Monate. Warte mal ab, die Japaner entwickeln was viel besser ist als ein Strohhalm. Strohhalm mit Titten. Fancy. How Trump won re-election in 2020. Oscar Wladimir. New York Times, Leute. Ja, das hört sich irgendwie an wie so eine kleine Kapitulationserklärung von der New York Times. Ja, das ist im Endeffekt ein fiktiver Artikel aus der Vergangenheit geschrieben. Und er ist relativ zutreffend. Es geht halt auch wieder um Identity Politics und dass die Demokratische Partei intern zerstritten ist und sich zerspalten hat. Und ja, also ich glaube, das soll so eine Art Satire sein in der Welt, die leben. Aber ich fand das einfach sehr, sehr interessant. Kann man sich einfach mal durchlesen. Klingt nach einer ganz interessanten Form von Selbstkritik. Ja, also. Ist da nicht drin? Ich weiß nicht, die Nachrichtenlage in den letzten 2 Wochen ist halt extrem seltsam gewesen. Hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel von What is Trump Derangement Syndrome and Do You Have It? Von CNN, ja, Fake News Central. Im Endeffekt beschreiben die hier ganz kurz, was Trump Derangement Syndrome ist, halt bestimmte Sachen nur einseitig zu sehen, sich von Kleinigkeiten ablenken zu lassen, von wichtigen Nachrichten und so weiter und so fort. Und das Ganze wird dann am Ende mit ein paar Graph garniert, der halt an Voreingenommenheit kaum zu überbieten ist. Ja, es ist einfach, ja, ich meine, es hört auf. Was sagt es über einen Präsidenten und über ein Land, wenn die Standardantwort auf jegliche Kritik ist, dass die verrückt sein müssen? Das kann auf gar keinen Fall etwas Gutes sein. So, ja. Also an sich, und zwar genau ins Gegenteil verkehrt, wie es eigentlich sein sollte. Ja, das, ich sage es ja immer wieder, Trump sollte man kritisieren anhand von wichtigen Sachen und nicht anhand von diesem Blödsinn. Kommen wir nochmal auf den Sachen zu sprechen, weil ich wollte das doch schon mal mit ein paar Sätzen anmerken. Da war ja schon einiges Wichtiges so. Was meinst du, Chris? Kommen wir nochmal auf Helsinki mit dem Artikel? Ja, das ist, glaube ich, das nächste nach Johnny Rotten. Johnny fucking Rotten, Kinder. Ja, ich fand das einfach so niedlich, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Also Johnny Rotten ist Trump-Fan, meint, er wäre quasi auch einer Ehren-Sex-Pistols-Typ quasi. Politiker-Sex-Pistol. Und ja, überhaupt dieses Ganze, also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Johnny Rotten mittlerweile US-Bürger ist. Also ist an mir vorbeigegangen, aber scheinbar scheint ihm so zu sein. Aber ja, immerhin meint er auch, dass es viele, viele Probleme mit ihm als Mensch gibt. Aber den Nachsatz finde ich gut. Es könnte eine Chance geben, dass da was Gutes bei rauskommt, weil er anderen Politikern Angst einjagt. Angst macht, ja. Ja, könnte auch von uns sein, der Spruch auf jeden Fall. Genauso wie trying to smear the bloke is racist. Finde ich auch so niedlich, dieses englische Wort hier. Ja. Der Johnny. Ah, aber Nevermind the Bollocks ist immer noch eine der wichtigsten Platten des 20. Jahrhunderts, auch wenn es im Endeffekt ein Fake war, das ganze Ding. Ja, das würde ich eigentlich auch sagen. The Great Rock'n'Roll Swindle, großartiger Film über die Sex Pistols, sollte man gesehen haben, wenn man sich für die Kultur des 20. Jahrhunderts interessiert. Helsinki! Ja, kommen wir mal zu Helsinki. Ich war letzte Woche leider nicht da, um das Thema zu besprechen. Aber es ist mir schon ein Anliegen, da mal ein paar Sachen so zu sagen, weil, wie darüber berichtet wurde, ist wirklich enttäuschend gewesen, weil es sind wirklich einige extrem wichtige Sachen dort besprochen und in die Wege geleitet worden und bestätigt worden. Und das ist total untergegangen im total boulevardesken Nachrichten-Blabla. Der Artikel hier der AFP, der es zusammenfasst, der fasst es auf 5 Punkte zusammen. Ja, ob Russland sich eingemischt hätte in Amerika, dass halt irgendwie die Russland-Beziehung zurückgesetzt werden soll, dass es um Nuklearabrüstung geht, was wichtig ist. Dann wird allgemein über Global Hotspots geredet und am Ende geht es über Fußball. Ja, also wirklich absolut, also bis auf die Nuklearabrüstungssache ist das alles total neben dem Thema, weil da sind wirklich wichtige Sachen entschieden worden, die mal entschieden werden mussten. Nur die Leute hatten, die Präsidenten hatten einfach nie Gelegenheit, überhaupt die ganzen Gespräche einzuleiten, weil, wie es halt tatsächlich auch Donald Trump gesagt hat, diese ganzen diplomatischen Beziehungen im Hintergrund auf der zweiten Ebene torpediert werden. Ja, von halt also Leuten, Ich habe ja in den Nachrichten und von so Leuten aus meiner Blase nur gehört, dass das Verrat von ihm war. Ganz schlimmer Verrat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dieses Foto hier mit einem Fußball angucke, Amerikaner mit einem Fußball in der Hand, dann muss ich sagen, das ist schon irgendwo auch Verrat. Also, da kann ich eine lustige Story zu erzählen. Und zwar, der Geheimdienst hat den Fußball natürlich auf Abhöreinheiten untersucht, ne, wie es halt so passiert. Und sie haben tatsächlich eine Abhöreinheit gefunden. Allerdings haben nicht die Russen die dran gemacht, sondern das ist eine Sache, die Adidas an die Bälle dran macht, weil die halt Tracking machen mit den Fußbällen. Okay. Standardmäßig. So ein Chip für die Torlinientechnik oder wie? Ja, also der Verrat in Anführungszeichen, das war im Endeffekt, Donald Trump stand auf der Bühne und hat halt gesagt, gut, meine Geheimdienstleute sagen mir dies und das und der Putin sagt mir, der hat sich nicht eingemischt und deswegen muss ich dem jetzt glauben. So, ja, und das wird halt hochgespielt. Ich meine, in der Situation kann man den so nicht konfrontieren. Ja. Auf einige wichtige Punkte möchte ich mal eingehen. Fangen wir mal mit Syrien an, ja, weil der hier gerade auch steht. Kein Geld mehr aus den USA, also auf in den bewaffneten Kampf. Und zwar, in Syrien gibt es ja verschiedene bewaffnete Einsatzgruppen. Ja, da gibt es die Hisbollah, da gibt es die kurdischen Milizen, da gibt es die türkische Armee, da gibt es die amerikanische Armee, da gibt es die syrische Armee. Und was es jetzt auch bald geben wird, ist die israelische Armee. Und zwar hat der Donald Trump mit dem Wladimir Putin mehr oder weniger vereinbart, dass auch israelische Truppen mit amerikanischen Truppen zusammen auf syrischem Staatsgebiet operieren können, was es vorher so nicht gab. So, was darüber hinausgeht, ist, dass halt Donald Trump darüber eingewilligt hat, Milizen, sogenannte Söldner, halt nicht weiter zu finanzieren, was zur Folge hat, wie man dem Artikel hier entnehmen kann, dass halt die Leute auf einmal kein Geld mehr verdienen und sich jetzt fragen, okay, wer gibt mir jetzt Geld? Die haben im Endeffekt nur für die pro-Assad, pro-amerikanischen oder kontra-Assad, wie auch immer man es sehen will, Milizen gearbeitet, weil sie mehr Geld bekommen haben als von den Islamisten. Das Geld kommt jetzt nicht mehr. Was werden sie jetzt wohl tun? In dem Kontext andere Verbände, die sich gut haben bezahlen lassen, die in Syrien vor Ort waren, auch teilweise von Amerikanern und von den Briten geführt, die sind ja jetzt im Endeffekt zuerst nach Jordanien exfiltriert worden und sollen ja bald auf England, Deutschland und Kanada verteilt werden. Ich rede hier von den Weißhelmen. Sollte ja auch ein Begriff sein. Ja, das ist auch, ja. Also so viel zu Syrien. Syrien wird im Endeffekt jetzt... Bashar al-Assad wird, also die Amerikaner akzeptieren mehr oder weniger, dass Bashar al-Assad an der Macht bleibt. Ja, aber teilweise werden halt ausländische Truppen bis auf weiteres auf iranischem Gebiet akzeptiert werden müssen und Russland steht dem nicht mehr im Weg. Finde ich, ist an sich eine relativ wichtige Entwicklung, weil einen heißen Krieg wird es jetzt zumindest da nicht geben, sei denn, was mit dem Iran noch passiert, aber. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich glaube, oder ich habe das zumindest mal so gehört, dass da doch ziemlich viele auch für Geld mitmachen und damit wird auf jeden Fall der Druck erhöht auf diese Leute dann, diese Rebellen, die eben für Geld hauptsächlich kämpfen. Ja, und das wäre ja gut, ne? Ja, ich meine, so ist es. Die werden halt aus dem Ausland teilweise finanziert, auch in anderen Teilen, aber wir reden jetzt hier hauptsächlich von von Südsyrien, wo halt die Amerikaner sehr starke Sachen hatten. Okay. Ja, auch das ist auch, also einerseits die Leute da sponsern und andererseits dann mit dem Militär reingehen und dagegen kämpfen, das ist ja eh widersinnig. Auch das ist ein Punkt, wo es eher gut scheint, dass es aufhört. Also zum Thema Syrien kann ich nur sagen, ich habe bis heute noch keine Beweise gesehen, dass es Syrien überhaupt gibt. Die soll man mir erstmal vorlegen und dann sehen wir weiter. Warte, aber ist es bei dir so mit Syrien wie mit Bielefeld? Ja. Syrienfeld. Ja. Syrienfeld. So, kommen wir zu China. Ja, Russland und Amerika, zwei der Hauptweltmächte, zumindest was regionalen Einfluss betrifft, müssen sich ja irgendwie mit China arrangieren. Und Russland hat in den letzten Jahren sehr gute Geschäfte mit China gemacht, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner und die Russen halt immer mehr ihren Handel eingeschränkt haben. Und die Russen haben halt einerseits ihre eigene industrielle Basis teilweise wieder aufbauen können, aber wirklich nur zu einem sehr geringen Teil und andere Sachen halt aus dem Iran oder aus Russland halt aus China quasi importiert. So, jetzt sieht es wohl so aus, dass sich die Russen mehr an die Sanktionen gegen die Iraner halten werden, dafür mehr aus China und mehr aus Amerika wieder importieren werden, allerdings abseits von den sanktionierten Wirtschaftssektoren. Also alle Sanktionen, die die Amerikaner gegen die Russen verhängt haben, bleiben weiterhin intakt. Wichtig ist zu China noch zu sagen, dass in China gab es ja dieses sehr große Urteil, was ich auch schon mal angedeutet habe mit dem geistigen Eigentum. Ja, und zwar gab es jetzt eine, zum Hintergrund nochmal, ZTE wurde einmal verurteilt, weil sie Technologie an den Iran weitergegeben haben, was verboten war aufgrund von Sanktionen. Dann mussten sie 900 Millionen US-Dollar Strafe zahlen und haben halt eine Sanktion auferlegt bekommen. Die Sanktion haben sie dadurch gebrochen, dass sie nochmal geistiges Eigentum an andere Länder verkauft haben. Und daraufhin haben die Amerikaner gesagt, ihr dürft keine Technologie mehr importieren und ihr dürft keine Patente mehr benutzen. Was im Endeffekt die komplette Produktion von ZTE lahmlädt, weil die zu 30% auf diese Patente angewiesen sind. So, und ZTE ist eine Schlüsselindustrie in China. Wenn ZTE quasi nicht mehr hätte produzieren können, hätte das eine Kaskade in der chinesischen Industrie auslösen können, die nicht zu unterschätzen wäre, weil die chinesische Industrie ja sehr seltsam aufgebaut ist. Die spielen ja nicht nach kapitalistischen Regeln, sondern eine Industrie wird aufgebaut, Marktsegmente werden erobert und der Staat gleicht alle Verluste aus. So, und wenn dann eins von diesen Unternehmen pleite geht, dann funktioniert das ganze System nicht mehr und das musste vermieden werden und das hat der Donald Trump jetzt im Endeffekt so entschieden, beziehungsweise die Leute, die es im Finanz- und Wirtschaftsministerium entschieden haben, die haben gesagt, wir stützen China da, obwohl das eigentlich überhaupt gar nicht mehr geht. Ein wichtiger Punkt, den ich noch sagen möchte, ist das sogenannte Start-Abkommen. Das Start-Abkommen, das ist im Endeffekt ein Abkommen zwischen Nuklearmächten weltweit, dass die, und da sind halt sehr viele Sachen drin geregelt, unter anderem wie viele Atomsprengköpfe darf man haben, welche Vorrichtungen darf man haben und so weiter und so fort. Dieses Abkommen muss 2021 erneuert werden, sonst gelten sehr viele Proliferationsregelungen und so weiter und so fort nicht mehr. Und es ist jetzt halt schon sehr spät anzufangen mit den Verhandlungen über diese Abkommen. Man kann sich ja vorstellen, Nuklearabkommen zwischen Russland und Amerika sind etwas kompliziert, das dauert ein paar Jahre. So, und wegen diesen ganzen diplomatischen Querelen sah es halt sehr lange so aus, als ob dieses Abkommen halt nicht verlängert werden kann, einfach weil nicht vorverhandelt werden kann. Da gibt es jetzt wieder Bewegungen, was wichtig ist, weil, ja, ne, hallo, ne, nuklearer Holocaust wollen wir alle nicht haben, glaube ich. So, zum Schluss noch ein Punkt zu Nord Stream. Ja, da geht es um Lieferungen von Gas nach Europa. Insbesondere nach Deutschland. Der Hauptteil wird ja über die Ukraine geliefert und die Amerikaner wollen uns Flüssiggas mit ihren Tankern verkaufen und deswegen wollen die im Endeffekt nicht, dass Russland so viel Gas an Europa liefert und da gab es sehr viele Protestnoten gegen auf allen möglichen Ebenen und da hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass Russland der Ukraine ein gewisses Minimum zugarantiert, was durch ihr Land geschippert wird und dass Deutschland sich halt auch verpflichtet, einen gewissen Teil Liquefied Natural Gas aus Amerika per Tanker zu ordern und auch staatliche Zuschüsse für neue Flüssiggasterminals gibt und solche Sachen. Das heißt, ja, da wurde halt nur hart verhandelt. Wer darf denn Gas nach Europa liefern? Und im Endeffekt lohnt es sich für Europa, das aus Russland zu holen, weil die technisch relativ zuverlässig sind. Ja, und naheliegen und deswegen relativ günstig sind. Und die Amerikaner wollen halt das Gas, was einen Ticken teurer ist, an uns verkaufen und da müssen neue Terminals für gebaut werden. Ja, das machen wir jetzt halt, damit sie auch zufrieden sind. Ja, und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen will, ist der allgemeine Ölpreis. Da gab es auch, ja, also einmal zunächst die Thematik. Was besprochen wurde beim Gipfel, für unterschiedliche Länder sind unterschiedliche Welthandelspreise vom Öl wichtig. Ja, beispielsweise Amerika kann bei 40 Dollar pro Barrel immer noch kosteneffizient fördern und exportieren. Saudi-Arabien kann das nicht mehr, Russland kann das nicht mehr, Katar kann das nicht mehr und viele andere Länder können das auch nicht mehr. Russland braucht doch, glaube ich, 70. Nee, 70. Russland ist mit 60 absolut zufrieden mittlerweile. Die haben gut aufgeholt technisch. Ja. Ah, okay. Ja, ja, also tatsächlich, bis vor ein paar Jahren war das halt noch sehr, aber die haben halt technisch sehr gut aufgeholt, die haben halt sehr viel Technik aus China geholt. Und mit 60 Dollar sind die Russen mehr oder weniger zufrieden. Die Saudis wollen allerdings im Moment lieber so 80 bis 100 Dollar haben, insbesondere, weil da gibt es ja gerade den größten geplanten Börsengang ever. Sowas gab es noch nie. Saudi Aramco wird im Endeffekt an die Börse gehen und das wird dann mit einem Schlag der größte Börsengang, das größte Unternehmen, das größte ever sein. Da werden sich sehr viele Leute eine goldene Nase mit verdienen und je höher der Ölpreis ist, desto besser ist es für den Börsengang. So. Dementsprechend sind halt Gespräche über einen Preiskorridor geführt worden, abseits der OPEC, das halt im Endeffekt, ja, ich sag jetzt mal, auf was für einen Preiskorridor die sich im Endeffekt geeinigt haben, da kann man nur drüber spekulieren. 40 braucht Amerika, 60 braucht Russland, 100 wäre schön für den Börsengang, da wird sich auch Amerika drüber freuen. So, also kann man sich überlegen, ob der Ölpreis jetzt steigen oder sinken wird, wahrscheinlich wird er eher steigen. Und dann ab 2020 gibt es eine neue Regelung, die es Tankern und anderen Großfrachtschiffen vorschreibt, was für eine Art von Treibstoff die benutzen dürfen. Zurzeit benutzen ja die Tankerflotten der Welt das Billigste vom Billigsten, was beim Raffinieren übrig bleibt, das Schweröl, was halt auch wirklich alles verpestet. Und zu Recht wird es auch immer kritisiert, dass es extreme Umweltschäden anrichtet. Aber es ist nun mal, wie es ist. So, ab 2020 gibt es eine Vorschrift, die, glaube ich, Sulfat oder Sulfur oder irgendwas, Sulfat vorschreibt, dass es halt nur noch zu einem geringen Prozentsatz in diesem Treibstoff drin sein darf. So, da gibt es jetzt ein Problem. Selbst wenn man nicht das blöde Schweröl nimmt, sondern einfach ganz normal andere Treibstoffe, erreicht man diesen Grad sehr schwer, weil von den Ölraffinerien, die es so weltweit gibt, halt nicht sehr viele diesen Reinheitsgrad überhaupt hinbekommen. So. Und wenn halt diese Vorschriften ab 2020 greifen, da müssen sich die Unternehmen dann quasi darauf einstellen und müssen ihre ganzen Tankerflotten einerseits umrüsten oder neu schrotten oder müssen Ersatztreibstoffe besorgen, was halt zu einer extrem erhöhten Nachfrage an diesen bestimmten Treibstoffen führt, was halt den Ölpreis tatsächlich zu 200 pushen könnte. Da ist jetzt halt nur die Frage, ist das wieder so eine Sache, wo man in letzter Minute sagt, oh Gott, wir können das nicht umsetzen und diese Vorschrift, die lassen wir mal weg? Oder ist das so eine Sache, wo die Europäer halten sich dran, die Amerikaner und alle anderen halten sich mal wieder nicht dran? Ist das so eine Sache? Gibt's ja auch. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr seltsame Angelegenheit, die da im Hintergrund passiert. Und das fand ich besonders interessant, weil ja gerade über Ölpreiskorridore auch in Helsinki geredet wird. Einfach mal dieses Phänomen einfach mal zu beschreiben. Ich habe jetzt zu Hause auch einen, ich habe den Flur umgebaut, das ist jetzt auch Ölpreiskorridor. Und natürlich raten die Weltraumaffen von allen hochspekulativen Finanzprodukten ab und haften nicht für die Verluste, die aus dem Spekulieren am Finanzmarkt entstehen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu intensiv. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe nirgendwo irgendeine Zusammenfassung gefunden. Hier habt ihr sie. Ja, das ist hier etwas anderes, da geht es um diese Kreditwirtschaftsgeschichte. Und zwar will man ja wohl internationale Regeln festlegen für Verschuldung auch von Staaten und da gehört Tage 2 rein. Allerdings scheint das ja ein bisschen ein Hoax zu sein. Und zwar ist es so, er erklärt das hier relativ ausführlich, dass die Banken sich zum Zahlungsausgleich hier über eine Dritte, beziehungsweise also über einen Vermittler einigen. Das ist in der Regel die EZB oder die Zentralbank des Landes. Und dadurch, dass die ja gar keine Zahlungen haben in Wirklichkeit, sondern nur die Kohle von der einen Bank zur anderen weitergeben, also es ist im Prinzip so, dass wenn in Spanien die eine Bank was überweist, dann die zentrale Bank, dann gleicht die Zentralbank das wieder aus mit der europäischen Zentralbank und die wiederum macht das mit der Zentralbank des anderen Landes, was weiß ich, wenn es nach Deutschland geht. Und da wird dann das Zentralbankgeld wieder mit der normalen Geschäftsbank ausgeglichen. Und dann geht aber, im Prinzip ist das ja kein Kreditverleih oder sonst irgendwas, was da passiert zwischen den Zentralbanken, das ist ja nur so ein Hin- und Hergeschiebe. Und da wird dann eben ja ein Riesenfass aufgemacht, beziehungsweise in der Berichterstattung scheint es dann so zu sein, dass diese Obergrenze von 1 Billion für Tage 2 irgendwie eine wichtige Grenze wäre oder so. Aber dadurch, dass dann nur Überweisungen runterfallen, ist das schon mal nicht so wichtig und nicht so entscheidend wahrscheinlich. Und außerdem ist es vielleicht auch irgendwie überhaupt gar nicht wichtig, dass da so eine Grenze eingeführt wird oder nicht, weil es ja nur Kohle ist, die weitergereicht wird, ob an einem Tag oder in einem Jahr oder was mehr oder weniger Kohle weitergereicht wird. Das ist so eigentlich egal. Wofür braucht man da Obergrenzen? Ja, und das schreibt hier Telepolis sehr ausführlich, wie gesagt, und beschreibt es eben auch nachvollziehbar, wie die Geldströme da sind. Das hat man ja auch nicht in jedem Artikel, dass das nachvollziehbar beschrieben wird, ne? Deswegen wollte ich das hier nochmal gezeigt haben. Also Tage 2 ist nicht so ein Problem bei den Interbankengeschäften, wie häufig angenommen wird, offensichtlich. Aber in der Berichterstattung wird das immer wieder genannt. Ne? Da muss ich direkt einsprechen. Ich habe den Artikel auch gelesen. Also an sich, ich würde dir absolut zustimmen, es wird hier relativ gut erklärt, wie es generell läuft. Es werden halt nur ein, zwei Aspekte außen vor gelassen, die halt wichtig sind. Beispielsweise wird das hier einfach so dargestellt, als ob das einfach nur so eine Auflistung von Kapitalflüssen und Defiziten von Kapitalflüssen wäre. Wenn das so wäre, hätte der Herr recht, nur ist es nicht so, sondern es sind im Endeffekt zwar nicht vollstreckbare, aber refinanzierungsfähige Nostro-Einlagen. Ja, es sind Kredittitel, aber da wird ja keine, da werden ja nicht direkt fällig bei den Zentralbanken, sondern da wird in aller Regel höchstens ein Zins fällig. Um es kurz zu sagen, der Artikel auf jeden Fall lesenswert, und man muss im Hinterkopf haben, er erwähnt halt zwei Sachen nicht. Zum einen, dass diese Bilanz ist nicht nur, um zu zeigen, wie waren die Ströme, sondern das ist quasi wie ein eigenes Konto, was man als Sicherheit benutzen kann, um Kredite darauf zu nehmen. So, das ist ein Aspekt, den der überhaupt nicht hier anspricht. Okay. Ja, und daraus ergeben sich halt sehr viele andere Problematiken. Okay, das ist ja ein Vehikel, ja. Ich habe mir das schon gedacht, dass die jetzt zur Staatsverschuldung und zur kommunalen Verschuldung auch über die EU-Verschuldung noch gerne eine dritte Verschuldungsschiene einführen wollen. Und das ist jetzt offensichtlich das Vehikel dafür. Ja, also um es nochmal, wenn ihr euch überlegt, ihr habt am Ende des Monats, der eine schuldet dem anderen Geld und am Ende des Monats bezahlt ihr euch gegenseitig das Geld. Ja, oder am Ende des Quartals. So funktioniert es beispielsweise in Amerika. Die Staaten in Amerika, die Feds, die haben ein etwas anderes System als wir, aber die haben auch quasi so Tage 2 Salden, nur was die machen. Also auch so eine Berechnung, nur was die machen. Am Ende jedes Quartals müssen alle Salden ausgeglichen sein. Ja, und der Unterschied zu Deutschland ist, dass diese Salden nie ausgeglichen werden müssen, weil kein Gläubiger sagen kann, hey, du Schuldner, gib mir mein Geld, es ist quasi nicht einklagbar. Aber es ist refinanzierungsfähig. Und das wird in dem Artikel nicht erwähnt und das ist leider der Denkfehler, ansonsten hätte der Herr absolut recht. Und die Beschreibung, wie er es beschreibt, ist sehr gut, nur das ist leider der kleine Denkfehler an dem Artikel. Da hat der Hans-Werner leider recht. Wenn da jetzt was fehlt an einer Stelle, ist das praktisch entweder ein rechnerischer Fehler oder ein Buchungsfehler sozusagen. What? Ja, es ist im Endeffekt, aber gut, ich meine, wie gesagt, sollen wir über Geldschöpfung jetzt reden? Das hat genug Probleme, aber das Target-System an sich hat schon einen Sinn, nur es sollte einklagbar sein. Ja, man müsste sagen, hier, ich will innerhalb von 5 Jahren, muss es wieder auf Null stehen. So, wenn das wäre, dann wäre es ein sinnvolles System. So ist es wirklich wie ein Dispo, der, also ich sage jetzt lapidar, ein Dispo, der halt immer weiter ausgeweitet wird. Und jetzt zur Überleitung. Verstanden, ne? Also es ist eben genau kein Dispo, sondern das Einzige, was da anfällt an Kosten, was da eben an den Banken hängen bleibt, sind die Zinskosten meinetwegen. Aber ansonsten wird es doch nur weitergereicht. Das kommt von einer Bank und wird an eine andere weitergereicht. Rein betriebswirtschaftlich entstehen da jedenfalls keine Kosten, wüsste ich nicht wo. Das wäre so, wenn gegenüber diesen ganzen Positionen nicht auch Wertpapiere, Obligationen, Staatsverschreibungen und sowas stehen würden. Das ist ja nicht, sind ja nicht nur reine Zahlen. Wie gesagt, das System an sich wird ganz gut erklärt, nur im Hinterkopf behalten, der eine Aspekt kommt noch dazu, dann ist es richtig. Iris Scanner can distinguish dead eyeballs from living ones. Ja, wir kennen das auch alle aus den Actionfilmen. Da kommt der Actionheld und dann steht er vor einer Tür, die nicht zu öffnen ist und dann muss er irgendwie den toten Wärter nehmen und vor den Scanner heben. Das war aber beim Demolition Man nicht der Actionheld, der das gemacht hat. Bitte? Wenn ich mich richtig erinnere, was beim Demolition Man der Böse, der es gemacht hat, nicht der Held. Ja, der Held, der Anti-Held, was auch immer. Der Anti-Held, ja. Wesley Snipes war halt schon der Anti-Held, weil, nur weil er schwarz ist, gibt's zu. War, ich weiß gar nicht. Der. Egal. Naja, der hat ja den Film nie gesehen. Weil so die Banking von ja, was man so denkt, wie man so Sachen umgehen kann. Ja, finde ich lustig. Ja. Mehr ging's da auch nicht. Ja, der Rest von dem Film ist aber auf jeden Fall, wird so eintreffen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Demolition Man, interessanter Film, auf jeden Fall. Das verbale Moralstatut. Hier haben wir ein interessantes Papierchen, was darauf eingeht, wie stark denn Gene damit zu tun haben, dass sich Kinder so verhalten, wie sie sich verhalten. In The Blank Slate geht Steven Pinker auch nochmal genau darauf ein. Wenn es euch interessiert, lest doch im Nachhinein einfach in den Quellen. Hier nach ist es ganz interessant. Gene bestimmen wesentlich mehr Verhalten, aber wie man Abel, zunächst an. Charlottesville. Charlottesville, ja. Abel. Ja. All right. Ja, das Ding ist halt, dass in Sachen halt, in Parenting, also in Sachen Erziehung, dass halt die Gene wesentlich größer eine Rolle spielen, wie das, was die Eltern machen. Selbst sowas wie milde Misshandlung macht noch nicht mehr so viel aus, wie man denkt. Nur wenn du dein Kind wirklich hart schädigst, kannst du eigentlich richtig krass was falsch machen. Aber an sich sind eigentlich die meisten Eigenheiten deines Kindes vorher genetisch festgelegt. Und ja, Genetik hat einen Einfluss auf den Charakter. Und ja, in dem Papier kann man darüber mehr lesen. Und wie gesagt, Steven Pinker, der Blank Slate, bitte schaut euch das an. Sehr wichtig. Also dann darf ich mein Kind in Zukunft irgendwie ganz leicht missbrauchen. Nein, mein Punkt ist nicht, dass das, der Punkt ist nicht, dass du dein Kind missbrauchen sollst, sondern dass es sehr schwer ist, wirklich ein Kind zu ruinieren. Also in Sachen Erziehungsstrategie. Also. Naja, ah okay, nee, das ist halt das ist alles. Okay, ja. Es ist nicht alles schlecht, Leute. Ihr könnt euer Kind auch ganz leicht misshandeln. Nein, könnt ihr nicht ruinieren. Also, was ist denn die richtige, adäquate Anzahl an Wasser, so kochendem Wasser, was man dem Kind. Oh, wenn die Kinder nach Schlägen schreien, dann sollen sie euch kriegen. Du darfst dein Kind noch in die Kirche geben. Das wird gerade noch so eben gehen. Für wie lange darf ich mein Kind eigentlich im Auto unter Klimaanlage und Musik, die es hört, drin lassen? Der Punkt ist einfach nur, dass weder bei großartigem Erfolg deines Sprösslings oder bei großartigem Misserfolg du dir wahnsinnig auf die eigene Schulter klopfen kannst, sondern es halt einfach mehr mit Genetik zu tun hat, wie man im Volksmund annimmt, weil Gene eine negative Konnotation hat, weil jeder gleich an Eugenik und solche Sachen denkt. Also wortwörtlich. Gene machen viel aus. Guckt in die Quellen. Lest Steven Pinker The Blank Slate. Wichtiges Buch. Tja, schon Galileo sprach unangenehme Wahrheiten aus. ESA komplettiert Galileo. Ah, kennt ihr Galileo noch? Außer von ProSieben. Das ist ja auch irgendwie so eine ewig währende Sache, wo man sich fragt, so, ja, das haben sie irgendwann mal angekündigt, wird das auch irgendwann mal fertig? Ja, es ist jetzt fertig. Wow. Das ist doch dieses so, globale Galileo, das GPS kurz, für Galileo Europa. Galileo ist quasi das europäische GPS-System mit dem Vorteil, dass es nicht primär militärischen Nutzen hat, dass es auf einen Meter genau ist, dass es ausfallsicherer ist, dass es modern ist mit Cyber und was auch immer und es ist europäisch, yeah, und es ist kostenlos für alle. Also Skynet kommt, ne? Also wir haben nochmal extra genauso viel Geld wie die Amis und mehr in die Hand genommen, um noch mehr Weltraumschrott nach da oben zu schießen, statt uns wie Menschen zu einigen, dass ein System reicht und alle da genauer irgendwie Zugriff. Nein, du verstehst nicht, okay. Ich bin tatsächlich damit der Meinung, dass das ein sinnvolles Projekt ist bei allen Blödsinn, der da gemacht wurde und so weiter und so fort. Also es sind jetzt 26 Satelliten in der Umlaufbahn, 4 kommen noch dazu. Und 22 werden immer für den Betrieb benötigt. Der Rest ist halt quasi so Redundanz. Ja, sehr europäisch gedacht. Leute, ihr denkt das viel zu eng. Okay, das ist ein System, mit dem kann die Stiftung Demokratie leben, die Trolle auf einen Meter genau bestimmen. Ja, also gerade für solche Sachen kann es tatsächlich auch missbraucht werden, weil es einfach genauer ist als GPS. Ja. Und aber wie gesagt, ich find's okay, weil es ist halt schon oftmals vorgekommen, dass die Amerikaner Störungen hatten, dass die Amerikaner das auch in Kriegsszenarien, wenn sie irgendwo Krieg geführt haben, dass das System nicht so zuverlässig ist. Und es hängt halt so viel von GPS ab. Ja, und es ist halt im Endeffekt, das ganze System ist halt auch so ausgelegt, dass halt zusammen mit GPS und GLONASS, was ja das russische Projekt ist, und Galileo, dass die quasi immer zusammenarbeiten und sich auch austauschen und dass es da halt, ja, also ich finde es gut, dass es mehrere Systeme gibt und ja, Projekt war viel zu teuer, viel zu lang, es hätte glaube ich schon vor 10 Jahren fertig sein sollen oder so, ja. Also, ja, ich kann mich auch erinnern, da vor 10 Jahren so in etwa das erste Mal von gehört zu haben, ja. Ja, was soll man sagen? Aber unterm Strich an sich eine positive Sache. So, ja, es gibt Schlimmeres. So. Oder hier, jetzt kommen wir mal zu einer sehr positiven Meldung. Und das ist tatsächlich mal so eine Meldung, die ist schon, ich weiß gar nicht, schon fast eine historische Meldung. Und zwar hat man Wasser auf dem Mars jetzt tatsächlich gefunden. So, und zwar No Bullshit. Evidence. Ja. Ja, aber hat es Kohlensäure oder ist das einfach nur so abgestandenes? Ich meine, wir haben doch hier auch noch Wasser. So. Nein, also ich hatte auch noch einen anderen Artikel eingereicht von der NASA, wo ein paar Bilder dazu waren, wo es auch, also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, man hat in der Nähe von der Polarregion hat man quasi ein riesiges unterirdisches Reservoir von flüssigem Wasser. Flüssiges Wasser. Jeder, der weiß, worum es geht, wird verstehen, warum es wichtig ist, dass es flüssiges Wasser ist. Wir können Afrika damit durchfüttern. Knaller. Wir nehmen das Wasser jetzt vom Mars. Wir bauen so ein ganz langes Rohr und dann nutzen wir einfach das Gefälle zwischen den Planeten aus. Ja. Aber eigentlich ist das ja Total Recall Confirmed, ne? Nee, genau eigentlich, das warte mal. Machen sie ja dann irgendwie, unter dem Mars ist das ganze Gletscherwasser gespeichert und dann drückt Arnold auf den großen Knopf, der so einen Abdruck von der Alien-Hand hat. Und dann ja, warte, Mars, warum hast du eigentlich das Wasser gebunkert? Tatsächlich ist es so, dass man einen riesigen Gletscher hat und unter diesem Gletscher, aber der Gletscher ist irgendwie aus Sulfat oder irgendwas anderem, und dieser Gletscher, unter diesem Gletscher ist halt dieses Flüssigwasserreservoir in einer unterirdischen Kaverne. Jemand erwähnt hier, schon wieder der Rex erwähnt, gerade den Mummy Juice im Chat. Das ist dann die Frage, was ist exklusiver, Mummy Juice oder Mars? Könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, in Zukunft das Marswasser rauszuholen und auf die Erde zu bringen und dann irgendwie so in kapitalistischen Ländern gibt es dann dieses Marswasser in Flaschen, in Leer. So, Marsquellwasser. Auf Richard Bransons Privatinsel trinken das alle. Die baden da drin. Ja. Verrückt. Aber das bringt Energie zurück, habe ich gehört. Der Hass aus dem Weltraum. Ja. Könnte diese kleine Spinne der Arktik helfen, kalt zu bleiben oder cool zu bleiben? Die Arktik ist doch echt cool. Ja, wie auch immer. Ja, es geht hier auf jeden Fall darum, dass halt die Spinne irgendwelche Sachen frisst, die ansonsten halt lauter Treibhausgase aus. Ja, aber das ist doch auch irgendwie nur so ein Abkömmling von dieser Schmetterlingstheorie, oder? Kann irgendein kleines Ding, was irgendwo passiert, in der großen Maschine ein Stellrad sein, so, oder? Irre ich mich. Ja, schon, aber fand ich halt ganz. Ja, aber die Frage ist ja eigentlich, ob die Spinne auch trainiert werden kann, um Trolle zu fressen. Also, was ich daraus lese, ist, vor allen Dingen Spinnen sind nützlicher als Feministen. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, ich habe das auch neulich so gehabt mit Bienen. Ja, ich habe auch realisiert, so Bienen sind irgendwie wertvoller als bestimmte Gruppen an Menschen. Ich habe auch einen interessanten Artikel gelesen, den verlinke ich. Spinnen können elektromagnetische Felder beeinflussen, um extrem weit zu springen. Und man kann quasi diese unter Laborbedingungen diese elektromagnetischen Felder so manipulieren, dass Spinnen bis zu 100 Meter weit springen können dadurch. Dann weißt du, so ein Feldtest. Dann sind so Wissenschaftler in so zwei weißen Kitteln, stehen dann da in einem Feld, stellen so eine Spinne hin. Okay, Test 1. Und die Spinne springt 100 Meter weg. Blum. Ja, das ist halt sehr interessant, weil man sich jetzt halt fragt, wie machen die das und kann man da nicht irgendwie eine Antriebstechnologie draus machen? How to weaponize. Wir nehmen einfach 1000 solcher Spinnen und dann packen wir einen Menschen drauf. Wir kriegen endlich fliegende Autos, Leute. Nur, dass sie nicht fliegen, sondern springen. Ja, das wird Spaß. Spinnen Autos werden das. Das heißt, wir bauen einfach einen Strahl, der die Spinnen vergrößert auf so irgendwie 20 Meter. Wir reiten genau, da die, oder wie? Nutzen für Riesenspinnen. Endlich. Haben wir das denn auch überlebt, die Spinnen? Aber das ist doch eine bekloppte Idee. Ich meine, wenn du die Riesenspinnen hast, die springen so weit, dann kennt bald jeder jemanden oder in der Familie, der von so einer Spinne totgetreten worden ist. Eigentlich könnte man vielleicht diese Spinne hier, diese kleine, verwenden, um dann Menschen davon beißen zu lassen, so gebissen zu werden, ne, von der Spinne. Und dann sind die dann hier auch irgendwie... Oder die Menschen essen die Spinne und kriegen so die Fähigkeiten von der Spinne. Dann bleiben, dann bleiben die Menschen auch endlich cool, ja. Ja. Das brauche ich vor allen Dingen jetzt gerade. Bildet Blasen, macht sie platt. Ja, aber wäre es nicht auch vielleicht sinnvoller, die Gehirne von manchen Wesen zu stimulieren, damit sie besser arbeiten? Wenn ich so rausgucke, kommt mir das oft so vor. Ich finde ja eh, dass wir alle Menschen chippen sollten. Das würde viele Probleme lösen. Für die Gehirne haben sie noch keine Lösung gefunden. Oder die Spinnen nutzen halt diese Wirbeltheorie nach Schauberger. Also invertierte, also so eine freie Energiemaschine. Okay. Mit Spinnen. Tja, ich denke mal, eins ist klar, und zwar die Spinnen, die Kulturmarxisten. Geht in den Wald. Und kommt nicht wieder. Lasst euch nicht gendern. Besonders nicht von den Bäumen. Ja, die Bäume im Wald hier, die werden euch gendern, aber ihr dürft nicht hinhören. Ich küsse die Spinnen aufs Auge. Oh, Kulturmarxismus! Berliner Institut für Tralala. Okay, bis draus.